Willkommen zurück bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Mein Name ist nicht mehr Felix Deutschland. Mein Name ist Alexandra Platz. Und we're back doing this again. Morgen um 0.49 Uhr, der 10. August, gestern war der 9. August, das war einer der heißesten Tage des Jahres. Der Tag davor war einer der heißesten Tage des Jahres und wir haben uns dazu entschlossen, beziehungsweise hatten uns schon vor Jahren dazu entschlossen, diesen Film zu machen oder wie auch immer man das, was wir gesehen haben oder dessen Zeuge wir wurden, am besten beschreibt. Eine Experience. Vom Format her. Es ist die Speed Kills VR Cinematic Experience. Und bei allem, was wir bisher gesehen haben, war das am nächsten an körperlicher Folter dran. Es war fürchterlich. Es war buchstäblich Folter mit Travolta. kann ich nichts hinzufügen. Es war, Wir haben den Film am Samstag geguckt, es waren 36 Grad den Tag über. Ich bin irgendwann mittags wach geworden und hatte zum ersten Mal seit langer Zeit, seit Jahren, einen Kater. Also im Sinne von, ich hatte Alkohol am Tag vorher getrunken und Kopfschmerzen danach gehabt. Ich hatte pochende, starke Kopfschmerzen. Hatte aber klugerweise die Sichtung von Speed Kills, der VR Cinematic Experience, auf das Wochenende verschoben, weil ich ein Genie bin. Und so wie die Dinge gekommen sind, vielleicht nicht die günstigsten Bedingungen, sich eine achtteilige Serie oder einen grob 65 bis 70 Minuten langen Film, Fragezeichen. Ich würde es nicht beides nicht nennen, aber das, das nur so. Mit einem VR-Headset beiseite. Auf den Kopf anzugucken. Generell ist es im Sommer nicht die günstigste Zeit, sich mit Virtual Reality zu beschäftigen, weil die Art, wie man das heutzutage ausschließlich machen kann, nämlich mit sogenannten Head-Mounted Displays, und mir fällt eigentlich bis auf ein neurales Interface, wo man irgendwelche Kabel in den Hirnstamm reinrammt, keine andere Methode ein, wie man sonst machen sollte, buchstäblich zwei direkt auf die Augen geschnallte Monitore, die mit jeweils 90 Frames pro Sekunde ein so und so hoch aufgelöstes Bild wenige Zentimeter von der Netzhaut entfernt in die eigenen Augen ballern. Und je nachdem, wie der Filmemacher oder der Experience Composer oder wie auch immer, was für das einen tollen Titel schlecht, Leute ich. Sich für diesen Job ausgedacht haben, der diese Sachen zusammenfügt, sich das vorgestellt hat, kann das auch ziemlich auf die Magengrube schlagen. Ich hatte zum Glück nicht ganz so das Erlebnis gehabt, aber ich saß daneben. Das Problem bei VR ist natürlich auch, dass man nicht irgendwie wie bei einem DVD-Film nebeneinander sitzen kann und sich mehr oder weniger passiv gemeinsam aber von einem Display einen Film anschaut, mit Ton und so weiter. Ihr wisst, wie man einen Film guckt, ich muss es nicht erklären. Es ist bei VR ein bisschen anders. Wir haben jetzt nicht den Luxus, weil die Situation selten aufkommt, dass wir beide gleichzeitig in diesem Haushalt eine VR-Brille benötigen, haben wir uns den Film hintereinander angeguckt. Und wie ich sagte, die Verfassung, in der ich am Samstag war, gekoppelt mit der reinen Natur von Virtual Reality, nämlich dass man einen ziemlich warmen, beziehungsweise ein ziemlich warmes Paar an Monitoren, also für jedes Auge hat er einen einzelnen Monitor extra nur für die Perspektive, weil es müssen zwei Bilder geliefert werden, in dem Abstand, der ungefähr der Distanz zwischen einem menschlichen Augenpaar entspricht. Und dieses Ding wird warm. Und es ist sowieso schon warm. Und man fängt an zu schwitzen. Und man schwitzt in diese Brille hinein, die beschlägt von innen, man muss sie absetzen, man muss sie neu arretieren. Und Speed Kills VR ist in 8 Episoden aufgeteilt, von jeweils 7,5 bis 9-ish Minuten Länge. Ich musste nach jeder Folge die Brille absetzen und habe auch nach jeder Folge mindestens 5 bis 50 Minuten Pause gemacht. Das heißt, sich das ganze Opus reinzuziehen, hat allein schon für mich ungefähr 6 bis 7 Stunden gedauert. Von mittags bis abends jede einzelne Folge mehr und mehr, je weiter man da reinkommt, immer mehr vor mir hin prokrastiniert, weil it's a bad time in jeglicher Hinsicht. Und die inhaltliche Qualität trägt Wesentliches dazu bei, um es mal vorwegzunehmen. Es war die Hölle. Es war buchstäblich die Hölle. Es gibt eine Stelle in der Notizen, ich glaube nach der zweiten oder dritten Folge schon, wo ich hinschreibe, this is hell. Ja, also um das halt mit meiner Erfahrung zu vergleichen, also im Gegensatz zu dir habe ich es ja versucht, ein bisschen mehr durchzubingen, einfach auch, weil ich deine Reaktion gesehen hatte. Ich habe auch nach jeder Folge eine Pause gemacht, aber immer nur versucht, schnell aufzuschreiben, wessen ich als Zeuge geworden war. Und die Hälfte meiner Notizen sind halt irgendwie LOL, I hate this, what is happening? Also sehr oft auch was, so mit mehreren Fragezeichen und so, was, wer, wo, warum. Und das Traurige halt, oder nicht das Traurige, aber der Haken auch mit an dieser VR-Experience ist ja tatsächlich, das hast du jetzt schon ein bisschen angerissen, wie einsam die ist. Weil du hast halt nicht diese schöne Erfahrung von diesem sich austauschen, sondern du sitzt halt da mit dieser Brille aufgeschnallt. Und ich meine, du kannst zwar irgendwie, so wie ich halt, in Terror anfangen zu schreien, wenn du halt plötzlich in der freien Luft hängst, aber du kannst halt nicht wirklich dich mit jemandem austauschen über das, was du siehst. So. Und könnte man, aber das, theoretisch, und das ist, ja, aber das ist bisher uns bei noch bei nichts, was wir für diesen Podcast geguckt haben, passiert. Es war wirklich so, nachdem ich fertig war, war der Tag eigentlich für mich gelaufen. Und ich hatte das Gefühl, nachdem du dir das zu Ende geguckt hattest, warst du auch. Also man hat richtig gemerkt, die Stimmung im Raum war scheiße. Wir haben uns beide mies gefühlt. Also, ja. Ich war körperlich und psychisch durch. Ja, ich hatte mich halt gefragt, ob das nur ich bin, aber zu meiner Erleichterung war ich es nicht alleine. Du hast zu Recht gefragt. Man ist, gebeugt. Also ich war halt wirklich, ja, einfach fertig, ja. Weil es tatsächlich anstrengend ist, also mental und körperlich, auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht erwartet hätte. So. Ich auch nicht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das ein großer Spaß wird. Von dem Punkt bin ich schon lange weg. Wir könnten uns die Sachen, die wir gucken, danach aussortieren, ob sie uns einigermaßen irgendwie eine Freude. Wir sind zumindest ich vielleicht. Vielleicht habe ich die Entscheidung getroffen. Wir haben uns danach nur noch. Wir sind den Weg des Schmerzes gegangen. Und wir müssen dafür büßen. Das klingt jetzt sehr kokett für eine Folge von einem Podcast, der zum ersten Mal seit über fast 3 Jahren wieder rauskommt. Aber es war wirklich so, ich wollte als nächstes Speedkills VR machen. Und das war halt so der weiße. Ich habe dann aufgrund verschiedenster Umstände nicht die Kraft und die Muße und die Überzeugung in meine eigenen Fähigkeiten dazu gehabt, mich dessen anzunehmen. Aber selbst mit, sagen wir mal, ich hätte mich 3 Jahre lang nur entspannt und eine schöne Zeit gehabt, was nicht der Fall ist. Ich wäre aus dieser Erfahrung, aus dieser VR Cinematic Experience genauso abgefuckt rausgekommen, wie ich so auch bin. Also, oh, absolut. Zwar, man hat wirklich, ich wollte es auch an dem Abend nicht mehr ansprechen, weil ich dachte, okay, das heben wir uns dann für einen Podcast auf oder so. Aber ich war auch wirklich zu kaputt. Es war eine Stimmung im Raum, als wäre irgendwas richtig Doofes passiert. Und ein bisschen. Wenn man Film als, wie war das nochmal? Film ist eine Maschine, die Gefühle erzeugt. Oder nee, ein Vehikel für Empathie oder was war das? Ich glaube, irgendwas. Ich glaube, das Zweite, was du gesagt hast, ja, geht, ja, ich glaube so ungefähr. Ich weiß nicht, was das diametrale Gegenteil von Empathie ist. Ich glaube nicht, dass es ein negatives Pendant, so wie bei, keine Ahnung, Liebe, Hass oder so. Ich glaube nicht, dass man mit Empathie ein Gegensatzpaar aus Begriffen bilden kann, aber stellt euch das Gegenteil von Empathie vor. Stellt euch vor, stellt euch Film oder Kino oder kreative Arbeit als Vehikel für was auch immer das Gegenteil von schönen Gefühlen ist vor. Und das war Speak Kills VR. Und damit, liebe Zuhörer, beenden wir diesen Podcast. Denn es ist viel zu warm. Nee, das wäre zu einfach. VR-Experience würde ich sagen, auch irgendwie 0 von 10. Speedkills, nicht not recommended und ciao. Nein, das natürlich nicht. Ich habe halt, während ich das geguckt habe, aber wir werden bestimmt auch noch irgendwie tiefer da einsteigen, für mich ist einfach so, es ist halt kein Film. Es ist halt auch keine Serie. Es ist halt, das heißt halt deswegen auch Cinematic Experience, glaube ich, weil es ist halt so ähnlich wie dieses I can't believe it's not butter. Oder so. Also es ist halt so eine Pseudo-Ding, das aber tatsächlich also relativ wenig mit Film zu tun hat. Was allerdings die Gefühle angeht, die es halt auslöst, hast du halt, also auch vollkommen recht, ja. Aber ich meine, das ist halt eine interessante Frage. Stuft man es an als Film oder ist es halt wie eine von diesen Gruppen? Oh, dazu kommen wir noch früher. Keine Sorge. Das dachte ich nämlich mir auch schon. Es ist, glaube ich, am besten, wenn wir uns weiteres Leidklagen, das nicht unterwegs organisch aufkommt, für das sicherlich mit Spannung erwartete Fazit aufsparen und einfach direkt in die Sache einsteigen. Du warst Sonntagmorgens erst um 3 Uhr. Du hast im Gegensatz zu mir eher so 3 Stunden statt 7 gebraucht. Aber dafür hast du auch tatsächlich laute Geräusche des Unmuts während des Guckens von dir gegeben. Dazu kannst du ja natürlich auch eingehen, wenn wir durch die einzelnen Folgen gehen. Es ist vermeintlich praktisch, dass sich das alles in Folgen eingliedert. Es wird halt dann zum Ärgernis, wenn man sich diese Folgen hintereinander anguckt. Es ist ein bisschen so wie ein Hideo Kojima-Spiel. Insofern, als dass man sich auch 8-mal einen Vorspann anguckt und 8-mal Endcredits. Ja. Boah. Lass uns gleich einsteigen. Ich wollte aber auch nur kurz sagen, für mich der eine Lichtblick oder einer von zwei Lichtblicken war tatsächlich für mich die Länge der Folgen. Wie du schon sagtest, irgendwie 9 bis 12 Minuten oder so. Das täuscht. Also aber stell dir vor, es wäre länger. Ich weiß, was du meinst. Aber zumindest, so wirkt es halt trügerisch kurz. Ich konnte aber zumindest immer damit rechnen, okay, es ist jetzt bald vorbei. Trotzdem haben sich eine 7-Minuten-Folge überhaupt mich dafür zu wappnen und in dieses Mindset einzusteigen, okay, ich muss jetzt noch eine Folge angucken. Es wird von Folge zu Folge schlimmer. So nach der 4. Folge, nachdem ich dachte, okay, wenn ich die Hälfte Folge, vorbei habe. Die 4. Folge ist der. Wenn ich der die 4. Folge hinter mir habe, dann kann ich, habe ich so eventuell so ein Gefühl innerer, nicht Genugtuung, aber zumindest, okay, die Hälfte ist geschafft und das reicht dann irgendwie als persönliche Motivation, die Zähne zusammenzubeißen und zum Ende durchzuhalten, aber nach der 4. Folge wollte ich aufgeben. Verständlich, ja. Also bei mir war auch der Punkt genau da erreicht, das stimmt, weil bei mir, vielleicht auch, weil ich das halt so knallhart gebinged habe, erstmal war es für 4 Folgen lief es einigermaßen. Und dann nach der 4., als mir halt dämmerte, dass ich noch die Hälfte davon übrig hatte und ich wusste, es sind halt nur diese 10-Minuten-Häppchen, aber es sind 4 davon, war brutaler Moment auf alle Fälle. Es hat auch nicht geholfen, dass die 4. oder 5. Folge bei mir Streaming-Aussätze hatte. Das Tolle an Speed Kills, the VR Cinematic Experience, ist nämlich, dass man maßgeblich, also es ist, muss man sich so ähnlich vorstellen, dass es strukturell aufgebaut ist wie eine DVD mit Hauptmenü und dann kann man im Hauptmenü auf Trailer abspielen und Speed Kills VR, The Cinematic Experience angucken, klicken. Worauf wollte ich hinaus? Auf die Häppchen? Ah nee, auf die Hänger, auf die Hänger. Auf die, auf, ja, genau. Ja. Und man hat dann bei jeder einzelnen Folge die Auswahl, ob man sich das im Stream als HD-Stream, als SD-Stream oder sonst irgendwie angucken will oder runterladen als HD- oder SD-Datei. Und ich habe bei jeder Folge versucht, die runterzuladen um dem Problem aus dem Weg zu gehen, dass das eventuell irgendwelche Hakler hat oder so. Das Schlimmste, das einem in Virtual Reality passieren kann, ist, wenn das Bild ruckelt. Wenn die Framerate unter 90 oder 60 Frames pro Sekunde sinkt und merkt das Gehirn, Das ist übel. Das ist wirklich dass übel, ja. das, was es gerade sieht, nichts damit zu tun hat, was der Gleichgewichtssinn gerade registriert. Oh Gott. Und dann tiltet der Körper aus. Man kriegt sofort schlimmste Sehkrankheiten. Es ist mir zum Glück mit Speedkills VR nicht passiert. Das wäre der Punkt gewesen, wo, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdachte, wenn ich da weitergemacht hätte, ob ich noch normal im Kopf bin. Aber wenn als Speedkills in der einen Folge, zum Glück nur diese eine Folge, Streaming-Aussetzer hatte, stoppte das Bild. Also ich war in so einem Standbild dann gefangen und hatte das kuriose Erlebnis, dass ich vor Langeweile an eine Decke in einem virtuellen Raum geguckt habe und darauf gewartet habe, dass der Film weitergeht. Ich meine, klar, du bist buchstäblich gefangen. Man So, ist also. gefangen, es ist sensorische Isolation, Ja. man hat ja auch Kopfhörer auf. Ja. It's not a fun time. Es ist halt, sogar das hatte ich eben gedacht, als du erzählt hast, dass es kein besonders soziales Ding ist. Die Nein. Ludovici-Methode ist soziale. Du kannst zwei Stühle, auf die Leute gefesselt sind, deren Augen mit so einer metallischen Vorrichtung aufgerissen werden und sich dann irgendwelche Bilder direkt vor ihrem Auge angucken müssen, könntest du zwei Stühle davon nebeneinander stellen und die Leute könnten darüber, während sie sich das angucken, während sie mit der Ludovici-Methode Gehirn gewaschen werden, sich darüber austauschen, wie sie das gerade finden. Das ist beim VR natürlich nicht möglich und es ist physisch unangenehm, während 36 Grad Wetter, auch indoors, eine ziemlich warme elektronische Apparatur direkt auf seine Stirn geschnallt zu haben. Über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich schwöre, Komme wir ich machen eigentlich so vielleicht rüber, als hätte heute. ich schlechte Laune? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Es ist einfach nur die morbide Faszination mit Das Speedkills, war eine glaube ich, die. sarkastisch gemeinte Frage. Du kennst mich ja, ich bin immer sehr aufrichtig und buchstäblich, was sowas angeht. Ich wollte nämlich gerade sagen, für mich ist es einfach auch immer so eine sehr nervenzerfetzende Erfahrung, zu wissen, dass diese VR-Brille ist ja auch nicht so, ist ja auch ein bisschen wertvoll und so. Und neben der Hitze und der Enge und so einfach auch so ein relativ teures Ding irgendwie aufs Gesicht geschnallt zu haben, ist für mich halt auch immer irgendwie sehr beklemmend. Und ich hatte halt so einen Moment, also man braucht ja diesen Griffel, um das Menü zu bedienen, den hat man ja in der Hand. Ein Motion Sensor Controller. Genau. Und den hatte ich halt direkt vor mir, also das ist so, dass man ihn natürlich immer greifen kann. Aber der lag auf meinem Laptop, der sehr flach ist. Und einmal habe ich danach gegriffen und er ist von meinem Laptop auf den Schreibtisch gerutscht. Also halt nicht mal einen Zentimeter oder so. Aber weil ich halt nicht sehen konnte und nur tasten konnte, war es halt so ein Moment von. Und ich glaube, du hattest das nicht, aber ich hatte mindestens einmal diesen Moment, wo ich mich halt einmal zu viel gedreht hatte beim Speedkill gucken und dann nicht mehr wusste, in welche Richtung ich sitze. Das sind so diese zauberhaften Occupational Einzelheiten. Hazard, das ist ein neues Medium. Ja. Aber für jemanden, für mich, also ich bin halt jemand, der tatsächlich irgendwie ein bisschen, also gerne mal Sachen umschmeißt und so weiter. Und es ist eine gute Übung, sich extrem vorsichtig zu bewegen, weil man dann einfach nichts sieht. So. Ja, aber okay, so viel dazu. Das ist dann auch nochmal so ein Aspekt irgendwie. Aber ja, die Hitze und so weiter ist, glaube ich, das größere Problem. Während wir uns unterhalten, muss ich mich mit einem Handtuch abtrocknen. Weil es ist 1 Uhr morgens und es ist 23 Grad. Aber Das ist so nicht sind wir. geil. Selbstlos, entschlossen, mutig. So wie beim Vor allen VR-Gucken. Dingen, also im Gegensatz zu mir, hast du ja einen Job, für den du heute auch noch arbeiten musst. Wir können das länger. Wir haben den ganzen Samstag damit verbracht, hintereinander Speedkills VR The Cinematic Experience zu gucken und haben den ganzen Tag einfach auch körperlich nicht viel machen können, weil wenn die Leute den Podcast an sich anhören werden, werden sie sich eventuell noch an dieses Hitzewochenende erinnern. Ja, stimmt, das ist jetzt für mal festgehalten, ja. Auf Twitter klangen die Leute halt auch alle sehr, sehr erledigt. Und Leute hatten Bock, auf jeden Fall. Ui. Und es hat hier auch noch nicht mal richtig geregnet oder so. Das war scheiße. Gewitter ist durchgezogen und hat ein paar Mal gerumst, aber es kam kein You, einziger Tropfen Gewitter. Regen. Alles ist gegen uns. Speak Hills, we are the cinematic experience. Das Wetter. Wenn wir das jetzt nicht machen, wir müssen irgendwann mal. Und wir schieben es halt immer. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, seit 20 Minuten reden wir über die Experience von Speed Kills VR, the cinematic experience, aber nicht über Speed Kills VR, the cinematic experience, den sein Plot. Aber die Experience ist ja auch Teil der Experience. Aber ich stimme dir zu. Die Experience war terrible. Kommen wir doch zu Folge 1 von Speed Kills. Ja. Ich habe mehrfach darüber nachgedacht. Ach, das wäre auch eigentlich ganz neat, wenn ich mir die Episodentitel irgendwo... Dasselbe habe ich auch gedacht. Nope. Aber wie willst du die auch aufschreiben, ohne die zu gucken, weißt du? Also, man muss die quasi von der VR-Brille abschreiben. Ja, richtig, ja. Bei Wikipedia habe ich halt nichts dazu gefunden. Und absolut gibt, nichts. Außer dieser Eintrag im Oculus Store zu Speed Kills VR The Cinematic Experience, keinerlei Informationen. Also man findet die Folgentitel nur im Hauptmenü. Von Speed Kills, ja. VR, The Cinematic, ja. Experience. Ich hatte, exakt dieselbe Erfahrung und denselben Gedanken, aber wenn man ehrlich ist, so gut sind die Titel ja auch nicht. Die waren halt immer irgendwie so Big Friends und Hard Task und ja, so. Ja, sowas in der Art, ja. okay. Willst du anfangen? Weil, ich meine, ich kann es probieren. Das ist doch eine nette Challenge. Ich fange an, ich sag dir, was ich noch weiß. Und dann ergänzt du all die Sachen, die ich nicht mehr wusste, was wahrscheinlich eine Menge sind. Es ist halt interessant über diese Sache. Ich war halt auch gespannt, bevor ich das Ganze gesehen hatte, war ich gespannt darauf, wie es halt ist, sich über so, über so eine VR-Cinematic Experience zu unterhalten. Weil die Wahrnehmung noch viel, viel subjektiver ist als bei einem klassischen Film. Es kommen ja noch, wie gesagt, es spielen Sachen eine Rolle, wie ist die Temperatur in der Umgebung, in der man sich gerade aufhält. Wie fühlt man sich? Das sind alles Sachen, die, also es fordert nicht viel körperliche Anstrengung oder auch mentale oder kognitive Anstrengung, einen Film zu gucken, selbst wenn es warm ist. Bei VR ist es ein bisschen anders und das beeinflusst natürlich auch neben vielen anderen Faktoren, wie man sich das anguckt. Aber ich will dich jetzt auch nicht länger davon abhalten, über Speed Kills VR, the Cinematic Experience zu sprechen. Folter mit Travolta halt, ja. Folter durch Travolta sogar. Hoi. Okay, Folge 1 von Speed Kills. Wir werden informiert, es ist das Jahr 1961 per Einblendung. Und die Serie fängt an mit so ein paar hübschen Bootaufnahmen. Also es geht nämlich nicht um die Droge Speed, sondern es geht um Speedboote. Und man sieht halt so ein paar schöne Aufnahmen von Speedbooten und so. Es geht und doch schon um die Droge Speed, aber im Sinne von Geschwindigkeit. Und auch die killt am Ende, ja. Nee. Ah. Nee. Ah. Aber fahr ruhig fort. Mal schauen. Nicht das Ende von Speed Kills VR, das Cinematic Experience jetzt schon spoilern. Naja, wenn es schon so heißt. Aber nee, auf jeden Fall, es fängt an. Und ganz am Anfang ist es halt so, dass ich fand halt, mir das anzusehen mit der VR-Brille eigentlich ganz cool, weil wie gesagt, es war warm und es waren halt Bilder vom Ozean, vom Strand, von Speedbooten und so weiter. Und man ist am Anfang, also da ich ja auch nicht ständig VR mache, ich war schon auch ein bisschen geflasht einfach von dem Erlebnis und fand das jetzt auch erstmal nicht scheiße, so, weil es ist natürlich schon was Besonderes, du schaust dich um, das ganze Bild umgibt dich halt und so weiter, und aber, um halt jetzt zu meiner Zusammenfassung zu kommen, deswegen habe ich mich mindestens die ersten 6 Minuten, und das ist die halbe Folge, nicht wirklich gut darauf konzentriert, was geredet wurde und so weiter, weil man einfach also noch versucht, sich irgendwie zurechtzufinden in diesem VR. Aber nachdem man halt diese pittoresken Speedboote gesehen hat, ist die erste Szene, wie John Travolta, dessen Charakter Ben Aronoff heißt, was ganz gut war, weil ich dann nicht immer Travolta schreiben musste in der Zusammenfassung, wartet an einem Tresen von der Bar. Übrigens ein sich wiederholendes Motiv. Hast du den Namen von dem verstanden? Ja. Ich habe ihn tatsächlich verstanden. Ich hab den, aber es hat Folgen gedauert. Ich habe erst in der nachträglichen Recherche über das alles, about the situation, rausgefunden, ja. Ich weiß zwei Charakternamen. Ich weiß also, exakt zwei Namen, nee, ja, drei. Ja, okay. Und das war's. Weil drei mehr als ich. Weil ich wollte nämlich auch gleich als nächstes sagen, so Ben Aronoff, John Travolta, trifft sich an der Bar mit so einem Mann, den ich immer nur Bartmann genannt habe. Das ist ein kleiner Mann mit einem roten Bart. Und die beiden unterhalten sich über geschäftliche Dinge. Und ich habe noch nicht mal also ansatzweise eine Ahnung, um was. Aber ich glaube, sie lernen sich gerade kennen. Dann kommt das Intro, das man, wie gesagt, sehr häufig sieht. Das Intro ist halt so gestaltet, dass man auf drei Bildschirmen was sehen kann. Nein, du sitzt quasi in einem Würfel. Du sitzt in einem Würfel, genau. Du kannst sogar rechts gucken, links gucken, von vorne gucken. Hinten habe ich zu selten geguckt, also manchmal schon, aber wohl, wie sich herausstellt, zu selten. Aber ja, es ist so ein Würfel. Und eins muss ich auch gleich schon mal sagen zu SpeedKids VR, es ist halt null immersiv. Im Sinne von, man könnte ja bei VR denken, dass es so gestaltet ist, dass, oh, es fühlt sich an, als würde ich in der Szene sitzen. Oder, oh, es ist jetzt so, als würde ich neben Travolta stehen oder so. Aber es stimmt nicht. Es sind halt immer so Kameraperspektiven, dass man sich halt fühlt, als würde man im Raum hängen. So mehr oder weniger. Also du bist halt nie auf Augenhöhe mit den Figuren oder irgendwie sowas. Das ist quasi ein nulldimensionaler Punkt im Raum. Total, exakt. Schwebt. Genau. Man hat auch keine Beine oder sowas. Das ist halt eine der Sachen, die mir als erstes aufgefallen sind. Du hast natürlich einerseits völlig recht, es ist eine gewaltige Flut an Sinneseindrücken. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich auch, du hast es so schön genannt, dass ich VR gemacht habe. Ja. Ich habe durchaus, also du hattest mir die Brille vor 2 Jahren zum Geburtstag geschenkt, glaube ich, oder vor 3? Könnten 3 gewesen sein, ja. Ich glaube, es waren 2018. Ach so, nee, warte, ja, doch, ja. Und seitdem habe ich sie... Was ist Zeit? gelegentlich benutzt, weil aufgrund mehrerer Fallstricke, die mit der VR-Technik einhergehen, die noch auf Consumer-Level halt bestehen. Also das ist die Oculus Consumer Version 1, die noch mit Infrarotkameras, die man im Raum positionieren muss, funktioniert, damit der Computer weiß, dass also wo sich die Brille im Raum befindet und entsprechend das Bild, das man in der Brille hat, positionieren kann. Also das ist quasi eine relative Position im echten Raum, auch in der virtuellen Realität quasi synchron gehalten wird. Dieses Konzept, grob umschrieben, nennt man Präsenz. Presence. Das Gefühl, in dem Raum zu sein, der in der Brille dargestellt wird. Mhm. Und das Konzept von Präsenz bricht dem Film quasi schon von Anfang an die Beine. Komplett. Weil die Präsenz für einen Film viel zu hoch ist. Man fühlt sich viel zu sehr, als wäre man in der Szene drin. Man fühlt sich, als wäre man so ein Kabelmaxe, der quasi vor Travolta kniet und in einem ganz komischen Winkel ihn die ganze Zeit anstarrt. Man ist den Darstellern viel zu nahe. Und dadurch, dass die Kameraposition auch ständig wechselt durch Schnitte, ist man permanent desorientiert. Man hat halt ein Blickfeld von, also ein kugelförmiges Blickfeld um sich herum, 360 Grad oben, unten. Man muss sich vorstellen, als wäre man der Punkt in der Mitte einer Kugel, der sich quasi überall hin umgucken kann. Aber die Position des Punktes ändert sich halt nach Gutdünken der Filmemacher. Das heißt, in der einen Szene bist du auf dem Kiel, also auf der Vorderseite von einem Speedboat und rast durch die Gegend. Oh Gott, ja. Ja. In der nächsten Einstellung, komplett übergangslos, bist du 30 Meter in der Luft vor der Fassade eines Hotels. Da habe ich geschrien. Und da hast du geschrien? Auch, zu Recht? Geschrien. Ja, völlig zu Recht. Was soll das? Das ist im Grunde, also wenn du das unvorbereitet machst, je nachdem, wie empfindlich derjenige ist, der sich das anguckt, ist das eine Nahtoderfahrung. Im Grunde genommen, ich bin halt nicht so, ja, aber ich bin nicht so schreckhaft, aber im Grunde genommen, ja. Und ich weiß nicht, ob du es auch hattest, also ich wollte es eigentlich später erwähnen in der Szene, aber dieses, dadurch, dass ein Film natürlich auch sowas hat wie Übergänge und so weiter, wie du gerade beschrieben hast, auch dieses, dass ich manchmal versucht habe, mir was anzugucken im Bild, also so, oh, ich gucke mir jetzt das Boot da hinten an und dann ändert sich die Szene und plötzlich kommen so 2 Beine auf mich zugelaufen oder so. Ja. Also das ist so, und das Ganze null immersiv, sondern einfach nur seltsam. Das Ganze, der ganze Grundgedanke von Mise en Scène, der ganze Grundgedanke von Bildkomposition, nämlich, dass du, okay, also jetzt auch wieder Filme machen 101, aber dazu sind wir da. Wenn du einen Shot hast, also quasi das, was du im Sichtfeld der Kamera siehst, im Kamerasucher, ist ja in den, also wenn der Film gut ist, ist das, was du im Kamerabild siehst, sehr meticulös vorher ausgewählt und zusammengestellt. Ja. Es ist die Aufgabe des Regisseurs und in Zusammenarbeit mit dem Szenografen, den Kameramännern, das Bild halt so präzise einzurichten, dass es den Zweck erfüllt, den du von diesem Bild als Regisseur haben möchtest. Also ich möchte, du erzählst ja in dem Film nicht nur im Dialog oder durch irgendwelche Texttafeln oder durch den reinen Plot, du erzählst ja auch visuell, du willst durch die Bildebene natürlich noch einiges, also das Film, du willst über die Bildebene natürlich total viel erzählen. Ja. Und dafür musst du dir natürlich Gedanken machen, was du in dem Bild siehst, das du zeigst. Sollte man meinen. Dafür hast du halt den Kameramann, der hat dann auch die Kamera auf das Geschehen ausgerichtet, auf das du als Zuschauer dich konzentrieren sollst. In Speed Kills, das im Grunde mit einer Kugelkamera arbeitet, bist du quasi der Kameramann und du bist darauf angewiesen, dass die Filmemacher dir als Zuschauer möglichst subtile Hinweise darauf geben, wo du deinen Blick gerade hinwenden sollst. Das ist die Herausforderung für den Filmemacher, den Zuschauer, also bei dem, was Speed Kills VR ist, dem Zuschauer das Gefühl zu geben, dass er selber halt quasi an so einem roten Faden folgt, der ihn dazu führt, automatisch quasi die richtige Mise-en-Scène einzunehmen, als körperliche, als Körperhaltung quasi, ganz, ganz buchstäblich. Wenn du dich verrenken sollst, und der Film setzt voraus, dass man sich in einigen Szenen total verrenkt. Oh ja, ja, ja. Dann musst du da irgendwie hingeführt werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Filmemacher auch keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen, weil sie mit die Ersten sind, die sowas überhaupt machen. Und der Film scheitert daran. Das lasse ich Ihnen auch zugute, dass überraschenderweise. Nee, es klappt null. Wie gesagt, ich lasse Ihnen halt ein bisschen, dass es im Grunde genommen halt Arbeit ist, die noch nicht so viele Leute gemacht haben, aber es ist halt genauso wie beschrieben, also irritierend und immersionsbrechend und seltsam. Und du, also oft wirst du halt einfach auch desorientiert, weil der Film wird dann so, oh, dann guckt er ja bestimmt in die Richtung und so. Was der Film in den ersten zwei Folgen noch einigermaßen stringent durchzieht als Visual Cues, die irgendwie den Blick des Zuschauers lenken sollen, sind die, ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnet, diese Fahrspuren der Speedboote im Wasser. Ja, die sind quasi wie so ein Textmarker, der auf einem Whiteboard eine Linie zieht und deinen Blick einfangen und ein bisschen lenken soll. Damit kannst du natürlich nicht in jeder Situation den Blick des Zuschauers irgendwohin lenken. Wenn du eine Dialogszene hast, kannst du nicht einfach ein Speedboot über den Bildschirm fahren lassen, dass sie dann sagt, okay, guck den Boot hinterher, okay, jetzt bist du in der richtigen Position. Das geht dann natürlich nicht. Ja, wie schön wäre das, wenn das und oft gäbe. Genug guckt man halt einfach an den Schauspielern vorbei. Absolut, total, die ganze Zeit, ja. Wenn die sich, also vor allen Dingen, klassische Dialogszene, Schuss gegen Schuss. Du guckst, in dem einen Shot guckst du auf die Szene und behältst halt diesen Blickwinkel bei und dann wechselt halt random die Einstellung. Und du guckst halt in eine völlig andere Richtung und musst deinen Blick erstmal. Du musst die Schauspieler in dem Film suchen. Ja. Zusätzlich zu der Tatsache, dass man sie akustisch, selbst mit Kopfhörern, in einem Umfeld, das quasi designt ist, sensorisch wie ein Snuselraum. Oder wie so ein Sensory Deprivation Tank. Selbst mit Kopfhörern auf den Ohren und so einer fucking Stereo-Monitor-Vorrichtung direkt auf deiner Stirn gebatscht, hast du immer noch Probleme, überhaupt wahrzunehmen, was die einem mitteilen wollen. Das ist der schiere Wahnsinn. Teilweise kam mir das so vor, als wären die Darsteller nicht gemiked gewesen oder so. Also es hätte man die weder geangelt, noch ein Funkmikrofon irgendwie. Es gab definitiv so Szenen, wo ich auch dachte, okay, wurde der durch eine Chipstüte aufgenommen oder so? Ich weiß es nicht. Vor allem, Man hat gleichzeitig das Gefühl, man wird überfordert mit Sinneseindrücken. Und andererseits die entscheidenden Sinneseindrücke, die der Film transportieren muss, kriegt man nicht mit. Weil die Leute, die den Film gemacht haben, oder diese VR Cinematic Experience gemacht haben, zu unfähig waren für irgendeinen dieser Teilaspekte. Und der Ton hätte sich zumindest nicht im Gegensatz zur Kameraarbeit vom klassischen Filmmachen unterscheidet. Und ja, wie du sagst, also was ist der Plot von? Die erste Folge dauert, keine Ahnung, 8 Minuten, was passiert da? Irgendwas mit Kuba, irgendwas mit Booten. Travolta geht in eine Kneipe am Strand, trifft da diesen komischen Knecht von ihm, geht er abends in eine andere Kneipe an einem anderen Strand oder in einem anderen Hotel, keine Ahnung. Ja, und trifft dort einen anderen Mann. den man danach 4, 5 Folken nie wieder, nee, 6 Folgen lang nicht wieder sieht. Nein. Das war dann, der, ne? Der kam. Das war der, ja. Oh Gott, ja, ich hatte die ganze, wer zum Teufel. Und dann trifft er an einem Bootsteg einen anderen Mann und fährt mit dem Boot dann mit dem Mann weg. Also ich konnte die Geschichte, die der Film mir erzählen wollte, erst durch Wikipedia-Artikel zu den Protagonisten rekonstruieren. Okay, und da hatte ich mir notiert, als erste Notiz, quasi als Fazit zu der Episode, this will be fun. Und das Fun in natürlich in Anführungsstrichen. Jesus! Also ich wollte es eigentlich erst später sagen, zu meinen Beobachtungen zu der zweiten Folge, weil es mir ungefähr da klar wurde, aber... Ja, wir können ja jetzt zu der zweiten Folge nahtlos übergehen. Ja, du hast recht. Die erste Folge ist, er redet mit dem einen Mann, er redet mit einem zweiten Mann, er ist in 2 verschiedenen Bars, Boote. Es gibt unfassbar viele Zeitsprünge. Und ja, auf jeden Fall, das war so lustig. Dann, In der ersten Folge gibt es mindestens 3 Zeitsprünge, die einen Zeitraum von 8 Jahren abdecken. Und das, man denkt, das würde irgendwann mal aufhören. Jede Folge ist so. Ja. Nee, die meisten Folgen fangen an, dass zwischen der letzten Folge 4, 5 Jahre vergangen sind. Ich weiß, deswegen habe ich auch am Anfang extra gesagt, es ist 1961, weil in der nächsten Folge, also in der zweiten Folge, beginnt nämlich alles damit, dass man wirklich praktisch so Sprünge hat. Okay, jetzt ist es 1962, jetzt ist es 1963, jetzt ist 1964 und jetzt ist es 1968. Und was man halt sieht, sind so Montagen, übrigens auch Montagen, die in so einer Würfelform ablaufen, nämlich Kugel. Links, rechts, vorne, hinten wahrscheinlich auch, da habe ich nicht geguckt, wo du halt Travolta feiert mit seinen Fans mit Sekt. Travolta macht irgendwelche Deals links. Das fand ich ein bisschen neat, aber der Film lässt dieses Stilelement quasi nach 2 Episoden schon fallen. Wie gesagt, man ist quasi ein nulldimensionaler Punkt in einer Kugel. Ja. Und was der Film macht, um einen Splitscreen zu erzeugen, ist, er teilt diese Kugel von innen durch einen Strich, der quasi durch die Mitte geht. Mhm. Und teilt diese Kugel in 2 Hälften. Kann man sich vorstellen wie Pokéball. Millennials. Entschuldigung, ich will meinen Zuhörer nicht beleidigen. Aber Millennials sind ja oft Prügelknaben für alles Mögliche. Nicht für mich. Ich schätze Millennials als Mitmenschen und als Fans von Sophie-Fee. Jedenfalls... Wir sind Millennials. Das ist der Witz. Letzte Joke, ja, ich wieder. Man sitzt halt in dieser Kugel diese Kugel ist, wie gesagt, in 2 Seiten aufgeteilt und man hat sogar eine markante Trennlinie in der Mitte zwischen diesen Kugelhälften und kann sich dann für eine Seite entscheiden. Da es in der zweiten Folge auch nicht wirklich sowas wie einen Plot gibt, nämlich unzählig viele Zeitsprünge. Die Folge fängt damit an, jede Folge hat einen Cold Open vor dem Vorspann und das Cold Open fängt damit an, dass Travolta seiner Familie ein Boot zeigt, das er gekauft hat, schätze ich mal. Ja, richtig. Und er sagt seiner Tochter im Film auch hier, ich benenne das Boot nach dir. Das wird später nie wieder aufgegriffen. Ist egal. Dann fängt halt so eine Montage an, wie er, ich habe das beim Gucken nicht ganz verstanden, ob er eine Karriere hinlegt als Motorboot-Rennfahrer, als Fahrer dieser Speedboote, oder ob er sowas ist wie, keine Ahnung, der Eddie Jordan des Bootrennsports, so ein Rennstallbetreiber ist. Ich wusste es auch nicht. Er war beides. Ich weiß es jetzt auch genau, weil ich es mir genau wie du hinterher angeschaut habe. Es ging in keinster Weise aus dieser Speed Kills VR, The Cinematic Experience ist. Nämlich überraschenderweise eine Buchverfilmung. Und die Personen, die in dem Buch vorkommen, das ist halt ein Buch über den, quasi eine Biografie of sorts über den Hauptdarsteller über die Hauptfigur von Speed Kills VR, The Cinematic Experience. Und das ist eine Person, die es wirklich gegeben hat. Das ist so ein ehemaliger Speedboot, also ein ehemaliger Immobilienmogul, der viel Geld, schon mit Anfang 30 mehrfacher Millionär war durch Immobiliengeschäfte. Und wie alle Leute in den 60ern, die einfach viel zu viel Geld hatten, das Ganze rausgeballert hat für schwachsinnige Hobbys. Und Speedbootfahren ist offensichtlich... We love the boaters! The boaters! The beautiful, beautiful boaters. The beautiful boaters. Sich so ein Speedboot kaufen und mit Bötchen schon ein paar Runden drehen. Hat ihm gefallen. und hat daraus tatsächlich eine zweite Karriere gemacht als erst Speedboat-Rennfahrer, dann Speedboat-Rennstallbetreuer und dann als Speedboat-Hersteller. Das sind alles Sachen, da macht sich der Film nicht mal große Mühe, die irgendwie darzustellen. Also es kann sein, dass es irgendwer sagt, aber nicht so wirklich. Ich hätte es, glaube ich, selbst das hätte ich mitgekriegt, wenn es irgendwie der Film ist wahr, also diese VR Cinematic Experience ist weird. Falls das noch nicht deutlich geworden ist an diesem Punkt. Also ja, fast nichts, was du gerade über den, also Travoltas Charakter gerade erzählt hast, also dessen Vorlage, praktisch nichts davon geht aus Speed Kills hervor. Ich habe halt irgendwann gecheckt, dass er Boote baut und verkauft. Ja. Aber so in Folge 5 oder so. Ja, wo und der das mit den Rennbooten wusste ich auch nur aus einer Zusammenfassung. Wo der Film das auch zeigt, wie er so ein Boot verkauft. Beziehungsweise ihn dann explizit sagen lässt, ich stelle Boote her und verkaufe sie. Was anderes mache ich damit nicht. Ja, genau. Ich hatte das in der Szene mit einem Polizisten später, wo der Polizist ja sagt, ja, das aber sind das die heben Boote, wir uns die später. Verkauft Am besten gehen wir chronologisch durch den Film durch. Den Film. Die Experience. Wie hast du denn die Experience? Aber hier ist die Sache. Ich habe mir für Folge 2 halt die Notiz gemacht, die Handlung von Speed Kills ist in der Wäsche eingelaufen. Und selbst das war völlig übertrieben, weil Handlung ist halt ein völlig überzogener Begriff, der überhaupt nicht hier reingehört. Aber wie gesagt, es ist halt so eine Zusammenstellung aus Szenen. Folge 2 beginnt halt mit dieser Montage, wie Travolta irgendwie seinen Erfolg genießt mit den Beautiful Boaters und so. Und dann hat er eine Unterredung mit dem auch real existierenden einstmals Mafia-Boss Meyer Lansky. Ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ich bin ja ein großer Fan von Der Pate 2 und da spielt ja eine an Meyer Lansky angelehnte Figur eine große Rolle. Ist aber auch egal. Dargestellt übrigens von dem Geistervater aus Dexter. James Remar, glaube ich. Ich habe irgendwie war ein bisschen beeindruckt, weil ich das Gefühl hatte, dass der einen sehr guten deutschen Akzent macht, aber ich mag es mir eingebildet haben. Jiddischen Akzent. Das habe ich aber erst. Ja, aber er hat so einen Akzent, ja, so einen charakteristischen. Ja, Jiddisch ist ja eine Variante von Deutsch im Grunde. Ja, es war ein bisschen cool. Dass er das, auch ganz, das klang auch ganz gut. Ich habe das aber erst gerafft in der 6. Folge, als man quasi einen Shot auf seine Villa gesehen hat und da Meyer Lansky vorne dran stand. Er hat in der 2. Folge halt eine Szene mit Travolta. Also es gibt halt diese, wie du schon sagst, diese Splitscreen-Montage, wo man verwirrenderweise quasi das Gefühl hat, dass ständig zwischen lediglich zwei Siegesfeiern hin und her geschaltet wird, aber immer alternierend auf diesen Kugelhälften. Ja. Sodass es nach mehr Siegesfeiern aussehen soll, aber es sind nur zwei Siegesfeiern, die zwischen denen ständig random hin und her geswitcht wird. Unglaublich irritierend und vor allen Dingen sehen diese Siegesfeiern, die sind zwar an sehr exotischen Locations irgendwie platziert, aber es stehen halt immer nur dieselben fünf Leute darum, nämlich Travolta und sein Hiwi und drei random Frauen, die so halt so die Girls, so rumschäkern. Ja. Es ist total dumm. aber dann gibt es dieses Treffen mit dem angesprochenen Meyer Lansky, gespielt von James Remar, dem Ghost Dad aus Dexter. Und ich habe kaum ein Wort verstanden, aber ich hatte halt irgendwie mitgekriegt, wie James Remar irgendwas mit You're a real Mensch und so weiter sagen. Das ist ja uncharakteristisch für einen Italiener, dass er halt jüdischen Slang benutzt. Aber nachher hat das natürlich alles Sinn ergeben. Was ich in dieser Szene halt nicht aufhören konnte zu tun, war, rechts über meine Schulter zu gucken, auf den Sohn von Meyer Lansky, der abseits von dieser Dialogszene in so einem Pavillon, der übrigens super schäbig aussieht, Polo spielt. Oder was ist das? Crockett. Dieses Ding, wo man so einen hammerförmigen Schläger hat und so einen Ball durch kleine Tore auf dem Rasen boxen muss. Ich weiß nicht, was er macht, aber ich glaube, es ist Crockett. Er ist Crockett, aber er spielt es nicht. Er steht dann halt einfach nur so wie eingefroren da, grinst die ganze Zeit und guckt zu denen rüber. Ist super creepy. Er steht halt wie eingefroren da, bis er in die Szene eingebunden wird. Aber man kann als Zuschauer, wenn man auf die abwegige Idee kommt, in die entgegengesetzte Richtung zu gucken, in der diese Dialogszene spielt. Das ist so frustrierend. Ihn halt 45 Sekunden dabei zugucken, wie er einfach nur so wie festgefroren, schlecht festgefroren spielt, mit diesem Crockett-Schläger da steht und grinst. Und dann wird er angesprochen und fängt plötzlich an, sich zu bewegen und zu reden und so. Aber ich meine, weird. Aber der Neffe von Meyer Lansky, der da steht mit seinem Crockett, ist ja eine Schlüsselfigur Die, echt? Ja, weil ich habe das, das habe ich noch irgendwie, also ich könnte mich auch irren, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist der Typ derjenige, der später ist er Robbie Kellen Lutz? Fucking Remo. Ja, er ist Kellen Lutz, später, genau. Aber, in der, aber du hast halt recht, ich hatte halt, nachdem ich Speed Kills geguckt hatte, solche Schmerzen im Hals, weil man sich ständig wild rumdreht, weil man das Gefühl hat, man verpasst irgendwas, weil irgendwie immer irgendwas ist. Und genau, dieser Neffe von Maya Lansky steht da, er wird dann angesprochen und dann guckst du dich halt um und hast ihn vielleicht vorher schon wahrgenommen und dann sagt er seinen einen Satz so, Ben Aronoff ist der Beste, Speedboats sind cool und dann denkt man, hä? Aber das ist deswegen, weil er später noch eine wichtige Rolle spielt. Aber auf jeden Fall, abgesehen davon, dieses Gespräch mit Maya Lansky, ich habe nicht verstanden, worum es ging. Keine Ahnung. Es war auch völlig egal, wie sich herausstellt. Und es ist einfach Wurst. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Musik war plötzlich sehr bedrohlich. Also habe ich halt daraus geschlossen, oh, ist bestimmt nicht so gut, aber halt egal im Endeffekt. Und Maya Lansky sagt halt noch zu Ben Aronoff, ja, du bist ja ganz allein auf dich gestellt und das ist nur dann gut, wenn man halt Chicksas poppen möchte und sonst ist es halt nicht gut. Aber ich habe keine, verstanden. Also es war irgendeine vage Bedrohung. Das hat nicht mehr Sinn ergeben. Ich glaube, man soll denken, dass das war die Line aus dem Film. Aber, ja. Hä? Ja, ich weiß nicht. Direkt an diese Szene schließt sich eine Szene an, wo John Travolta ins Krankenhaus rast. Weil das ist aber auch wieder irgendwie 5 Jahre später. Um es das ist keine Ahnung. Das hatte ich jetzt mir nicht noch extra notiert. Gut möglich. Ich will es nicht aufschließen. Es ist wirklich völlig egal. Es würde zum Modus operandi dieses Films passen. Er kommt in so einem Krankenhaus an und man sieht halt diesen klassisch amerikanischen Filmtrope von einer Szene im Krankenhaus, die durch eine Tür gefilmt wird, sodass man den Dialogton in der Regel halt nicht versteht, aber dadurch, wie sich die Darsteller verhalten, die man quasi durch das Frame von so einem Fenster in einer Tür sieht, gestisch verhalten, wird der Inhalt der Szene transportiert. Die haben das so gemacht, dass Travolta mit dem Rücken direkt an dieses Fenster anlehnt, man halt nicht sieht, was diese Leute hinter der Tür machen, aber man hört den Dialogton. Was ich irritierend fand, war die Spiegelung einer Person in dieser Glastür. Und ich dachte, bin ich diese Person? Oh Gott. Und nein, ich habe mich dann umgedreht. Habe mich dann nochmal erschrocken, weil dann hinter mir, wie gesagt, ich bin ein nulldimensionaler Punkt in einer Kugel. Ja. Das war natürlich eine Krankenschwester, die hinter mir saß, aber halt auch nur so, wie so ein gespenstische Komparsin aus einem David Lynch-Film, einfach nur da so saß und man hat gemerkt, die wurde gefilmt, also sie hat halt geatmet und sich so ganz dezent bewegt, aber sie war halt so, als wäre sie in Eis eingefroren. Also im übertragenen Sinne. Oh mein Gott, ey. Ich hätte mich öfter mal komplett umdrehen sollen, weil das habe ich halt tatsächlich zu selten gemacht. Ich habe immer nach links und rechts geguckt und versucht, mich nach hinten zu drehen und es hat irgendwie nie so richtig schwierig, geklappt. wenn man so ein Head-Mounted Display mit einem, mit einem Kabel hinten dran. Wie gesagt, mir tat dann auch irgendwann der Nacken weh. Ja. Ich hatte mich halt eher so auf das doofe Drama, also weil es ist ja so, man hat die Familie von John Travolta bis zu dem Punkt, ich glaube, in einer Szene gesehen, nämlich ja, mit dem Boot. Szene, wo er das Boot dann, zapp, 5 Jahre später, sein Sohn ist im Krankenhaus und wird nie wieder laufen können. Eine Person, das hast die du noch verstanden. Ich hab das akustisch nie mitgekriegt. Ich hab kein Problem, keine Ahnung, nicht kein Problem. Ich hab keine Ahnung, was mit dessen Sohn los war. Es wird doch später nie wieder aufgegriffen. Nee, deswegen, also ich war halt wirklich im Ehesten halt völlig irritiert davon, wie einem diese Häppchen und seine Frau sagt dann auch noch zu ihm, nämlich so, dein Sohn musste erst einen Unfall haben, damit du ihm Beachtung schenkst und so. Und da wurde mir halt klar, und danach konnte ich es halt besser konsumieren, dass ich keine Geschichte erzählt bekomme. Es ist halt nicht eine Story, die mir erzählt wird oder so, sondern es sind halt so abgebrochen, so. Es ist halt so, wie als würdest du dir halt, du hast ja Kojima erwähnt, es ist halt so, als würdest du dir Kingdom Hearts Cutscenen ohne alles angucken, aber auch nicht in Reihenfolge, sondern irgendwie nur, das meine ich nur, Videospiele halt. Weil ich musste an Kingdom Hearts denken und daran, es ist halt so, als würdest du dir Cutscenen daraus angucken, aber auch durcheinander gewürfelt und ohne irgendeine Erklärung, was passiert. Und in dem Moment, wo ich akzeptiert habe, ah, so ist es halt, fand ich es ein bisschen weniger anstrengend zu verfolgen, weil ich wusste, okay, nichts, was ich sehe, wird wirklich anschließen als da, auf, an das, was als nächstes passiert. Wobei, also, wir können über Speedkills viel schimpfen. Es ist nicht so schlimm erzählt wie Kingdom Hearts. Nee, Kingdom Hearts ist auch viel länger vor allem. Also das alleine ist schon ein Riesenproblem. Und also wenig Dinge sind so konfus wie Kingdom Hearts. Ja. 3. Über die anderen Teile kann ich nichts sagen, aber genau wahrscheinlich. So. Okay. Das glaube ich gern. Also danach sehen wir Travolta immer noch im Krankenhaus in einem Badezimmer sitzen, wieder mit Bartmann. Extrem merkwürdigen Szene mit seinem Knecht. Oh, das war so merkwürdig. Das Ganze, wir sind halt in so einem Wartezimmer und quasi jede Location, also dadurch, dass man halt quasi in diesen Locations drin sitzt und man sich umgucken kann, man kann auch auf den Boden gucken und so, man sieht jedes einzelne fucking Papierchen, was irgendwo rumfliegt. Es liegen viele Papierchen rum. Das ist ein sehr, sehr schmutziger Film. Ja, auch viele Klebestreifen, die irgendwas festkleben und so, ja. Und dieses Wartezimmer in diesem Krankenhaus ist voll gestopft mit Luftballons. Ich gehe mal davon aus, dass die Luftballons für seinen Sohn sind, dass es halt noch sinnloser macht, die alle ins Wartezimmer Warum zu stopfen. Warum sind die im Wartezimmer? Hat er die mitgebracht? Was ist das los? Das Wartezimmer ist fast wie so ein Bällebad voll mit Luftballons. Yep. Und in dem sitzt halt Travolta mit seinem Knecht und sagt dann so, man versteht es kaum. Ich habe die ganze Zeit auf Travoltas komische Aufsprühhaare geguckt. Also man sitzt halt quasi auf dem Couchtisch, der zwischen den beiden steht. Das war halt das Seltsamste für mich. Ich habe halt immer nach unten geguckt. Ist viel zu nah an diesen zwei Kapalken dran und man versteht nicht so ganz, was die. Es geht wahrscheinlich darum, dass sein Knecht ihm erzählt, so, hey, ja, aber pass auf, dass du nicht irgendwie einsam wirst und du führst ja ein gefährliches Leben und er so, ja, egal, Alter. Und während er halt reagiert, zieht er seinen Ehering aus und bindet den fest an einen dieser Luftballons, der dann halt unter dem Gewicht des an ihm hängenden Eherings nach unten sackt. Und yep. What? Felix, das ist doch einfach nur ökonomisches Erzählen, weil... Was wird da erzählt? Ob du es glaubst oder nicht... Dass er seine Frau verlässt? Die Ehefrau und die Kinder kommen danach nie wieder. Und der Grund ist, dass er danach Single ist, was halt eine Sache ist, die man auch nur sich auch nur so aus so Kontext-Clues zusammensetzen kann. Aber ich glaube halt, allen Ernstes, dafür soll die Szene stehen. Das halt eine Übersicht über die... Das steht halt auch da, wie oft er verheiratet war und von wann ist er... Und dann ist er, deswegen sieht man später diese random Blondine auf einer Pferdekoppel. Ah, okay. Ja, in dem Moment habe ich das geschnallt. Ach so, er ist geschieden. Und deswegen ergibt dann die Szene mit dem Ehering fast wieder Sinn. Nur halt nicht wirklich, weil ja nichts erklärt wird. Aber das ist Folge 2 im Prinzip. Vor allen Dingen, was für ein Arschloch. Also, soll man da Empathie mit ihm haben, dass er sich quasi symbolisch von seiner Frau trennt, während er im Wartezimmer sitzt, wo sein Sohn irgendwie, keine Ahnung, mit von einem Fischerpreis-Auto abgesägten Beinen liegt? Das ist... Das ist halt eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, weil ich nicht weiß, ob man Empathie für Travolta empfinden soll oder nicht. Ja, er ist ein klassischer Anti-Held. Okay. Er hat Nuancen. Es ist nicht nur schwarz, nicht nur weiß. Es ist halt schwer zu sagen, er ist ein Anti-Held, wenn man noch nicht mal rafft, was der macht. Also. Fair enough. Ja, eben, was er überhaupt macht. Aber. Auf jeden Fall, was mich halt noch irritiert hatte in der Szene im Wartezimmer war halt, weil was ich oft gemacht habe, war nach unten gucken. Und wie du schon sagtest, einmal ist alles voller Luftballons und der Tisch ist voller Blumen. Und man sitzt halt als eine nicht existierende Person, als dieser Punkt, wie du sagst, in diesem Meer aus Blumen drin. Und für einen Moment lang war es sehr groovy. Aber das Wartezimmer ist halt sehr trostlos. Dann habe ich halt wieder hochgeguckt und der Moment war vorbei. Was John Travolta am Ende der Folge halt sagt, nachdem er das mit seinem Ehering gemacht hat, alles ist halt, ja, ich krieg das alles schon wieder hin, weil ich krieg ja alles immer hin. Was genau? Und wer weiß. Alles. Aber wie gesagt, an dem Moment habe ich mich davon verabschiedet gehabt, dass es irgendwas halt irgendwie Zusammenhänge ergibt und dann war es halt ein bisschen einfacher zu gucken. Weil in Folge 3 sind wir nämlich schon im Jahr 1971. Warum habe ich mir das mal aufgeschrieben? Es hat überhaupt keinen Zweck. Und ich glaube, nach hinten raus wird sich das lohnen, weil man dann halt merkt, wie absurd viele Zeitsprünge das sind. Ja, das ist so ein kleiner Payoff, das stimmt, ja. Auf jeden Fall ist es 1971, die Presse, also Reporter, TV-Reporter stehen halt in irgendeiner Einfahrt, ein Typ fährt vor. Das ist... Das muss ja dann die Einfahrt von diesem Meyer-Lansky-Villa-Ding sein. Ja, ich habe es nicht wiedererkannt, aber es schließt sich daraus. Nee, wieso auch? Es wird in keiner Einstellung diese scheiß Villa. Es sei denn, man muss sich da auch noch umdrehen. Man ist zuerst im Auto, quasi auf der Mittelkonsole, direkt auf dem fucking Schaltknüppel oder irgendwie seitlich versetzt am Armaturenbrett, aber unterhalb des Armaturenbretts. Furchtbar, ja. Das heißt, man guckt aus der Froschperspektive seitwärts hoch zu Kellen Latz, hat aber sehr viel Gelegenheit, sich auf die Sitze und die, ja, total. Ja, ja. Die ranzige Armatur, die Hutablage zu konzentrieren und den Boden von diesem Auto. Und es ist halt auch so ein, nicht nur jede einzelne Location sieht irgendwie abgeranzt und schäbig aus. Jedes einzelne Auto ist versifft. Man sieht es halt auch einfach so gut. Die dreckigsten Autos der Welt. Ich habe nie, in keinem Film, außer es wird sich halt die Mühe gemacht, ein Auto richtig als explizit dreckig zu inszenieren, in keinem Film sind mir die dreckigen Autos so aufgefallen wie in diesem Film. Ich war halt eher, widerlich teilweise. Ich war halt eher von der Person, ja, vielleicht, weil es die wilden 70er sind. Nein, das ist wahrscheinlich nicht der Grund. Und die haben niemals ihre Autos sauber gemacht? Ich weiß es nicht. Ich war damals noch nicht geboren. Kann sein. Er ist ja auch, glaube ich, ein Gangster oder so. Und die sind bekannt dafür, ihre Autos nicht zu saugen oder was? Ja, stimmt, das ist eine Unterstellung von mir, stimmt. Also ich habe mich halt darüber aufgeregt die ganze Zeit, eben wenn es schon VR ist und so, warum kann ich nicht tatsächlich so sitzen, dass ich mich fühle, als würde ich bei halt Kellen Lutz auf dem Beifahrer sitzen, anstatt halt in so einer bizarren, wie du schon sagst, unter der Armatur irgendwie und starre irgendwie so auf seinen Crotch praktisch so irgendwie. Also was ist das? Was ist das für eine Perspektive? Was soll das? Ich habe mich jedes Mal darüber so aufgeregt. Aber auf jeden Fall, er fährt vor. Und ich glaube, aus diesem Interview, also die Reporter wollen was von dem, und da erfährt man, glaube ich, auch, dass er der Neffe ist von Lansky. Und dann ist ja die zweite Person in dem Film, deren Namen ich mir merken konnte, aber auch nicht wirklich, weil er sagt halt zu der Reporterin irgendwie, merkt euch meinen Namen. Mein Name ist Ricky fucking Remo. Habe ich mir aufgeschrieben. Aber es könnte auch Robbie fucking Remo gewesen sein. Also ich finde, der Name von Kellan Lutz ist Remo, und er ist halt mehr irgendwie so ein hitzköpfiger, flashiger Charakter. In dem Moment habe ich auch daran gedacht, also mit dem Beifahrersitz und so, habe ich auch daran gedacht, dass VR halt echt ganz cool wäre für Horrorfilme und so, weil du halt solche Sachen machen kannst, wie dass der Killer hinter dir steht und du siehst es erst nicht und so weiter. Dann dachte ich mir halt, wem soll das gefallen? Also mir glaube ich nicht. Es ist generell, glaube ich, schon eine im Ansatz verkorkste Idee, ein Medium darauf auszurichten, dass sich Leute im Sitzen angucken. Man kann sich die Kids VR natürlich auch im Stehen angucken. Ja. Aber dass man sich ständig umdrehen können soll, um 180 Grad. Bisschen Problem. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, im nächsten Schritt erfährt man dann praktisch, dass Kellan Lutz' Charakter halt krumme Dinger dreht, weil man sieht ihn halt mit einem Haufen Leute, die man auch noch nie gesehen hat, irgendwie auf einem random Boot entweder einsteigen oder einbrechen oder das einfach betreten. Ich habe keine Ahnung. Da die Szenen nachts gedreht wurden und es ein Videostream ist, war die Artefaktbildung in den Oh mein Gott, bei dunklen, dir auch? Okay. Natürlich. In den dunklen Teilen des Bildes war die Artefaktbildung so heftig, dass man das Gefühl hatte, sich ein griechisches Mosaik von dieser Szene anzugucken. Und wie gesagt, man hat diese Brille auf und kann halt nicht weg. Das heißt, du bist halt in so einer sich auflösenden Realität, ja, die so artefaktmäßig komplett abgeht. In so einem Sumpf aus Pixelpampe gefangen, ja, der direkt in deine Netzhaut geschossen wird, aus 2 Zentimeter Distanz. Exakt, ja, exakt, dieses Erlebnis war es. Ist die Zukunft, Leute. Ist die Zukunft des Jahres 2016. Ja, die strahlende Zukunft von 2018. In jeglicher Hinsicht höllenhaften Jahr 2020. Yep. Brrrr. Na, auf jeden Fall, auf dem Boot befinden sich Drogen, also halt verpackte Drogen, die nehmen sie sich dann auch. Das Refer. Dann, übrigens, genau, ich bin ausgerastet ein paar Folgen später, als mir klar wurde, dass es um Marihuana geht die ganze Zeit. Also nicht mal irgendwie es geht so auch um Kokain oder so. Also, Koks, stimmt, da waren noch so weiße Beutel, aber ich dachte irgendwie echt so, okay, es geht die ganze Zeit um Gras, ihr könnt mich mal. Aber auf jeden Fall, dann ist es halt so, dass sie entweder das Boot, ich glaube, sie wechseln das Boot nochmal und sind auf einem Fluchtboot, werden sie von der Küstenwache verfolgt. Die Artefakte sind absolut apeshit gegangen. Eine der unanguckbarsten Szenen in einer quasi nur aus unanguckbaren Szenen bestehenden Pampe. Was ich amüsant fand. Es war fürchterlich. Man ist vorne auf dieses Polizeispeedboot geschnallt. Ach, das hast du erkannt? Die ganze Zeit wackelt. Ja, weil die halt, da vorne, ich konnte so vage einen Mann erkennen, der an einem Scheinwerfer saß. Und ich denke nicht, dass Schmugglerboote vorne einen Typen haben, der einen gigantischen, superhellen Scheinwerfer bedient. Ergibt Sinn, ja, ergibt Sinn. Das waren ja, glaube ich, dann die Leute, die wiederum die Schmuggler verfolgt haben. Ja. Also ich hätte auf diese Einstellung komplett verzichten können, aber sie ist drin. Ich weiß halt nur noch, und ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich den Satz lustig fand, dass die Küstenwache am Ende aufgibt und halt sagt, call it off, they're too fast. Ja. Speed kills. Und das hat tatsächlich zu tun mit ja, eben etwas, nicht. Was später, ja, nicht so weit. Speed saves in ja. dem Fall, also Drogendealer. Ja, ja. Ja, das stimmt. Okay, also wie gesagt, irgendwann dazwischen erfährt man halt, dass der Drogenmann Kellan Lutz halt der Neffe von Lansky ist. Nächste Szene, Kellan Lutz trifft Travolta am Boot, an der Anlegestelle von seinem Bötchen und fordert von ihm ein, dass er sein Boot wieder heile machen soll. Und weist auch auf die Löcher hin, also so nach dem Motto sehr unsubtil, ja, oh, mit diesem Boot wurden krumme Dinge gedreht und mach mir das doch wieder heile. So, und Travolta ganz prinzipientreu will es nicht machen. Und bei der Szene ist mir schon ganz zu Anfang aufgefallen, dass sie beide gefährlich nah am Wasser stehen an diesem Steg. Aber es war ausnahmsweise mal Absicht, weil die Szene dann damit endet, dass Travolta Kellan Lutz ins Wasser schubst. Hast du in der Szene auf das Boot geguckt? Ja, aber was war denn mit dem Boot? Ist es das Boot, das Cigarette heißt? Nee. Ja. Nee, also sonst ist dir nichts aufgefallen? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit auf die beiden Typen gestarrt. Ja. Okay. Ich hatte ja gesagt, dass im Grunde die Technik, mit der der Film verwirklicht wurde, oder wie auch immer, ich nenne es Film, nennt mich all. Immer Cinematic Experience sagen, macht es halt, ist halt auch lang. Ich arbeite nicht für die WWE. Ich kann nicht wie ein Roboter grotesk lange Brandings und Markennamen runterrattern. Als wäre ich ein Maschinengewehr. Jedenfalls, die Art, wie dieser Film verwirklicht wurde, sind diese Kugelkameras. Das ist quasi eine kugelförmige Kamera, die von unten in so eine Spiegelkugel rein. Ich bin kein Kameramann, ich kann die Technik jetzt nicht bis ins letzte Detail erklären, aber mir ist, und wir befinden uns am Ende der dritten Folge, die ganze Zeit schon irgendwie bei manchen Szenen aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier komisch, irgendwie wirkt das künstlich. Ich konnte es nicht so genau festmachen, weil ich mich halt auf den Rest des Films konzentrieren musste. Aber in der Szene ist es halt offensichtlich, wenn man sich das Boot anguckt, das, wie gesagt, direkt sehr präsent in der Richtung ist, von der die Filmemacher auch wollen, in die man guckt. Es ist halt in diesen Einstellungen, in Anführungsstrichen, im Vordergrund. Und man sieht, wie die vordere Hälfte des Bootes Cigarette sich mit den Wellenbewegungen im Wasser hebt und senkt. Aber die hintere Hälfte, und wie gesagt, es geht fast wie eine Linie durch die Mitte von diesem Boot, horizont, also senkrecht, ist komplett still. Bewegt sich gar nicht. Oh mein Gott, nee, das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Foto. Was? Ja. Oh mein Gott. Es ist ungefähr 80% oder 70% der meisten Shots sind einfach Kugelfotografien, in die der Bereich, in dem sich die aktive Szene abspielt, nur irgendwie reinmontiert wurde. Dann, dann, dann. Ich meine, das ist interessant, dass du das sagst, weil in der Szene ist mir nichts aufgefallen. Aber was ich später tatsächlich hatte, war, dass ich irgendwann auf den Himmel hochgeguckt habe und plötzlich gesehen habe, dass der Himmel sich in so zwei Teile spaltet. Ja. Und dass der eine Teil sich bewegt. Und ich dachte, das wäre irgendwie, oh, ich habe die Brille gerade schief auf oder so. Aber ist, oh mein Gott. Wie bei schlecht zusammengeklebten Panoramafotos. Was deswegen, okay. Viele von diesen Szenen halt einfach sind. Und, wow. Was mir später auch noch auffiel und ich dann wirklich komplett bestätigen konnte. Es sind teilweise einfach Objekte digital in Szenen eingefügt. Und zwar nicht irgendwelche Fotos oder so, sondern richtig schäbige Bitmaps von teilweise komplett unnötigen Sachen. Das wird später wirklich total crazy, das stimmt. Aber dazu, wie gesagt, wenn wir dasselbe meinen. Aber Wahnsinn. On this bombshell ist tatsächlich ein guter Moment, die Besprechung von Folge 3 zu beenden, weil das war es auch schon. Folge 4 spielt, also öffnet zumindest, glaube ich, 1973 mit drei Fragezeichen oder auch 75, also man weiß es nicht. Die letzte Folge endete irgendwann 1968 oder so. Es ist aber mega egal. Zwischen der dritten und vierten Folge sind einfach mal 4 Jahre vergangen. Nee, 71 war letzte egal, Folge. Aber ja, es ist halt genau das. Es gibt auch Folgen, zwischen denen halt, wie gesagt, 4-5 Jahre Lücken sind, auf die nicht groß eingegangen wird. Nee, es ist ja auch keine Geschichte. Ja, also aber irgendwie 19 Uhr, die Polizei tritt auf den Plan. Was interessant ist, weil ich bisher noch nicht mal wirklich verfolgt habe, was für Verbrechen es gab. Also gut, ist die Drogen zugegebenermaßen. Der Schauspieler Amaury Nolasco, den ich halt noch kenne als Sucre aus Prison Break, deswegen habe ich ihn immer Sucre genannt, ist so am kürzesten. We have to get to the infirmary. Genau, der beste Freund von Michael Scofield. Michael Scofield. Mr. Prison Break. Mr. Prison Break, den Star aus Prison Break. Ja, den Prison Break. Sucre. Es spielt ein DEA, also ein Drogenpolizisten, und der startet jetzt Travolta einen Besuch ab. Und da erfahre ich dann tatsächlich, dass Travolta offensichtlich Boote verkauft oder so, weil die Boote, die er verkauft, halt für diese Drogendeals eingesetzt werden, offenbar. Das ist dem Sucre aufgefallen. Und da kam dann zum ersten Mal sinnlich so ein paar Sachen zusammen wie, okay, er verkauft Boote, die sind sehr schnell. Drogendealer lieben schnelle Boote. Sie sind der Küstenwache weggefahren, weil sie waren zu schnell. Okay, ja. Und in dem Moment habe ich dann halt das geschnallt. Das ist auch die einzige Erkenntnis, die ich aus dieser Szene hatte. Also irgendwie... Man versteht Sucres Dialogton. Das war die Szene, wo ich dachte so, was? What the fuck? Was? Ja. Ja. Gut, okay, auch wieder nicht die einzige, ist sehr beruhigend. Travolta redet sich dann irgendwie raus mit so, wenn jemand erschossen wird, ist ja auch nicht Smith und Wesson schuld oder was auch immer. Und ich mache halt nur Boote. Das Argument finde ich gar nicht mal so schlecht. Er macht halt nur Boote im Endeffekt, ja. Wird irgendwie, wenn bei einem Banküberfall jemand mit einem schnellen Auto abhaut, geht doch auch keiner zu Ford Motor Company und sagt, ja, ihr Mustang ist aber ein bisschen schnell, ne? Also mal nicht aufhören, den zu herzustellen oder so. Das ist Quatsch. Es ist ein bisschen, also aus Sucres Sicht ein bisschen anders. Wenn sie wenigstens erzählt hätten, so, wir haben das Gefühl, sie verkaufen denen die Boote gezielt oder so. Aber das konnte ich der Szene nicht entnehmen. Es kommt nicht so wirklich rüber. Also, ja, nee. Ich meine, ich glaube, es ist das, was man denkt. Unter einer Decke oder so. Aber er ist tatsächlich legit. Er ist ein Shoot-Rennboot-Hersteller und Fahrer und zweifacher Weltmeister im Speedboot-Fahren. Er ist der Speedboot-Mann, ja. Ja. genau. Er kann sich dann halt aus der Sache rausreden irgendwie und dann ist das Ganze auch beendet an dem Punkt. Weil jetzt kommt nämlich das, was du eben schon angesprochen hast, nämlich wir sind auf einem Pferdegestüt. Und da hat sich halt dieser sich Umschau-Effekt für mich ein einziges Mal gelohnt, weil ich habe mich nämlich nach links unten umgeschaut und da lief halt gerade so eine Entenmutter mit ihren süßen Küken vorbei. Das fand ich super cool. Das war für mich den besten Teil der ganzen Scheiße verpasst. Ja, man muss ich habe mich nach rechts umgeguckt und weißt du, was ich rechts gesehen habe? Wenn Pferde halt durch Sand traben, dann spritzt ja manchmal so Sand hoch. Das war eine so eine Welle Sand, oh die in der Luft festhing. Oh nein. Das ist natürlich auch eine Stereofotografie, also eine Panoramafotografie. Oh Gott. Okay, das, was du sagst... Ich fand's sehr unangenehm, aus der Ego-Perspektive zu verfolgen, wie ein Pferd über mich drüber springt. Oh Gott, nee, du hast recht daran. Das war es auch sehr schlimm. Und ich habe auch da in meinen Notizen nur geschrieben, warum? Fragezeichen. Weil was soll das irgendwie? Muss man wissen. Ich habe keine Phobie oder so. Ich habe ein bisschen Angst vor Pferden. Weil das sehr, sehr kräftige Tiere sind und zudem auch Fluchttiere, also komplett irrational handeln. Ja, ja, ja. So ein 600 Kilo schweres Viech über mich drüber, ist not cool. Aber es stimmt doch, ich habe halt auch keine Phobie. Aber wem soll das gefallen? Also wer soll das angenehm finden? Leute, die Pferde mögen? Selbst Leute, die Pferde mögen, wollen ja gerade vermeiden, dass die Situation, dass ein Pferd frontal, wie gesagt, auf dich zugesprintet kommt, deswegen ist halt nicht das, was du willst. Die man sonst im Leben halt nicht annehmen kann. Aber es ist interessant, dass du das mit den Fotos gesagt hast, weil ich mich jetzt auch frage, okay, aber nochmal kurz zur Handlung. Wir sind auf einem Pferdegestüt. Das Gestüt gehört offensichtlich so einer attraktiven, blonden Frau, die ich immer nur die Pferdefrau genannt habe in meinen Notizen. Die kümmert sich um die Pferde und Travolta trifft sich mit ihr. Er ist so ein bisschen am Flirten. Er hat ihr einen Asti mitgebracht. Und das sah echt aus wie so eine... War das so eine Asti-Spumante? Wie so eine richtig ranzige Folge. Flasche Asti-Spumante. Ja, mit, ja. So einer, mit so einer richtig hässlichen Late-90s Folien... Verkleidung am Flaschenhals. Er legt sich ins Zeug, sah echt so aus, wenn Nanunana Alkohol verkaufen würde, dann würde das wahrscheinlich so aussehen. Ja, sie ist auch völlig begeistert. Sah überhaupt nicht so aus wie die 70er. Null. Es sah wirklich aus wie diese Flasche Asti, die man im Supermarkt sieht. Und also sie sagt dann aber zu ihm so, ja, kommen Sie mal mit, wir haben viel zu tun. Und in dem Moment, wo sie es sagte, wusste ich schon, okay, ich werde nie herausfinden, was sie zu tun haben und worum es geht. Womit ich recht hatte. Ich hatte leicht die Befürchtung, dass es eine Sexszene geben wird. Oh mein Gott, die Sorge hatte ich auch. Sie laufen dann zu zweit so durch die... und aus irgendwelchen Gründen habe ich die Szene halt akustisch sehr gut verstanden. Sie scharwenzeln da zu zweit durch diese Pferdestallungen. Ja, ja. Und sie machen das, was sich dieser Film oder die Leute, die diesen Film oder diese Serie oder diese VR Cinematic Experience gemacht haben, unter Süßholzraspeln vorstellen und oder unter Flirten. Und es ist ein unglaublich banaler Dialog. So, mögen Sie Pferde? Ja, ich finde Pferde auch sehr interessant. Ja, also der Dialog halt schon Level, so pornomäßig war, dachte ich, okay, der pumpt dir doch jetzt gleich in so eine Box und dann sehen wir uns so eine unangenehme Szene an, wo ich 3 Meter daneben stehe, wie er die irgendwie simuliert in den Arsch knallt oder so. Ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie so dieses dreuende Gefühl, so, oh Gott, gleich kommt die VR-Sex-Szene. Aber ich glaube, einfach wegen der Plattform würden sie es auch allein schon nicht machen. Nee. Die wollen ja irgendwie... Keine Ahnung, ich meine, es gibt ja so FSK 16 Actionfilme, wo es dann halt einfach so eine random Fick-Szene... Das stimmt, natürlich. ...vor Schützen Giggles gibt, wo man halt mal einmal so Hupen sieht. Ich habe ja nicht Full Frontal Female Nudity oder Unsimulated Penetration erwartet oder aber so. Aber ja, ungefähr an sowas habe ich auch gedacht kurz, ja. Aber vielleicht, dass man Travoltas schwitzigen Arsch sieht oder so. Und wäre das nicht toll gewesen? Aber der Film hat aber so eine andere, also die Szene ist halt deswegen weird, weil sie auch wieder diesen Splitscreen macht, aber diesmal anders, als der Splitscreen vorher etabliert wurde. Nämlich der Splitscreen ist seitlich rechts von einem versetzt, sodass man sich halt sowieso schon umdrehen muss, um zu gucken, okay, was ist da jetzt die Einstellung? Und die andere Einstellung, die in der anderen Seite des Splitscreens ist, ist halt quasi so eine Voyeur-Perspektive, die durch so eine Astgabel aus 15 Meter Entfernung auf die gefilmt wird. Oh, danke, dass du es ansprichst, ja. Wo man halt die beiden kaum erkennt. Ich frage mich, warum ist diese Einstellung jetzt so wichtig, dass sie parallel zu der anderen Einstellung laufen muss? Und dann habe ich mir länger die andere Einstellung angeguckt. Und das Problem bei der Einstellung ist, dass man mega lange auf den entblößten Arsch von so einem Pferd guckt. Ich habe nämlich nur die gesehen und habe die ganze Zeit auf den Pferdepopo geguckt. Ja. Ja. Man hängt halt fast irgendwie mit dem Gesicht im Arsch von zwischen den zwei muskulösen Arschbacken von diesem Pferd. Von ihrem Lieblingspferd auch noch, was ich dem Dialog genommen habe. Darauf kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Kann ich verstehen. Gefesselt von dem Big Bad Pferdebooty. Ich wollte aber auch noch eins dazu sagen, nämlich in der Szene davor gehen sie halt an diesen Stallungen vorbei, auf so einem Weg, und wenn man sich da nämlich umdreht, also praktisch vor den beiden wegdreht und nach hinten, ist auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das auch ein Foto ist oder so, nur so eine undefinierbare Landschaft aus Ästen und gleißendem Licht. Ja, das sind teilweise halt einfach diese komischen Photoshops oder einfach Fotomontagen, wo in Photoshop einfach so eine Fläche aus... Das ist zum Beispiel auch in dieser Meyer-Lansky-Szene. Wenn man in diesem Pavillon, in dem die sitzen, ein bisschen weiter nach hinten guckt, merkt man, dass das quasi, oh Gott, so wie bei diesen Trump-Crowd-Fotos, einfach so ein bestimmter Bereich von diesem Blattwerk ausgeschnitten und kopiert wurde mit den Trennlinien. Mann, ey. Teilweise richtig übel. Aber auch was für eine bescheuerte Art, sich über einen Film oder irgendwas zu unterhalten. Ja, ich habe da nach rechts geguckt, das ist... Als würden zwei Leute sich über so eine Geisterbahn unterhalten oder so. Es ist wirklich völlig anders. Hast du auch den Vampir gesehen, der hinten aus dem Sarg kam? Da habe ich mich erschreckt, ja. Aber ich wollte nur sagen, mir wurde in der Szene bei der Gestüt mit diesen Ästen hinter mir und so, da wurde mir echt klaustrophobisch, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich in so einem Käfig aus Ästen drinstecken. Es war sehr unangenehm. Aber gut, okay, wir erfahren... Das hatte ich komischerweise gar nicht so registriert. Aber das ist ja, wir registrieren beide andere Sachen. Ja. Das ist ja, es ist ja auch irgendwie interessant, aber halt so die Erfahrung von Speed Kills ist einfach so nervig. Es ist quasi zwangsläufig, dass zwei verschiedene Personen eine völlig andere oder zumindest nicht wirklich miteinander vergleichbare Erfahrungen mit der ganzen Sache haben. Was wäre passiert, wenn ich die Entenfamilie in dieser Folge gesehen hätte? Es wäre vielleicht alles völlig anders. Vielleicht hätte meine Laune dadurch den entscheidenden Schwups nach oben gemacht, dass ich den Rest nicht mehr als wirklich Körperstrafe empfunden hätte. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht hätten die Entenküken es rausgerissen, ja, wer weiß. Entenküken sind süß. Ja, nee, es war ein super Moment. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich sie gesehen habe. Auf jeden Fall, wir erfahren von dieser Pferdefrau, sie ist auch ein Model, also auch irgendwie ein Glamour-Girl. Aber sie liebt Pferde, aber sie soll Model, weil ihre Mutter das will. Und das sind alles Sachen, die man überhaupt nicht braucht. Das hast du mitgekriegt, ich hab's nicht. Ja, gesehen. Während ich auf den Pferdepopo gestarrt habe. Ja. Das war, ja. Mit irgendwas musste ich mich ja ablenken. Und dann, also Travolta füttert dann noch ihr Pferd und das Pferd mag ihn auch voll gern und so. Und dann ist etwas passiert, was ich auch mega wütend gemacht hat. Nämlich, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, ein Fade-In, also eine Fading Transition in die nächste Szene. Und ich dachte, warum in einem VR eine Szene, die sich auflöst vor deinen Augen und in eine andere Folge übergeht. Es war so weird. Auf jeden Fall, wir sind dann auf den Cayman Islands. Travolta ist auch auf den Cayman Islands. Man sieht halt so ein paar Aufnahmen von einer recht schnucke aussehenden Bank. Dann ist man im Keller von der Bank. Da stehen halt so sehr cool aussehende... Hat übrigens niemand die Mühe gemacht, in dem Schalterraum dieser Bank die Flatscreens wegzustellen. Oh mein Gott, darauf siehst du auch nicht gleich. Szene spielt 1973. Und das nein. Ich habe halt versucht, die ganze VR Cinematic Experience über auf Anachronismen zu achten. Das ist keine schlechte Idee. Ich habe unter anderem einen Segway entdeckt, irgendwo rumstand. Oh, wow. Aber die Flatscreens in den Bank, in den Szenen, die in der Bank oder in Büros spielen, nobody gave a fuck. Time Travel in my VR Experience? Nein, okay. Der Schalterraum in diesem, quasi der Tresorraum in dieser Bank, sieht auch erlesen schäbig aus. In dem Raum, wo die Tür aufgemacht wird, habe ich mir halt auch mal den Spaß gemacht, hinter mich zu gucken. Und da war ein Gestrüpp aus total verstaubten Heizungsrohren. Ja, fingerdicken, stimmt, oh Dreckschicht über allem. Wo haben die das aufgenommen? Ich mochte es, jetzt habe ich mich auch gefallen, aber ich mochte es, wie der Tresorraum aussah. In so einem Atombunker, der seit 60 Jahren nicht mehr gereinigt wurde? Der sah so schön retro aus, wie so aus Aktenzeichen oder so. Das hat mir gefallen, aber du hast recht sauber sein. Das sah so aus wie aus einem Snuff-Video. Ja, vor allem, weil man ja denken soll, es ist so eine hochklassige Cayman Islands Bank, ist das schon ein bisschen seltsam, das stimmt. Aber ich fand es halt einfach amüsant, weil Travolta, Ben Aronoff ist dann halt da und sagt dann halt dem Bankmann so, ja, dieses Geld, also er hat einen riesen Koffer mit Geld dabei. Der Bankmann halt, Bankermann. Cayman. Der Bankier, genau. Ich habe mir Schnellnotizen gemacht, okay? Nein, Bankmann. Genau. Travolta sagt also dem Bankier, bitte dieses Geld auf 10 Konten verteilen oder auf die 10 Konten. Und ich fand es halt so lustig einfach, weil ich wirklich nach wie vor keine Ahnung habe, was los ist. Aber es ist auch wirklich offensichtlich allen egal ist, mir das zu erklären. Ich soll es halt einfach nicht wissen und was soll's. Mir war so langweilig. Ich habe halt auch in der Szene an die Decke geguckt und nicht wirklich zugehört. Die Decke ist auch immer gut. Die Decke sieht auch schäbig aus. Oh nein. Da hing die Tapete, so ein richtig fetter... So eine fette Schicht Tapete hing einfach von der Decke runter. Und dann macht der Film halt was. Er hat mich halt noch wütender gemacht. Dass er an dem Punkt noch geschafft hat. Und es ging auch weiter. Aber an dem Punkt war es halt so, dass der Film aus dieser Kugelkamera-Geschichte sich herausstibitzt hat und plötzlich einfach ein Pancake, so ein im Raum schwebendes Pancake-Bild platziert hat. Pancake ist, wie wir VR-Heads flache, zweidimensionale Bildschirme nennen. Euer Flatscreen zu Hause ist ein Pancake-Screen. Das haben Sie an dem Punkt schon gemacht? Mir ist erst später aufgefallen. Das war nämlich, stilistisch sollte das den Blick durch eine Überwachungskamera darstellen. Man hat dann auch so Static-Rauschen, Linien aus statischem Rauschen über dem Bild und so einen grünlichen Tint in der Farbe. Und das Bild ist zweidimensional und schwebt einfach vor einem im Raum, so quasi. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, ihr seid durch den ganzen technischen Aufwand gegangen, einen VR-Film zu machen und dann irgendwann in der Mitte der vierten Folge, also quasi ungefähr ab der Hälfte, hört ihr einfach auf, irgendwelche VR-Aufnahmen zu machen und packt einfach stinknormale Kameraaufnahmen da rein. Weil, why? Es ist super seltsam. Es wäre tatsächlich, also... Warum? Weil, ich weiß nicht, meine Theorie ist jetzt, dass ihnen das Geld ausgegangen ist, weil es gibt halt ein aber paar... Aber es gibt noch 4 Folgen. Ja, wer weiß, in welcher Reihenfolge das gedreht wurde, weil das, also das Teuerste an der Serie sind ja definitiv diese Bootsaufnahmen. Die Post-Production muss am teuersten gewesen sein. Ach so, ja, okay, oder das, ja. Weil, wir gehen schon gar nicht mehr drauf ein, weil es gibt ja so super viele so Crane-Shots auf Boote und Drohnen-Shots auf Boote und Häfen und bla und wahrscheinlich war das alles recht teuer oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, weil es wahrscheinlich wirklich irgendwie auf Ibiza gedreht oder so. Aber... Nee, der ganze Film wurde auf Puerto Rico gedreht. Und, okay, ja, ja. Ja. Stimmt, am Ende von dem Abspann kam man noch irgendwas über Hurricane Relief. Ja, das war so ein, das war auch noch, er endete dann halt auch noch auf einer ganz deprimierenden Note. Ja. Am Ende des Abspanns wird um Spenden gebeten für die Opfer von Hurricane Maria, die 2018 von der Bundesregierung der USA komplett im Stich gelassen wurden. Es ist tatsächlich eine sehr traurige Note. Jeglicher Nothilfe. Da hat man halt so die Bilder gesehen, wie Trump oder das 2017. Die erste Katastrophe in der Amtszeit von Donald Trump, wie er kurz nach Puerto Rico rübergeflogen ist mit Air Force One und die Leute halt mit so komischen Einweghandtüchern und Wasserflaschen beworfen hat. Sehr weird. Und daran musste ich denken, als der Film zu Ende war. Aber ich auch. Wir haben quasi die kleine traurige Schlusspointe jetzt schon vorweggenommen. Schade, aber so ist es halt nun mal. Damit endet auch diese Midpoint, vierte Folge. Ist auch in Ordnung. Das war die vierte Folge, ja. 10 Bankkonten, aus welchen Gründen noch immer. Folge 5 hatte ich. Folge 5 begann bei mir mit einem Moment kompletter Panik, weil ich bei dem Versuch, den VR-Griffel zu bedienen, halt irgendwie aus Versehen die Folge um die Hälfte vorgespult hatte und dachte: Oh fuck, ich bin in dieser Welt gefangen, wie komme ich, kriege ich das je wieder in Ordnung? Hab's dann aber tatsächlich hingekriegt, die Folge nochmal zu starten. Und ich finde die mit am lustigsten, weil er halt, also weil das, was da passiert, halt noch weniger nachvollziehbar ist als alles davor. Wir sehen halt, dass wie der Bartmann, wisst ihr noch, der Bartmann, der Mann von Travolta mit dem Bart, nicht sein Ehemann, der Mann von Travolta mit dem Bart, holt die Pferdefrau von einem Privatflughafen ab und eine Einblendung sagt uns halt, dass es sich um Nassau handelt. Übrigens, auch so eine Sache, wenn man nicht im richtigen Moment irgendwo hinschaut, kriegt man nicht mit, wo die Szene spielt, weil sich die Einblendung auch irgendwie links oder rechts von einem befinden könnte. Ja, wir erfahren auch, dass es mittlerweile 1976 ist. Keiner weiß, warum oder wie. Aber Pferdefrau und Bartmann sitzen, so habe ich sie mal genannt, tut mir leid, sitzen dann halt gemeinsam in so einer, auch in einer weiteren Bar und sind beide nervös und warten angespannt. Und ich weiß auch übrigens im Nachhinein nicht, worauf die warten. Das wird auch nie erklärt. Es ist vollkommen, ja, zu Recht. Also es ist tatsächlich egal auch. Also Bartmann sagt dann auch noch, gibt dann auch die Information weiter, ja, die Boote sind eigentlich alle da und wenn er es jetzt nicht geschafft hat, dann kommt er wohl nicht mehr. Also sie warten auf Travolta, aber ich weiß nicht, was die da machen. Warum oder was passiert? Nee, null. Also überhaupt nicht. Pferdefrau macht dann auch noch irgendwie so Anmerkungen wie, das muss ich auch ein bisschen lachen, halt so dieses, ich kenne euch eigentlich beide gar nicht so richtig gut. Wo ich mich dann gefragt habe, okay, aber warum bist du dann da? Also nicht nur ich verstehe nicht, was sie da macht, sondern sie auch nicht. Und dann sagt sie noch über Travolta irgendwie so, ja, but he gets to you. Also anscheinend hat sie jetzt auch so zarte Gefühle für ihn. Niemand weiß warum oder wann und wozu, aber so ist es halt. Später steht sie sehnsüchtig am Steg mit dem Fernglas und schaut und plötzlich freut sie sich und jubelt und sagt halt, he made it, he made it. Und er, also wahrscheinlich Travolta, hat es dann halt auch geschafft, was auch immer es war und warum. Und man sieht, und vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, man sieht halt ein Boot dann ankommen an dem Steg und ich habe null erkannt, wer da drauf war. War nee, das geht auch aus meinen Notizen nicht hervor. Okay, gut. Ich habe jetzt extra, während du das erzählt hast, bei mir nachgelesen, weil es mich, also um das Wort zu zitieren, irgendwer, ich glaube Travolta oder dessen Buddies, kommen in Nassau auf den Bahamas an und warten auf keine Ahnung. Ich dachte zuerst, sie warten auf Travolta, aber dann sieht man, wie Kellen Lutz in einem Hotelzimmer steht und seine, genau, das seine ist Wunden das versorgt mit absurd vielen Pillen und Pillendöschen. Ja. Yep. Schmeißt er mit um sich und Das ist auch wieder so eine Szene, keine Ahnung, warum die stattfindet, ob er jetzt auch in Nassau auf den Bahamas ist, ob er derjenige ist, auf den die gewartet haben. Er redet mit jemandem, der aber nicht irgendwie zu der Clique von John Travolta gehört, meines Wissens nach. Nein. Und tut er nicht. Neben der Tatsache, dass ich in diesem Shot, in Anführungsstrichen, eine Steckdosenleiste mit Netzteilen gesehen habe, die in den 70ern auch so nicht hätten existieren können. Oh mein Gott, ja. Macht der Film in dieser Szene halt auch diesen unerträglichen Move, dass sich Kellen Lutz zuerst, während man halt frontal quasi gerade ausguckt auf seinem Sitz, seine Wunden versorgt, und dann geht er aber im Raum quasi an dem Punkt hinter der linken Schulter, von wo man sitzt. Also man muss sich dann in seiner Sitzgelegenheit, am besten sitzt man in einem Bürodrehstuhl oder man steht, was bestimmt wundervoll ist, sich den Film so anzugucken. Auf jeden Fall muss man sich dann halt wirklich mit dem gesamten Oberkörper oder was auch immer man zur Verfügung hat, umdrehen, um den Protagonisten zu sehen. Das ist halt so, wie wenn man im Theater sitzt und irgendwann kommt der Schauspieler auf die Idee, ach, das ist auch mal lustig, wäre, ich gehe einfach mal nach hinten und spiel da. Voll und guck, was ihr dann macht, ja, Idioten. Ja. Das ist witzig, dass du das sagst, weil gerade das mit Kellen Lutz, wie er durch den Raum geht, fand ich für eine Sekunde ganz nett, weil ich dachte, oh, endlich wird dieser Raum mal ausgenutzt. Aber es handelte sich am Ende auch genau da um die Szene, wo ich später festgestellt hatte, dass ich mich halt zu viel gedreht hatte und plötzlich so um nichts saß. So. Also von daher hat es halt nicht so gut funktioniert. Weil, du saßt im Nichts? Also das ist ja die letzte Szene, wo er halt dann, ja, so aus dem Bild und bla. Und das Preview, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, aber es gibt jede Folge im Nachspann ein kleines Preview, findet immer rechts von einem statt. Und ich saß da und war total verwirrt, weil ich das Preview nicht gefunden habe, weil ich mittlerweile in einer völlig anderen Richtung saß und nicht mehr orientiert war, wo ich hingucken musste. Ist ein Film rausgefallen? Ja, das Preview spielte sich halt in meinem Rücken ab, sozusagen. Und erst als ich die Brille abgenommen hatte, habe ich dann gemerkt, wie ich saß überhaupt. Ja, aber die Folge ist fast meine Lieblingsfolge, weil es so geil ist einfach, die ist so, sie warten auf etwas, man weiß nicht warum, sie warten auf jemanden, man weiß nicht warum, derjenige kommt an, man weiß nicht warum und wozu, Kellen Lutz ist irgendwie wütend und er ist verletzt, man weiß nicht warum, und es ist einfach, es ist halt so, so sinnbildlich für dieses so, es ist völlig egal, was passiert. In der Restaurantszene mit dem Bartmann und der Pferdefrau steht auch so eine Plastikwasserflasche auf einer Treppe rum. Oh gut. Als hätte irgendein Set-Heini die da vergessen. Ja, ich bin sicher, der Dreh war anstrengend, also, ja. An der Stelle kann ich auch nur wieder wörtlich aus meinen Notizen zitieren. Ich kann beim besten Willen nicht, in Anführungsstrichen, nacherzählen, was in dieser Folge passiert sein soll. War das ein Drogenschmuggel? Macht Travolta diese Drogenschmuggelsachen, seit der Ghost Dad von der Mafia getroffen hat? Ist alles so schwer und so unglaublich anstrengend. Oh Gott. Aber nichts davon wird erklärt. Von daher bist du halt, also ja, es ist genauso, wie du halt sagst. Und wie gesagt, mir ging es halt ein bisschen besser, als ich dann halt einfach mich damit abgefunden habe, nothing matters and stuff just happens. So. Ich weiß nicht, was Travolta da treibt. Travolta war noch nicht mal in der Folge. So wirklich. Nee, oder? Nein, war er nicht. Also... Oh. Die Folgen sind wirklich kurz genug, als dass man halt das sich erinnern würde. Aber übrigens, ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist ja auch alles so ein konfuser Schwurbel. Aber übrigens noch eine kleine Anmerkung dazu. Mir ist irgendwann auch aufgefallen, dass, also der Vorspann, Leute werden ja mit Namen eingeblendet in einem Vorspann. Und alle Leute, die in dem Vorspann sind, sagen in der ganzen Serie maximal 5 Sätze oder so, bis auf Travolta. Also die Ehefrau von Travolta hat eine ganze Einblendung im Vorspann und sagt, glaube ich, in einer Folge einen Satz. Und Tom Sizemore ist im Vorspann und ich habe mich 5 Folgen lang gefragt, wo ist der eigentlich? Hast du dich 5 Folgen lang gefragt? Ich habe mich 8 Folgen lang gefragt. Du hast recht. Kommt in der 8. Folge erst. 8 Folgen drückt es auch besser aus. Ja, nee, du hast vollkommen recht. ja, aber das ist halt, also bis auf Travolta haben alle halt irgendwie, ja, es könnte sein, dass hier Reem, also Ghost Dad als Meyer Lansky halt irgendwie 8 Sätze sagt. James Reamer kommt nur in 2 Folgen vor, in der 2. und in der 8. Yep, und oh mein 9. Gott, weißt du, wie lange ich gewartet habe auf Matthew Modine? Und ich bin heute, jetzt noch nicht sicher. Der kommt in der übernächsten Folge dran. Ja, genau, deswegen wollte ich schon mal einen kleinen Tease machen. Nein, nicht wirklich. So, okay. Wir sind jetzt in Folge 6 und wir sind jetzt auch schon im Jahr 1983. Hooray! Sucre, der DEA-Polizist, wird an einem Strandabschnitt vor so einem Stapel aus Drogenpaketen interviewt von der Presse. Die Polizei hat halt einen großen erfolgreichen großen Bust gelandet. In dem Moment stelle ich fest, dass es die ganze Zeit tatsächlich nur um Haschisch geht und wäre total wütend, weil es so Pillepalle ist, aber wahrscheinlich hast du recht und irgendwo... Nee, das waren weiße, eine ganze Palette voll mit weißen... Okay, er sagt aber auf jeden Fall einmal mindestens Marihuana. Aber okay, nee, er sagt halt Marihuana. So, Marihuana, genau. Sucre sagt halt so, ja, die Drogengangsters sollen sich mal alle in Acht nehmen. Was uns zur nächsten frappierenden Szene führt, die halt wieder in der Lansky-Villa spielt. Da ist ein großes Banner aufgehängt, auf dem steht Welcome back, Lansky. Also sprich, Lansky war offensichtlich... Family love Lansky. Ja, genau. War offensichtlich mal weg, jetzt ist er wieder da. Eine Sache, die uns nichts angeht und mit nichts was zu tun hat. Aber Google it. Und Lansky schlurft halt in einem Pyjama irgendwie in seiner Villa rum. Auch so ein bisschen aussieht wie ein Modellhaus und guckt sich halt Ronald Reagan an im Fernsehen, der über den War on Drugs redet, was Maya Lansky wohl nicht so gefällt. Ist aber auch alles nicht so wichtig, weil Maya Lansky schlurft dann halt raus zu seinem Swimmingpool und steht da kurz, dann kippt er um und dann ist er tot. Er hustet und stirbt dann daran. Stirbt dann Husten. Wenn mich nicht alles täuscht, es ist, glaube ich, auch so, wie Maya Lansky verstorben ist. Das ist historisch akkurat. Ja, in der Krebs oder so. Das war schon irgendwie sowas. Und dann ist er halt tot. Was? Murder ja, by death. Ja. Ich habe mir tatsächlich tonal aufgeschrieben. Da, da, da, da, da, da, weil es halt mir bis jetzt nicht klar ist, was Maya Lansky überhaupt zu tun hatte mit irgendwas. Aber er ist jetzt weg. Gut, er ist der Onkel von Kellen Lutz. Und alles, was danach jetzt kommt, ist auch absolut mysteriös. Es fühlte sich halt irgendwie an, als würde man, also wie gesagt, auch in Anbetracht der Temperaturen, die vorgestern herrschen, als hätte man einen Hitzschlag und würde das alles nur halluzinieren, was man sieht. Weil was jetzt passiert, ist halt, also selbst wenn ich es jetzt nacherzähle, würde ich, wenn ich mir das anhören würde, also diesen Podcast, nicht den Film oder so, würde ich mich fragen, ob ich noch alle drei Sinne beisammen hätte, weil es kommt halt der Vizepräsident der Vereinigten Staaten zu Besuch, George Bush, und guckt sich halt irgendwie so die Boote von John Travolta an. Entschuldige, was? Wie bitte? Das ist George Bush. Was? Hast du das nicht verstanden? No. Echt Come nicht? On. Nein, wirklich, es ist meine Überraschung. Auch in der Wikipedia. Es ist tatsächlich eine Sache, die sich historisch ereignet hat. George Bush, also George H.W. Bush, nicht George W. Bush, war großer Speedboat-Fan. Fand nicht nur Popos gut, sondern auch diese Rennboote. Oh mein Gott, okay. Es steht damit, glaube ich, sogar in der Tradition mehrerer Präsidenten. Ich glaube, Gerald Ford hat sich ein halbes Dutzend Speedboote gekauft und allen Ernstes auf so einem See, auf seinem Anwesen, mit seinen Secret Service-Leuten, die er bis zu seinem die jeder Präsident bis zu seinem Tod halt quasi als persönliche Eskorte hat, Rennen gefahren. Wow, okay. Und George Bush fand offensichtlich diese Boote von dem fantastischen Bootsmacher Darren Aronofsky oder John Travolta halt ganz fantastisch. Und war damals Vizepräsident unter Ronald Reagan und hat ihn da irgendwie mal besucht. Und von diesem Treffen, das war sogar ein Foto-Op. Also es gibt davon Fotos wie Darren Aronofsky, der dem John Travolta, das ist vielleicht einer der besten Aspekte, also der gelungensten Aspekte an Speed Kills. Wenn er überhaupt irgendwelche Redeeming Qualities hat, dann, dass John Travolta diesen Typen, den er spielt, relativ ähnlich sieht, dafür wie grotesk angesprühte Haare und so weiter John Travolta generell in dem Film aussieht, aber der sieht dem so ein vage ähnlich und es gibt von diesen Treffen halt auch tatsächlich offizielle Fotos und so weiter. Was halt lustig ist an dieser Szene, einfach abgesehen von der Tatsache, dass fucking George Bush, der Erste, einfach so random in diese sehr, sehr, sehr, oh ich God. Sag mal, anspruchsvolle VR Cinematic Experience stolpert, dass Matthew Modine, der ihn wiederum spielt, im Gegensatz zu dem historischen George H.W. Bush, so aussieht, als würde er das erste Mal auf dem Boot stehen. Oh mein Gott. Sieht halt, also sie machen halt quasi so eine Spritztour auf diesem Speedboot. Und während dieser Spritztour, ich weiß nicht, ob Matthew Modine halt das irgendwie lustig fand oder sowas, aber er fängt dann halt, also diese Boote fahren halt sehr schnell und sie haben keine Windschutzscheibe in dem Sinne. Es ist nicht so, wie wenn man im Cabriolet sitzt und eine Glasscheibe als Schutz hat vor dem ganzen Gegenwind, den man hat, wenn man sehr schnell fährt. Auf diesen Speedbooten hast du quasi den Wind direkt ins Gesicht ballernd. Und Matthew Modine hat die brillante Idee, diese Haltestange, an der man sich festhält vorne, einfach mal loszulassen und so zu machen. Man sieht dabei, wie er sich fast da hinten aufs Maul packt. Und dann gerade noch geistesgegenwärtig dieses Ding wieder anpackt und halt lang genug in dieser Einstellung bleibt, um dass man als Zuschauer sieht, wie verunsichert er ist. Oh Gott, I really fucked up almost. Und es gibt ja auch dieses berühmte GIF von dieser Familie, die halt sich komplett abpackt, weil einer aus Versehen zu sehr beschleunigt. und als sie dann am Ende aus dem Boot raussteigen, fliegt Matthew Modine fast auf die Fresse, also daraus klettert. Seltsam. Aber der tatsächliche George H.W. Bush ist verbirgt als großer Rennboot-Fan und als auch Kunde von diesem Darren Aronofsky Popowski. Ich finde es wirklich Wahnsinn, dass alles völlig an mir vorbeigegangen ist. Er wird auch nie explizit mit Namen angesprochen, aber als sie sich an diesem Kai begegnen, und ich habe es halt nur ganz vage akustisch verstanden, ist, dass John Travolta ihn fragt so, how's Barbara? Und er sagt she's great. Okay. Das ist anscheinend George Bush. Ich hatte halt gerade mal so geschnallt, dass es sich um Politiker handelt, weil er irgendwann auch sagt, irgendwie er mag Speedboat fahren halt, it's better than fighting in Congress oder so. Und der andere Typ, mit dem er unterwegs war, war, glaube ich, irgendwie auch noch ein Bankier oder ein Bankbesitzer oder so. Jeffrey Epstein. Weißt du, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Der 17-jährige Jeffrey Epstein. Der junge, knackige Jeffrey Epstein, genau. Aber ich fand es halt wirklich geil, weil ich halt dachte, so, warum gucke ich mir jetzt so eine Szene an, wo Travolta so random Leute kennenlernt? Aber es ist dann auch egal, weil alles ist ja random. Deswegen, was soll's. Und was also die Szene mit dem Boot anging, war halt, ich habe nur darauf geachtet, so, es gibt halt sehr oft, das hast du auch gerade mehr oder weniger beschrieben, diese Einstellung, wie man halt frontal praktisch von der Motorhaube des Speedboats auf diese ledrigen alten Säcke guckt. Und ich habe mich halt gefragt, so, warum gucke ich mir diese Perspektive an? Was ist das für eine Perspektive? Was sitze ich auf dem Boot, also auf der Motor? Warum, also, so, weil so diese Vogelperspektive vom so Boot. Spider-Man mit seinen Gliedmaßen vorne an dieses Ding genagelt. Ja, was soll das? Ich meine, du hast recht. An dem Punkt sollte man halt, muss man längst aufgegeben haben, sich einzureden, man wäre in der Szene. Aber halt, wie gesagt, ich bin nie damit weggekommen, was für seltsame Perspektiven man sich befindet. So. Am Ende, also das hat dann, das alles gefällt dem Matthew Modine, wie ich jetzt weiß, George Bush, gefällt alles unheimlich gut. Dieses Boot Blue Thunder von Aronofsky. We love the boaters. The beautiful boaters. Nee, der Look von Zoolander hieß Blue Steel, aber das Boot heißt Blue Thunder. Und ich habe mir übrigens auch fast den Hals gebrochen bei dem Versuch, das Boot zu sehen ganz am Anfang, weil es nämlich auch irgendwie rechts hinten steht. Egal. Sie verabschieden sich voneinander nach der Bootstour mit dem Versprechen, mal was zusammen zu machen. Also soll ich das wahrscheinlich auch alles irgendwie so Networking, Deals mäßig verstehen. Aber ich verstehe halt nichts, deswegen ist es halt egal. Ich wollte auch mal sagen, die Aufnahmen von Wasser und Booten, so warm wie es war, fand ich halt tatsächlich oft sehr angenehm. Und man muss auch dazu sagen, dass während wir das uns angeguckt haben, auch der Ventilator lief, den ich jetzt gerade extrem vermisse. Oh. In der Tat. Und eine kleine Beobachtung noch, jedes Mal, wenn es halt in der Serie, in der Cinematic Experience so Funtime-Szenen gab, lief immer derselbe Oldie. Sie hatten halt einen Oldie und der wurde immer, das ist halt so das typische 60er, I said hey und so weiter. Und jedes Mal Doch, mir ist es, oder yeah, yeah, yeah, aber es war halt immer dasselbe Lied. Wow, Folge 7, es ist 1986, warum? Niemand weiß es. Travolta, also Ben Aronoff, ist an seinem Pier oder was weiß ich, arbeitet an seinem Boot. Der Bartmann, in diesem Moment lerne ich, dass er Shelley heißt, aber es ist too little too late. Er kommt mit Bier vorbei, hat Bierflaschen mitgebracht, sagt, ey, Alter, du arbeitest zu viel und hier, nimm dir doch mal Zeit und hier, trink doch mal ein Bierchen und so. Dann geht er halt rein in dieses Gebäude, in Travoltas Werkstatt oder so praktisch und kommt nie wieder raus. Travolta will eigentlich an seinem Boot weiterarbeiten. Was mir da auffiel, ist halt, dass er zu sich selber praktisch anmerkt, dass er dieses Boot, das er gerade, an dem er gerade arbeitet, halt doch nochmal überholen sollte, bevor es in die Produktion gibt. Und das Boot sieht, also gerade die innere Klappe, die er aufgemacht hat, sieht so grottig aus, ja, dass ich keine Sekunde denke, dass es ein Prototyp ist. Oder so. Irgendwie so ein Pilz oder so drin. Ein sackaltes Boot oder ein sehr krasses Schimmel Boot. Schimmel oder was? Das sieht nicht gut aus. Also es ist kein Prototyp von irgendwas. No, I still have to work over the engine. Ja, it doesn't so. Put out enough, ja, fuel to reach the really high speeds. Travolta fällt dann aber dann doch auf, dass sein Handlanger, also dass der Bartmann halt gar nicht wiederkommt irgendwie. Und er geht rein in seine Werkstatt und in seinem Büro findet er Kellen Lutz vor. Und Kellen Lutz. Und irgendwie einen anderen Typen, über den ich mich sehr geärgert habe, weil er so aufgetreten ist, als müsste ich den kennen und ich habe ihn nicht gekannt. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ist der. Ist das da in dem Büro, wo er von den Goons fertig gemacht wird? Ganz genau, ja. Das ist der aus der Szene aus der ersten Folge in dem Restaurant. Danke, das wollte ich nämlich. Ich weiß nicht, was die in dieser Szene in dem Restaurant miteinander geklärt haben. Niemand weiß das. Aber ich kann es im Nachhinein ja nur so rekonstruieren, dass er irgendwie der Heavy von Meyer Lansky gewesen sein muss. Es ist das Einzige, was Sinn ergibt. Aber Meyer Lansky ist zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns, tot. Yep. Wir haben sogar irgendwie eine Jahresangabe dazu gekriegt, die keine Rolle gespielt hat. Ja, ist über ein Jahr tot. Ja, aber ich meine, Kellen Lutz ist ja der Cousin von ihm, also ich schätze, er hat den geerbt oder so. Würde ich jetzt... Er hat John Travolta geerbt, ja, okay. Nee, und auch den Goon, denke ich mir, den. Also es ist eine Interpretation, wer weiß. Ja, anders kann man es sich nicht herleiten. Nee. Und es geht dann auch heiter genauso weiter, nämlich sie wollen irgendwas von Travolta, ich weiß nicht genau, was es ist. Travolta regt sich voll. Sie wollen die Firma auf. Haben, aber ich weiß nicht warum. Sie wollen, dass er irgendwas unterschreibt. Du hast völlig, sie wollen, dass er irgendwas unterschreibt. Ja, er soll ihnen die Firma überschreiben. Okay. Alles klar. Weil die halt so viel Geld umsetzt. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab aber das, wahrscheinlich. Ja, es ist nachher aus dem Wikipedia-Artikel über die historische Person Darren Aronofsky. Okay. Beziehungsweise Dingsbumsohn Monofsky. Der hat mehrere Speedboats wie nennt man das? Er hat mehrere Speedboat-Hersteller gegründet und diese Firmen verkauft und Jahre später teilweise wieder zurückgekauft. Also er hat mehrere von diesen Firmen gegründet, diese Firmen haben Speedboote hergestellt und diese Speedboat-Baufirmen hat er wiederum an andere verkauft, hat die dann aber auch wieder zurückgekauft und damit bessere Speedboot. Irgendwie hat auch die historische Person relativ undurchsichtige Hin- und Herschiebereien, was Firmeneigentum betrifft, mit ihren Firmen betrieben. Verstehe. Deswegen ja auch jemand, der Geld in Nassau auf den Bahamas bunkert, was ja eine Steueroase ist, hat er offensichtlich auch die Angewohnheit, Briefkastenfirmen und was weiß ich halt zu instrumentalisieren, um irgendwie irgendwas mit Geld zu machen. Also nicht, dass der Film wirklich auch nur im Ansatz die Zeit, Geduld und die geistige Fähigkeit hätte, das zu erzählen. Aber das konnte ich dann mir zumindest über den Kontext der Person, die da biografiert wird, herleiten. Es wundert an dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch niemanden mehr, aber aus dem Werk selber geht das nicht hervor. Ja, Felix, vielen Dank für diesen wirklich wichtigen Kontext. Weißt du, was mein Fehler nämlich war? Ich habe, statt den Wikipedia-Artikel über Aronoff zu lesen, habe ich die Amazon-Reviews zu dem True-Crime-Roman-Buch gelesen. Das war vielleicht... Der Autor von diesem True-Crime-Roman-Buch, beziehungsweise Autobiografie. Spoiler. Ja. Sieht übrigens wirklich sehr, sehr creepy aus. Das sieht aus wie so ein Rattenmann. Ups. Interessant. Creepy weirdo. Muss ich mir später tatsächlich mal anschauen. Aber gut, danke für diesen wichtigen Kontext, weil jetzt weiß ich zumindest, okay, Travolta soll aus seinem Geschäft gedrängt werden, der regt sich tierisch auf und schubst halt den Handlangermann noch so ein bisschen herum, wird aber dann überwältigt, weil Kalinlatz halt noch mehr Schläger dabei hatte. Am Ende ziehen sie auch eine Waffe und zwingen ihn halt irgendwie, diesen Wisch zu unterzeichnen, von dem ich jetzt dank dir weiß, worum es überhaupt geht. Auch die Kampfszene ist so geil. Die kloppen sich halt. Die Kampfszene, ja. Die kloppen halt John Travolta durch diesen Raum relativ wirr und unkoordiniert. Und am Ende liegt Travolta am Boden. Neben dem Ausgangsschacht von der Klimaanlage. Was man halt nur dadurch merkt, wenn man in dem Moment, wo der Goon, der ihn zusammenschlägt, sich zu ihm runterbeugt, halt über dessen Funkmikrofon dieses Surren von der Klimaanlage mit aufgenommen hat. Oh mein Gott, okay. Die haben das und die Szene spielt halt im selben Raum wie die Dialogszene mit Sucre, wo sie es halt nicht geschafft haben, den Ton von der Person abzugreifen, die gerade spricht. Aber sie sind halt in der Lage, mit Mikrofonen zu arbeiten, die so, und das dann auch nicht rauszuschneiden oder rauszufiltern, dass man halt teilweise noch die fucking Klimaanlage von dem Zimmer, in dem die sind, hört. Irre. Siehst du, da ist wieder sehr interessant, auf was für Sachen man achtet, weil ich habe in der Szene, also in Folge 1, muss man sagen, in Folge 1 von Speed Kills, hatte ich mich tatsächlich noch gefreut, so, oh, vielleicht sehen wir eine Action-Szene, ich habe keine Ahnung. Und als diese Kampfszene passierte dann in Folge 7, hatte ich halt echt nur noch so, ich kann nicht mehr. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch in diesem, auch recht schäbig aussehenden Büro von Travolta, sogar während der Kampfszene oft irgendwie einfach auf den Bücherschrank, ja, auf der anderen Seite geschaut, auf die komischen Klebestreifen am Boden mit so Kabel und dann die Kabel und so. Ja, aber es ist halt echt interessant, dass man halt, je nachdem, wo das Auge oder die Aufmerksamkeit hinwandert, man völlig andere Sachen irgendwie sieht. Kalinlatz sagt irgendwie Travolta dann auch noch so, du bist ja auch nur so ein Rädchen in unserem Getriebe oder so. Auch eine Sache, die ich jetzt erst so wirklich verstehe. Ja, aber er wird gezwungen, das zu unterschreiben. Danach befinden wir uns bei der DIA in Miami. Die Szene ist Irrsinn. Ja, total bizarr. Total Wahnsinn. Bizarr. Ab der 7. Folge geht ohnehin schon sehr fahrige, unkonzentrierte und wirre Sache komplett off the rails und wird grotesk. Jetzt wird's wild. Also man sitzt halt in einer Konferenz mit mehreren, ich denke mal, irgendwie Gesetzeshütern. Und ich weiß nicht, ob du mir erklären kannst, wo man sitzt, weil die Positionierung von einem selber in diesem Raum ist mega weird. Also der Shot fängt halt damit an, dass man quasi frontal auf eine Tafel guckt. Und ich habe nie auf die Tafel geguckt. Die sich in einem sehr, sehr dunklen Raum befindet. Das heißt, man kann nicht lesen, was auf der Tafel steht, weil es zu dunkel ist. Man hört halt eine Gruppe Leute miteinander reden. Aber in dem Moment registriert man, dass man halt auf diese Tafel guckt und die Leute sich quasi hinter einem befinden. Man sitzt mit dem Rücken zu einem riesigen Konferenztisch, an dessen anderen Ende, also wirklich 5, 6 Meter, 7 Meter entfernt, sich eine Gruppe aus Leuten unterhält, um die zu sehen, man sich halt wieder mit seinem Stuhl um mindestens 170 Grad umdrehen muss. Ja, ja. Und man kann auch nicht so richtig hören, was die sagen, aber es ist quasi die einzigen Sachen in diesem Shot, die beleuchtet sind. Und dann geht das Licht an. Plötzlich steht Sucre irgendwie im Raum. Ich weiß nicht, ob der aus dieser Gruppe aufsteht oder ob er durch die Tür kommt. Ich auch nicht. Weil, wie gesagt, der Blick ist halt in einem vollumfänglichen Raum einfach. Und da kann jederzeit sich quasi jemand von hinten anschleichen. Und auf einmal ist Sucre da, aber es ist hell im Raum. Und man kann sich wieder quasi umdrehen zur Tafel, weil Sucre wieder an der anderen Seite steht. Und man muss seinem Gehör dann quasi mit dem Blick folgen. Und Sucre steht an dieser Tafel Und an diese Tafel sind halt mehrere Kartenausschnitte gepinnt. Aber auf eine Art und Weise, dass man nicht auf den ersten Blick nicht erkennen kann, ob das eine einzige Karte ist oder mehrere Karten, die zusammengeklebt sind. Weil ich war super irritiert, dass die Karibik quasi 200 Kilometer südwestlich von Irland lag. Oh Gott, das habe ich mir gar nicht genau angeguckt. Okay. Und man guckt dann auf diese Tafel und dann merkt man, okay, das sind mehrere Kartenausschnitte, die quasi zusammengeklebt sind, um irgendwie so ein Schema per Diagramm zu veranschaulichen. Und Teil des Diagrammes ist so ein groß eingekringelter Bereich, in dem Liechtenstein steht. Und dieser Kringel ist halt so groß, dass er sowohl das Staatsgebiet von Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Liechtenstein, Ostfrankreich, Schweiz und Österreich und ein Großteil von Polen umfasst. Aber das ist nicht das Wahnsinnigste an dieser Szene. Es ist nur so ein kleines Detail. Das Irrwitzigste an dieser Szene ist, dass Sykre halt seinen Dialogtext nicht wirklich auswendig gelernt zu haben scheint. Oh mein Gott, ja. Er hat mehrere Textaussetzer, wirkt halt total fahrig und so, als müsste er quasi über jedes einzelne Wort nachdenken, das er als nächstes sagt. Und verspricht sich zweimal bei dem Versuch, Liechtenstein auszusprechen und versucht es gar nicht erst ein drittes Mal, sondern lässt es einfach so stehen. Also, Liechtenstein, he's there. Und es wirkt halt so, als wäre Sykre gerade aus dem Bett aufgestanden, auch ähnlich verkatert wie ich, und müsste dann jetzt diese Szene irgendwie spielen und hat überhaupt keinen Bock. Und die Leute, das Drehteam hatte wahrscheinlich Angst, ihm um einen zweiten Take zu fragen oder so. man hört dann Telefon klingeln und Sykre verlässt halt in dieser Szene einfach das Zimmer und geht ans Telefon. Man erfährt halt nie, wer der ist, der ihn anruft. Nope. Der Film schneidet um zu einer anderen Szene, wo ein sehr, sehr dicker Mann aus einem Auto raustritt, um halt wiederum den Hörer von einem klingelnden öffentlichen Münzfernsprecher abzunehmen. Also die Art, wie das aneinander montiert ist, würde in halt normalen Filmen als Abfolge suggerieren, dass diese zwei Leute in den aufeinanderfolgenden Szenen ein Telefongespräch haben. Aber so funktionieren Telefone nicht. Nein. Es ist nicht so, als wenn zwei Personen sich, die Telefone von zwei Personen sich gleichzeitig anrufen und beide Personen gleichzeitig den Hörer abnehmen. Es soll auch, glaube ich, nicht suggeriert werden, dass diese zwei Leute miteinander reden, aber dann ergibt es keinen Sinn, dass diese Szenen direkt aufeinanderfolgend montiert sind. Und in der Szene, wo dieser dicke Mann an das Telefon geht und was weiß ich, wahrscheinlich bekommt er einen Mordauftrag. Man muss sich das herleiten über Tropes, einfach über Genre-Klischees, die der Film teilweise sehr unkonzentriert abarbeitet. Und in dieser Szene sieht man halt auch den so einen Mülleimer, der wirklich ein Copy and Paste in die Szene eingefügtes JPEG ist. Oh mein Gott, oh Gott. Man sieht richtig, das ist entweder ein abgescreenshottetes 3D-Asset oder halt einfach das JPEG aus so einem Duke Nukem-Spiel irgendwie hochauflösend in die Szene geklebt. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, es ist auch so schwachsinnig, warum da überhaupt so ein Müll. Warum man den so dringend brauchte. Es ist völlig unwesentlich für die Szene. Aber es steht halt einfach da. Irre. Wow. Ich weiß auch nicht, also diese ob sie damit. Wahrscheinlich versuchen sie damit halt ein allzu offensichtliches Teil Filmequipment, das sie haben rumstehen lassen, irgendwie zu kaschieren. Aber. Also, selbst diese Erklärung wäre halt keine besonders tolle. Es ist ja auch alles nicht so leicht, offenbar. Nee. Also ja, wir können auch gleich weitermachen. Ich wollte nur sagen, also mir ist auch immer nett, wenn beiden das auffällt, irgendwie so, dass ich nicht spinne. Ich habe mir zu Sykre aufgeschrieben irgendwie, er klingt halt plötzlich wie Biden. Also ich hatte mich halt kurz gefragt, ob sie überhaupt keine Dialoge für ihn geschrieben haben, weil er tatsächlich irgendwie das mit Liechtenstein, aber dann halt auch dieses so, dass er wirklich so Sätze sagt wie "There's a lot of money coming from the drugs, with the money drugs." Und so. Also wirklich irre. Und die Szene, wie du sie eben beschrieben hast, ist völlig desorientierend. Irgendwann habe ich geschnallt, dass ich auf diese seltsamen Tafeln gucken soll. Aber bevor das passiert ist, ich wusste überhaupt nicht, wo ich mich befinde. Und außerdem diese beiden Tafeln auch so überhaupt keines bisschen erhellend in Bezug auf, wer in dem Film was macht oder so. Aber egal, auf die Szene, auf die du gerade beschrieben hast, mit dem JPEG und dem dicken Mann am Telefon, folgt dann das, was ich bisher als die bizarrste, als das bizarrste Setup in dem Film empfunden habe. Vielleicht aber auch nur, weil ich nicht so viele Details wahrgenommen habe wie du. Aber okay, also die nächste Szene ist Travolta am Telefon. Travolta telefoniert mit der Pferdefrau, die jetzt mittlerweile wohl seine Partnerin ist. Aber anstatt sowas wie Schnitt gegen Schnitt, weil das ja nicht geht. Doch, der Film hat selber demonstriert, dass das geht. Aber das war in der zweiten Folge. Ach so, ja, okay. Mit diesen Kugeln. Oh, verdammt, ja. Oh Gott, hat die Schnitttechnik in der zweiten Folge eingeführt. Und dann... Wir sind jetzt in der siebten Folge. Und er tritt das Ganze in die Tonne. Because it can't be asked to follow its own established ways of filming. Weil ich hab's mir nicht eingebildet, ne? Das Setup ist folgendes. Nein. Ich sehe mich um und merke, ich sitze halt in so einer Art Kulisse von so einer Terrasse oder so. Und rechts von mir ist einer von diesen, wie hast du die genannt? Und die machen wieder diesen Scheiß mit diesem Pancake-Gedriss. Pancake, das sind wieder quasi zwei Videofenster, wie vom VLC Media Player, die in der Luft schweben, seitlich nebeneinander und quasi die Funktion eines Split-Screens oder einer Parallelmontage erfüllen. Es war wirklich das ist die lazyste Scheiße der Welt, weil es wird halt einfach das Material von zwei Szenen in zwei Videofenster nebeneinander geklebt, anstatt dass der Film die fucking Technologie, wegen der er existiert, benutzt. Ja, ich weiß auch nicht. Warum? Also, ich war so irritiert. Ich weiß auch, ich wusste auch nicht, das was ich da denken soll. Es sieht so scheiße aus. So. Du sitzt in einem 360-Grad-Panorama-Foto, das total halt Day for Night fotografiert wurde. Da liegt so ein fürchterlicher Dunkelfilter drüber. Alles in diesem Foto sieht scheiße aus und du bist halt in diesem Foto quasi gefangen. Vor dir schweben diese zwei Bilder, in der eine Szene stattfindet, die dich nicht interessiert, weil du natürlich kein emotionales Investment in irgendeine dieser Figuren hast. Nein. Es ist körperlich unangenehm, es ist unglaublich heiß, du hast pochende Kopfschmerzen und du musst dir angucken, wie John Travolta mit seiner Ansprühfrisur sich mit dieser Blondine, die buchstäblich eine andere Szene im ganzen fucking Film hatte. Naja, zwei, aber eher. Okay, ja. Toll. mit der über irgendeine bedrohliche Situation unterhält, die ich nicht verstanden hatte zu dem Zeitpunkt. Nein, Everything is bad. Das ist die exakte Beschreibung von dem exakten Gefühl, das man durchmacht. So. Also der Inhalt der Szene ist so, wie du gerade beschrieben hast, abgesehen von dieser unglaublich weirden Aufmachung halt. Travolta ist nervös, verzweifelt, er ist in Schwierigkeiten. Ich krieg jetzt, wo ich darüber spreche, nachträglich wieder Kopfschmerzen. Ich bin nicht überrascht. Die Pferdefrau sagt ihm halt so, nein, ich bleib bei dir, ich stehe dir bei, I'm a fighter too, I will fight for you, warum auch immer an dem Punkt, wie gesagt, wusste ich auch noch nicht das, was ich jetzt weiß, dank dir. Und er sagt am Ende noch zu ihr, und es hat mich auch super erheitert, weil halt nichts eine Rolle spielt in der Geschichte, halt, take care of the kids. So, okay, was? Offenbar, entweder die haben halt selber Kinder oder meinst du Kinder aus seiner ersten Ehe. Das sind halt alles Dinge, die irgendwie nie vorkommen und keine Rolle spielen. aber wie gesagt, Vergiss bloß nicht, das fürchterliche Opfer, das Stumpi in Folge 2 gebracht hat. Ja, eben, never forget. Mit seinem Fischerpreis-Auto sich die Beine abgesägt hat. Gesägt auch noch, genau. Natürlich. Also richtig schlimm, richtig drastisch. Sich selber mit seinem Bobbycar. Wie Robert Stone mit dem Panzer von Shotzi Blackheart. Uiuiui. Ja, vielleicht war es in seinem Fall auch ein Mini-Panzer. Man erfährt zu wenig Details über Kinder diesen Unfall. Kinder hatten in den 60ern seltsame Spielsachen. Ja. Was weiß ich. Ganz genau. Selbstfahrendes, Waren es jetzt neu produzierte Kinder oder war es die alte Brut? Das meine ich ja, deswegen kannst du ja so erheitern. Weil die müsste zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon erwachsen sein. Das ist es halt. Niemand weiß. Wahrscheinlich, weil wüsstest du jetzt aus dem Wikipedia-Artikel unter dem unterdings Private Life. Wir sind aber schon in Folge 7, das ist sehr gut. Ja, toll. Okay. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich da schon gedacht, meine Motivation ist sukzessive gesunken. Why? Die Überwindung, nach der siebten Folge die achte Folge zu gucken, war nochmal so schlimm wie nach der sechsten die siebten und nach der achten die neunte Folge gucken zu müssen. Es wurde immer schlimmer, weil man... Oh. Aber ich wollte noch mal sagen, wirklich diese Doppel-Pancake-Projektion, In der Szene mit dem Telefongespräch war, also da hört es bei mir, ich war fassungslos. Vielleicht also, möchte ich es nicht wirklich diese herausfordernde ich Faulheit. Nicht fassen. Ja, was du, ist du, das? Du produzierst ein Stück Medien für eine Technik, die voraussetzt, dass derjenige, der sich das anguckt, mindestens 450 Euro allein nur für die Display-Technologie ausgibt. Ja. Ganz zu schweigen von dem ungefähr 600 bis 1200 Euro teuren Computer, den er braucht, yep. Um dieses Display so bespielen zu können, dass man sich nicht permanent dabei übergeben muss, wenn man es sich aufsetzt. Und du zwingst, also was heißt du zwingst? Das ist der falsche Ausdruck, okay. Aber du erwartest von Leuten, sich diese Rotze, die du angefertigt hast, anzugucken und hörst dann halt einfach zwischendurch auf, diese Technik zu nutzen. Irre, wirklich total irre. Und einfach zu erwarten, okay, den Zuschauern ist es an dem Punkt wahrscheinlich egal, was sie sich angucken. Sie sind jetzt seit 7 Folgen dabei, sind wahrscheinlich in ihrer VR-Brille eingeschlafen. Oh mein Gott, das ist ein schlimmer Vorstellung. Und warum sollten wir uns dann noch irgendwie großen Sackfalte jucken, was da passiert? Mach einfach so ein 360-Grad-Foto, papp da 2 Videofenster rein, fertig ist der Lack. Wir kriegen Travolta nicht mehr wieder. Die Dose mit seiner Sprühfrisur ist auf. Wir haben kein Geld mehr für eine zweite. Ja. Das wird's gewesen sein, ja. Fuck! Ja. Nee, also wie gesagt, ich denke halt auch, okay, das Geld ist ausgegangen und irgendwie war noch Film übrig am Ende von dem Geld oder ich weiß es nicht. Und Film ist halt, Okay, auf jeden Fall nach dem... Man hatte die schwachsinnige Idee gehabt, für ein Heidengeld diese wirklich quadrierte Scheiße zu produzieren und wundert sich dann am Ende, dass einem die Kohle ausgeht und man halt so wirklich die billigsten Dreckstricks benutzen muss, um irgendwie in einem Format, das sowieso schon viel zu kurz ist, auch noch Zeit zu schinden. What the fuck? Ja, nee, also wie gesagt, ich war völlig ungläubig an dem Punkt. Nach diesem Telefongespräch, das wie gesagt, also für mich persönlich hat auch die Realität, die versuchte Realität von Speed Kills hat einfach komplett zerspringen lassen, werden die von uns geliebten und berühmten Datumseinblendungen plötzlich super präzise, weil plötzlich ist es nämlich jetzt der 2. Februar 1987, huiuiui, es wird etwas Konkretes passieren, denke ich mal. Und meine Frage nach Tom Sizemore wird endlich beantwortet, weil jetzt fährt Tom Sizemore, ein Charakter, den meines Wissens wir noch nie zuvor gesehen haben. Nein. Auto. Außer in den Vorspänen. In dem Vorspann wurde er uns oft versprochen, ja. Auto mit anderem Mann. Ich habe mich gefragt, so, wer ist der? Hätte ich Tom Sizemore auf der Tafel von. Das war der fette Typ, der dieses Telefongespräch. War das der Dicke? Ja. Okay, von mir aus. Okay, also die beiden fahren gemeinsam Auto. Machen irgendwie. Man sitzt rücklings auf dem auf der Gangschaltung. Ja. Und man, das erste, auf das man guckt, ist Tom Sizemores ziemlich fette Plauze. Von der Perspektive her ist es genau das. Tom Sizemores kleines Bierbäuchlein, was sich über seinen Hosenlatz hinweg wölbt. Und in der Position und Perspektive, in der man sitzt, halt so wirkt wie irgendwie der Schreckensberg von Moria oder so. Es ist halt alles echt immer noch ein bisschen too much und Ja, die Perspektiven, wie gesagt, die POVs sind brutalst teilweise. Also, ja. Aber es ist wirklich, am Ende der 7. Folge taucht Tom Sizemore dann das erste Mal auf. Und, hurra! Dann ist die Folge auch schon vorbei und es gibt halt den 8. Abspann. Yep. Zu dem Zeitpunkt. Nee, ja, doch, 7. Ja. Bevor wir durch sind, einfach noch von mir die kleine Anmeldung, eine kleine Durchsage, dass mir auch auffiel, dadurch, dass die Previews halt auf einem verkleinerten Bildschirm stattfinden, sehen alle Leute, weil du halt so nah an denen dran bist und die so anstarrst, sehen halt alle super deformt aus. Also halt so, die ist wie so Chibis, wie so Anime-Chibis, so gestaucht und kurz und es war seltsam auch. Aber ja, die gute Nachricht ist, wir sind jetzt tatsächlich bei Folge 8. Wenn es nicht so laut wäre, würde ich jetzt ein High Five geben, aber wir müssen es jetzt so Das ist so ein guter Moment wie jeder andere, um kurz auf das Produktionssetup einzugehen, was wir haben. Wir sitzen jetzt nicht mehr nebeneinander wie die Hühner auf dem Donnerbalken, sondern Rücken an Rücken im selben Raum an unseren Arbeitsplätzen und jeder vor seinem eigenen Mikro. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Tonqualität sich verbessert hat, weil jetzt jeder vor seinem eigenen Mikrofon sitzt. Und damit wir uns aber immer noch sehen können eine tatsächliche Gesprächssimulation ohne direkte Sichtlinie herstellen, per FaceTime miteinander. Das ist super dumm, aber es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert. Ich hoffe, ich lösche die Folgen jetzt nicht, die Tonspuren aus Versehen. Aber da ich jetzt halt zwei Tonspuren schneiden muss und Verzeihung, mega Production Work ansteht, dauern die Folgen von der Produktion her jetzt etwas länger. Und diese Folge hat allein schon von der Produktion her lang genug gedauert, weil wir den ganzen Tag haben verstreichen lassen, um uns jeder hintereinander diese vermaledeite Kacke anzugucken. In der Tat. Und heute einfach tagsüber physisch nicht in der Lage waren, was anderes zu machen, außer irgendwie in diesen Stühlen zu hängen und zu ächzen. Ja, so viel dazu. Und jetzt nähern wir uns dem Grand Finale mit Filthy Tom Sizemore. dem ehemaligen Erotikfilmdarsteller. Leider auch die erste Sache, die mir einfällt, wenn ich an Tom Sizemore denke. Ja, ist unschön. Das ist eine der denkwürdigsten Einträge in der Horrors of Porn-Serie von Zach Parsons auf Something Awful. Das ist ein wirklich legendärer Artikel. Wenn noch irgendjemand wiederfindet, Horrors of Porn, Tom Sizemore, ist vergnügliche Dreiviertelstunde Lesestoff. Wenn man einen soliden, robusten Magen hat. Ich wollte gerade sagen, wenn man ein bisschen schmerzfrei ist. Und über 18 ist. außerdem. Okay. Genau. Tom Sizemore ist, wie gesagt, so ziemlich das Erste, was man in der Folge sieht. Und Tom Sizemore ist super krass gealtert. Der hat mittlerweile so eine Körperform, die so ein bisschen, ich glaube, in Deutschland ist dieses Werbemaskottchen nicht bekannt, aber er sieht so ein bisschen so aus wie Mr. Peanut. Er hat halt einen sehr, sehr ovalen Oberkörper, Torso, der halt so ein bisschen eiförmig aussieht und so ganz dünne Ärmchen und Beinchen, die in sehr seltsamen Winkeln aus diesem runden Torso, dieser Trommel aus Körper rausragen. Er sieht halt aus wie ein 70-Jähriger, obwohl er höchstens Ende 50 sein kann. Ich habe wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen, indem ich mich halt auch in dem Auto auf der Autofahrt ständig umgeguckt habe, anstatt die ganze Zeit Tom Sizemore anzuschauen. Das Auto ist übrigens unfassbar dreckig. Schon wieder? Die Limousine von George Bush war merkwürdig schmutzig, aber das Auto ist super ekelhaft dreckig. Okay, aber sie sind ja auch so ein bisschen zwielichtige Typen, aber du hast recht, es ist wahrscheinlich auch wieder, also ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht, wie die mit ihren Produktionsautos umgegangen sind. Aber um es nochmal kurz zusammenzufassen, also Folge 8 beginnt halt mit derselben Szene, mit der Folge 7 aufgehört hat. Auch hier wird, glaube ich, wieder ein bisschen gespart, weil es ist tatsächlich, glaube ich, exakt dieselbe Szene. Nee, es ist quasi eine Verlängerung von der Szene, mit der die letzte Folge aufhört. Okay, ja, sie ist länger. Und der Dialog ist halt total seltsam, weil Tom Sizemore fragt ihn halt, also den Fahrer quasi, eigentlich relativ normale Sachen, so wie irgendwie, hast du die Papiere für das Auto dabei, hast du überhaupt einen Führerschein? Und der andere sagt dann halt so, ja, hab ich. Das ist eigentlich total banaler Dialog, aber nach jeder Antwort lacht Tom Sizemore total komisch. Ja, du hast recht, das war auch tatsächlich so ein Ding. Als hätte er irgendwie gekifft oder so. Nicht gekifft, das würde einen irgendwie. Das war so ein aggressives Lachen. Ja, es war total seltsam. Ich hatte mich auch nämlich gefragt. Hätte er irgendwie vorher Speed genommen oder so. Worüber scherzen die eigentlich? Weil es waren ja keine Scherze. Da hast du recht, es war ja einfach nur so ein Gespräch. Überhaupt weder beabsichtigter noch unabsichtlicher Humor. Was los? Es wirkte halt eher so, als würden sie halt quasi adlibben für eine Szene, deren Dialogton im Nachhinein nicht verwendet werden. Oder sowas, wahrscheinlich war es sowas. Ja? Halt, damit sich die Lippen bewegen und es so aussieht, als würden sie miteinander reden. Ich hatte das Gefühl, dass es eventuell nicht beabsichtigt war, den Audio-Track von der Szene zu verwenden als Dialogszene. Weil es wirkt halt improvisiert und sehr schlecht improvisiert noch dazu, ja. Das, ich glaube, das, also eine plausiblere Erklärung fällt mir jetzt überhaupt nicht ein. Am Ende, die Szene endet nämlich doch damit, dass einer von den beiden zu dem anderen sagt, so, ja, wir kommen bestimmt nicht in Schwierigkeiten. Ha, ha, ha, ha, ha. Und warum auch immer. Fragt man sich. Aber man hat schon das Gefühl, okay, diese beiden haben halt für nichts Gutes im Schilde. So. Nächste Szene ist Ben Aronoff, also Travolta wieder in seinem schäbigen Büro. Und macht halt so typische, ja, Gangsterfilm, ich bin in Schwierigkeiten, Sachen wie sich eine Tasche voller Geld packen und so. Die er nur aus dem Grund öffnet, um sehr demonstrativ mehrere Geldbündel dieser Tasche rauszuschleudern. Das stimmt. Dann sammelt er diese zwei, drei Geldbündel wieder auf, steckt sie in die Tasche, macht die Tasche wieder zu, legt die Tasche hin, stemmt die Hände in die Hüften und guckt einfach so im Raum rum. Travolta, zeig doch mal das Geld, was drin ist. Völlig grotesk. Ja. Er holt die Tasche raus, macht die Tasche auf, also wirklich so wurstig auf, dass ihr halber Inhalt rausfliegt, steckt den Inhalt wieder rein, macht die Tasche zu und macht danach nichts. Ich muss mal gucken, ob in meiner Geldtasche auch das Geld drin ist. Keine Ahnung, ja. In der Zwischenzeit sieht man jetzt auch, okay, Tom Sizemore kommt tatsächlich an in dem, ich denke, Showroom oder so oder Bootsverkaufsraum von Travolta. Und er betritt den Laden und, okay, man merkt, er will offensichtlich zu Travolta. Und er stellt halt irgendwie den Sekretärinnen von ihm irgendwie so Fragen. Sie verneinen beide, Travolta sei nicht da. Wir sehen natürlich, dass das nicht der Fall ist, weil Travolta mit seiner Geldtasche hantiert im Büro, Hinterzimmer. Und dann greift sich der Travolta auch einen Revolver und versteckt ihn halt dann so neckisch in seiner Hand hinter seinem Rücken. Geht raus und dann kommt es zu der Konfrontation zwischen Travolta und Tom Sizemore und auch das wieder eine Szene, die sich mir nur so halb erschlossen hat. Das war jetzt auch der Moment. Man hat die einerseits akustisch nicht so richtig verstanden und andererseits war die halt wieder auf so eine absurd turbomäßige Art gefilmt, wo es ist ultra kompliziert, das zu erklären. Okay, das Büro von John Travolta schließt sich quasi direkt an diesen Verkaufsraum an und ist mit ihm durch eine Tür verbunden. Wir sehen in der ersten Einstellung, wie Travolta aus seinem Büro heraustritt, aber halt nicht durch die Tür geht, sondern quasi im Türrahmen stehen bleibt, die Tür offen hält und Tom Sizemore steht quasi im Bereich der Eingangstür des Showrooms, nicht derselben Tür wie Travolta, sondern der Haupteingangstür des Showrooms, betritt den Showroom und geht dann rechts, also von ihm aus gesehen rechts, in die Richtung, also er geht nach rechts. Es ist so ätzend, das zu erklären, aber es ist wichtig, um diesen Aufbau zu verstehen und wie unglaublich beschissen leider. Ist. Und man selber ist quasi in diesem Showroom auf der gegenüberliegenden Seite von Tom Sizemore positioniert und muss dann quasi nach links gucken, wie Tom Sizemore sich durch den Raum bewegt. Und vom Betrachter aus gesehen links steht ein riesiges Boot im Raum. Das war so irritierend, ja. Und dieses Boot wiederum verdeckt die Tür, die John Travolta geöffnet hat, und aus der heraus er sich mit Tom Sizemore unterhält. So. Und dann wiederum ist diese Einstellung in dieser VR-Kugel, in der man sich befindet als Betrachter, wiederum in einen Splitscreen unterteilt. Was ich nur mitbekommen habe, weil ich sie, als ich die Sekretärin angeguckt habe, im Augenwinkel sah, dass da wieder so eine senkrechte Trennlinie durch diese Blase lief. Und wenn man sich wirklich, auch wieder in dem Fall, 160, 170, 180 Grad mit seinem Stuhl rumdreht und eventuell halt das fucking Kabel aus seinem PC rauszieht, an dem die scheiß VR-Brille hängt, sieht man den Gegenschuss, wie John Travolta sich aus seiner Tür herauslehnt und mit Tom Sizemore redet. Fuck! Danke für deine Erklärung, weil hier muss ich halt auch nochmal sagen, dass... Weil du das geahnt hast, weil natürlich, klar, Das ich hab's nicht geahnt. Ich hab's durch Zufall gesehen, weil ich... What is this shit? Nein, ich meine, weil du geahnt haben musst, dass ich genauso verwirrt bin wie du, weil ich hätte diesen Aufbau mit diesem Pancake-Leinwand-Ding hinter mir nie begriffen, wenn du nicht im richtigen Moment mir gesagt hast, dass ich mich mal umdrehen sollte, um mal zu gucken, was da hinter mir ist. Dir nie gesagt, dass du dich umbringen sollst. Nee, das wär extrem überraschend. Extrem düster. Nein, dass ich mich halt umdrehen soll, um zu sehen, was hinter mir stattfindet. Weil ich hatte natürlich angestrengt versucht, an diesem Boot vorbeizugucken. Dann, also die Notiz, die ich dazu dann gemacht hatte, war auch tatsächlich wieder nur so All Caps, warum? Fragezeichen, weil warum? Warum? Ja, warum? I feel you. Es ist ermüdend. Aber auf jeden Fall, also bizarr ist halt auch das Gespräch, also abgesehen von diesem Aufbau, der mega bizarr und super verwirrend ist, ist halt, also Tom Sizemore trifft dann halt auf John Travolta, man hat an dem Punkt jetzt schon irgendwie den Verdacht, dass er eben vielleicht irgendwie was will oder so und beginnt halt irgendwie eine Rede zu halten darüber, dass sein Boss ihn damals aus der Gosse geholt hat und seinem Leben einen Sinn gegeben hat und so und wieder, und also ich glaube, sein Boss ist Meyer Lansky gewesen, wahrscheinlich, aber wer weiß. Brody Lee von der Dark Order. Oder er ist halt ein Mitglied von der Dark Order, die, also, aber es wäre dann unterhaltsamer, glaube ich, als das, was sich hier abspielt, also was sich da abgespielt hat. Entschuldigung, ich unterbrochen. Ist nicht so wichtig. Wie gesagt, es ist nichts daran ist wichtig, so irgendwie, also erzählt halt diese Geschichte davon, dass er für seinen Boss alles tun soll, was halt wirklich super weird ist, einfach von einer Figur, die man davor gerade erst gesehen hat. Und die Szene endet auf jeden Fall damit, dass Travolta Tom Sizemore wieder wegschickt. Und falls du irgendwelche Insights hast, warum oder was da dann passiert ist, dann sag sie gerne, weil ich habe keine Ahnung, warum. Tatsache ist, er wird ihn wieder los. Ich zitiere direkt aus meinen Notizen. Ja. Irgendwie kriegen Travolta und Filthy Tom, worüber auch immer sie diskutieren, nicht geregelt. Oder so, ja. Oder das. Weil Sizemore geht und in der nächsten Szene lehnt Sizemore, auch auf so einer Privatflughafen oder so, an seinem Auto und raucht eine Zigarette. Als nächstes sehen wir halt den den dicken Mann aus Chicago mit dem Mülleimer-Artefakt mit einem Auto vorfahren. Und ich werde es jetzt einfach so beschreiben, wie ich es an dem Punkt in meinem Zustand erlebt habe. Er fährt vor, hält vor einem anderen Wagen, der auch an der Straße steht, und er schießt den Fahrer dieses Wagens, fährt wieder weg, und ich weiß nicht, wer erschossen wurde. Die Person, die erschossen wurde, fällt halt aus dem Auto raus. Und das Einzige, was ich an dem Punkt weiß, ist halt, dass es nicht Tom Sizemore ist, weil Tom Sizemore eine weinrote Hose anhat. Ja. Okay, ist mein Wissensstand also normal, mehr oder weniger. Mhm. Okay, alles klar. Okay, wir sehen also die Erschossenen vor seinem Auto am Boden liegen. Ich glaube, da setzt auch so ein leichter Zeitsprungkram ein. Irgendwie die Polizei kommt, Passanten bleiben, Schaulustige bleiben stehen, schauen sich das an und so. Und dann irgendwann kommt tatsächlich ein Voice-Over, wo wir dann erfahren, dass Ben Aronoff, der Erfinder von Blue Thunder, dem Boot, ermordet wurde vor seinem Geschäft oder was auch immer. Und in dem Moment wird mir klar so, okay, der Tote ist Travolta. Okay, alles klar. Wie gesagt, die Polizei ist da, die Presse ist da und dann wird die Serie halt, also wird Speed Kills als erstmal richtig funky, weil dann das Letzte, was wir sehen, ist halt so eine mit Licht erfüllte Einstellung, wo wir tatsächlich aus der Perspektive des Bootsmanns oder was auch immer auf einem Speedboot sind. Sind wir vorne auf so ein Speedboot geschnallt. Genau, und also ich habe es so interpretiert, wir sehen Travoltas Charakter, Ben Aronoff, wie er in den Himmel. Ja, das ist eine Apotheose. Schwimmt mit, ja, mit seinem Boot, weil dann poppen... Gegen Himmel emporsteigt, genau. Weil quasi nochmal alle Highlights aus seinem Leben ja, auf zwei in der Luft über dem Speedboot schwebenden Videofenstern realisiert werden. Einerseits halt diese ganzen Feierlichkeiten mit den Speedboat-Rennen, die er gewonnen hat und die andere blonde Sachen, Frau und wie er die blonde Frau in der Pferdekoppel getroffen hat und wie auf den Arsch von dem Pferd gucken durften. Und seine Highlights. Das größte Highlight seines Lebens, die Bootsfahrt mit George Bush. Natürlich, wessen Highlight wäre das nicht? Also, aber während man diese Pancake-Leinwand-Bilder sieht, werden die auch nämlich alle noch so verklärt. Ne? Die haben auch alle plötzlich so einen Lichtschein. Ja, weißt du warum? Weil John Travoltas weißes Hemd, das mir an dem Zeitpunkt erst auffällt, dass er den gesamten Film über weiße Hemden getragen hat. Du hast recht. Sein weißes Hemd fängt halt an so göttlich, so sakral zu leuchten. Ja. Und es sieht so aus wie aus den 90er, sieht so aus, als würde er sich gleich in Power Ranger verwandeln. Ja, total. Also ich war baff. Ich dachte, what the fuck? Am Ende wird er ein Engel oder was? Das war nämlich das Irre, weil man hört halt, das klingt halt so. Komplett egal, alles ist egal. Irrsinn. Er tritt in den Himmel empor als Engel. Warum auch immer. Was? Also das war halt total irre, weil wirklich, wie gesagt, Speedkill VR-Experience, natürlich einfach durch die Plattform, durch das Medium und so wird einem das halt als, auf gewisse Weise als slick präsentiert, so wow, VR, wow, Rennboote, wow, True Crime, bla bla. Und das Ende ist halt so crazy, als würde man sich halt so wie so ein Neil Breen-Film. Ja, oder wie irgendwie so einen religiösen Indie-Film. Es ist wie so ein Neil Breen-Film. Und vor allem halt, wie gesagt, der Charakter von Travolta ist halt wirklich, also ich habe halt nicht den Eindruck, also, dass er irgendwie ein besonders schlechter Mensch wäre, weil ich ihn so gesehen auch nie was Schlechtes machen sehe. Ich sehe ihn aber auch nie was Gutes machen. Ich sehe ihn eigentlich immer nur etwas machen. Und warum es am Ende halt dann um seine Segenssprechung oder seine Himmelfahrt geht. Ist meine Reaktion darauf. Ich kann fug und recht behaupten, dass es eine der schlechtesten Sachen war, die ich je gesehen habe. Also schlimm, aber ostentativ als Unterhaltungsprodukt gefertigt, also mit der Intention zumindest, Entertainment zu sein. Das ist, glaube ich, the bottom of the barrel. Also ich war auch baff am Ende. Ja. Wenn man zu der Anguckerfahrung noch hinzuaddiert, dass das eventuell halt körperlich und dann auch kognitiv ultra anstrengend ist. Ich hatte halt am Anfang, also in den ersten paar Folgen, also nicht, dass die jetzt gut waren, aber in den ersten paar Folgen hatte ich halt noch dieses Gefühl, okay, es ist halt nicht perfekt und halt die Handlung wird keinen Sinn ergeben und so, aber man versucht halt hier zumindest mir so eine Experience halt tatsächlich zu bieten, irgendwie mit also halt, wie gesagt, mit den Wasseraufnahmen und so und ein paar irgendwie namhaften Schauspielern und gut, okay, es wird jetzt halt konfus, aber vielleicht wird es ja irgendwie was. Und als es dann tatsächlich anfing, das, was dir halt früher auffiel, aber mir dann halt irgendwann auch mit diesen Inserts von diesen Leinwänden und diesen stillen Bildern, also mit diesen Stills und Fotos und dieser ganze Kram, da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, so, okay, was? Also halt, ich kann es dir nicht beantworten. Weil am Ende, also mit der Himmelsfahrt von Travolta, der Eindruck, den ich hatte, war tatsächlich, dass jemand keine Lust mehr hatte. Oder halt so, ich weiß auch nicht, wir haben jetzt nur noch ein paar, also wir können nichts mehr drehen, wir machen jetzt irgendwie so einen Lichtfilter über diese Bootsfahrt oder so und blenden da so Sachen ein. Also halt so, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die versuchte Aussage von der in Anführungsstrichen Geschichte ist, dass Travolta so eine Art Heiliger war. Weil man sieht ihn ja nie irgendwas machen, was in die Richtung geht. Also für mich ist es halt echt so eine Kapitulation, so irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht. So, ja. Und ich hab. Und dann war es auch noch anstrengend anzuschauen, wie du eben gesagt hast. Ja. Ja. Also, und ich war, wie gesagt, überrascht davon, wie anstrengend das anzuschauen war. Weil man weiß es ja vorher nicht, wie das halt ist, irgendwie sich so eine VR-Experience anzugucken. Aber wie gesagt, das, was am krassesten ist, ist das, was du halt dann gesagt hast, dass es halt auch nur irgendwie so eine Dreiviertel-VR-Experience überhaupt ist. Also einfach durch die vielen Tricks, die verwendet werden, um halt das eben nicht zu machen. Also einfach weird. Ja, und die beste Sache habe ich mir fürs Ende aufgehoben. Kurze Frage. hast du bei jedem einzelnen der 8 Vorspäne zufälligerweise auf diese eine Texttafel geachtet, die vor jedem, die vor jedem Cold Open für ungefähr 0,6 Sekunden eingeblendet wurde? Ich glaube nicht. Ich meine, ich denke jetzt gerade an das Ding mit dem Hund, aber ich glaube, du meinst nicht das Ding mit dem Hund. Nee, ich meine diese Texttafel, wo steht Based on a true story oder inspired by a true... Ja, das ist die Texttafel, die nach der Texttafel kommt, die ich meine. Ach so, okay, dann weiß ich es tatsächlich. Wo unten steht dann based on the novel so und so, dann genau, kommt die Texttafel based on real events. Okay. Oder inspired by real events. Und in der Texttafel davor steht halt unten, dass es eine Romanvorlage gibt. Aber ich habe erst in der 7. Folge, weil diese Texttafel auch sehr kurz eingeblendet wird, auf den oberen Teil der Beschriftung dieser Texttafel geguckt. Okay. Und da steht, a VR cinematic experience inspired by the motion picture Speed Kills. Oh mein Gott. Mhm. Oh Gott. Mhm. Wir sind nicht fertig. Was? Es gibt noch einen kompletten Feature-Length 2D Speed Kills. Wow. Und ich... Oh no. Ich fürchte, wir müssen uns den noch angucken, bevor wir diese Episode wirklich beenden können. Oh no. Welcome to hell. Ah. Ich meine, das Ding ist, es ist witzig, also es ist, das ist nicht witzig. Ich finde, es ist gerade überhaupt nicht witzig, nichts aber ist daran, es ist witzig. Irre, dass du das sagst. Als, als mir das auffiel, dachte ich auch, oh, Why have you forsaken me? Oh, why have you betrayed me? Oh, God, this is bad. Yeah. This is worse than I thought. Aber das ist irre, weil ich tatsächlich auch zwischendurch den Gedanken hatte, gibt es einen Film? Mhm. Also, weil ich dachte so, okay, nichts, was ich sehe, ergibt Sinn. Wir werden uns den angucken, bevor wir diese Folge wirklich beenden können. Wir werden jetzt bald halt gleich eine Pause machen. Für die Zuhörer vergeht null Zeit. Yep. Für uns, mal gucken, wie wir das jetzt in den Verlauf der kommenden Tage einbinden müssen. Wie gesagt, du hast zu tun. Zumindest können wir uns den Film gleichzeitig angucken. Ja, ich wollte gerade sagen, dass, als du gesagt hast, 2D ist mir ja schon so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich wusste halt nicht... Immerhin. Ich dachte, auf eine gewisse Weise ist es ja vielleicht die lustigste Art, quasi in die Mitte der Folge so einen Twist einzubauen. und erstmal so unsere Eindrücke zu der Cinematic VR Cinematic Experience aufzunehmen. Und dann uns den verdammten Film anzugucken. And on that bombshell. Ich hasse mein Leben. Das war jetzt tatsächlich ein schockierender Twist. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, wie gesagt, also es ist immerhin, es ist ein 2D-Film. 2D-Film ist... Und also, das wie gesagt, ist auch wir können der Film, ihn gleichzeitig gucken, ist schon mal. Das ist auch der Film, von dem du die Rotten Tomatoes-Wertung von 0% gefunden hast. Okay. Mhm. Ja, natürlich, warum sollte irgendjemand die Cinematic VR Experience von Speedkill kennen? Mhm. Okay, aber wie gesagt, also sehr, sehr viele Dinge, das ist jetzt wie so ein Twist bei die üblichen Verdächtigen oder irgendwie sowas. Das ist, viele Dinge setzen sich jetzt erst in meinem Gehirn so zu so einem stimmigen Bild zusammen. Weil so, ja, natürlich ist das keine ganze Geschichte. Wie kann es das auch sein, wenn es noch einen Film gibt? I hate this. Oh. I hate this so much. Das ist die schwerste Folge, die wir je gemacht haben. Ja, es ist ganz gut, dass man in einem Podcast, also dass mein Gesicht und auch deins nicht wiedergegeben werden. Ja. Wirklich. Vor allem, weil ich jetzt gerade auch mit nacktem Oberkörper vor der Kamera sitze. Ja, okay, dann das ist auch ein Vorteil von Podcasts. Bikini tragen und einen schönen Busen. Nee, wir sollten unsere Beachbodies präsentieren. Aber wie gesagt, das ist leider ein akustisches Medium. Deswegen an dieser Stelle, es ist 3.17 Uhr am Montagmorgen des 10. August, an dem der anderen Hälfte von uns bewusst wurde, in was für eine dumme Scheißsituation und ich nehme die Schuld ganz auf mich. In dem Fall, I fucked it up. Okay, ich hab's versaut. Kein Problem. Ich räum's offen ein. Und jetzt musst du mit mir zusammen diesen Mist auslöffeln. Es sieht ganz so aus. Ich hoffe, wir kriegen die Besprechung von Speedkills, der Non-VR Cinematic Experience, etwas kürzer hin, weil ich... Ich glaube nicht, aber ich werde sehen, wir werden sehen. Mein Leben ist seit mittlerweile 3 Tagen in der Geiselhaft von diesem Multimedia-Cross-Media-Kraken aus Scheiße. Und ich will, dass es aufhört. Niemand hat sich so viel wie mit Speedkills befasst, wie wir, inklusive der Leute in Speedkills. Okay, wir machen jetzt Pause. Tschüss. So, und da sind wir wieder frisch nach dem Gucken des tollen Kinofilms. Oh boy. Oh boy. Speedkills. Not the VR Cinematic Experience, but the Cinematic Experience. Yep. Es ist nach wie vor gottverdammt heiß. Es ist mittlerweile der früh angebrochene Mittwochmorgen, 11:45 Uhr, 12. August. Und es wird immer noch nicht kühler. Es wird nicht kühler, aber wir nähern uns tatsächlich zumindest dem Ende unserer gesammelten Speedkills-Experiencen, würde ich sagen. An dem Punkt kann man das, es sei denn, wir nehmen uns jetzt noch vor, das Buch zu lesen. Ich bin vorsichtig optimistisch, ich wollte gerade sagen. Nein, tu mir nicht, wir sind kein Literaturpodcast. Stopp! Halt, stopp! Nein, es ist genug, es ist in der Tat, es ist... Ich habe fast eine Woche im Speedkills Headspace Mindset verbracht und mittlerweile ja. Muss man so sagen. Weiß nicht, ob es sich gelohnt hat. Jedenfalls dürfen wir mit diesem Podcast die wahrscheinlich umfassendste Analyse und analytische, vergleichende Analyse zwischen Speedkills VR und Speedkills dem Kinofilm überhaupt auf den Plan gebracht haben. Wenn dieser Podcast wenig Sinn hat, dann hat er zumindest den einen, dass wir die Forschung damit voranbringen und Wissensgrundlagen für andere schaffen, die sich irgendwann mal der sehr wichtigen Aufgabe annehmen, Speedkills, The VR Cinematic Experience und Speedkills vergleichend zu erforschen. Was sicherlich passieren wird. Den höchstwahrscheinlich extrem bald eintretenden Fall, dass das passiert, ja. Ganz genau. Die Schockwellen, die Speedkills durch das popkulturelle Bewusstsein dieses Planeten gejagt hat, sind jetzt noch zu spüren. Könnte natürlich aber auch einsetzende zerebrale Degeneration meinerseits sein, aufgrund des vielen Guckens von Material aus dem Speedkills-Medienuniversum. Ich meine, dass die Schockwellen von der VR-Experience vor allem sind halt so stark, dass man halt noch nicht mal irgendwo eine Kapitelübersicht oder eine Zusammenfassung oder Reviews findet oder so. Also hat so eine große Wirkung hinterlassen, dass man praktisch nichts dazu findet. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Die einzigen Spuren, die einzigen Belege für die Existenz von Speedkills VR sind tatsächlich die, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Shopseite zu Speedkills VR gibt. Das würde mich nicht wundern. Also wie gesagt, da der Download von diesen Dateien nicht funktioniert hat, und ich davon ausgehe, dass die Videodateien nur on demand auf irgendwelchen Streaming-Servern bereitgestellt werden und zu sonst nichts anderem, dass eventuell der Vertrieb davon eingestellt wurde. Also ich wollte, als ich Anfang des Jahres nochmal das Headset ausgepackt hatte, mir so eine WWE Virtual Experience angucken, weil ich im Hinterkopf hatte, dass sowas in der Art existiert. Ich habe dann bei einer kurzen Internetrecherche festgestellt, dass der Streaming-Anbieter von dieser WWE Virtual Reality Experience längst pleite gegangen ist. Oh. Also die Webseite endet mit so einem 404 Not Found Error. also es ist, ich glaube, an dem Punkt kann man zumindest diese Inkarnation von Virtual Reality als mehr oder weniger marktgescheitert ansehen. Das ist tatsächlich eine Sache, für die sich keine Sau mehr großartig interessiert, außer den Leuten, für die sich da so ein Kindheits- und Jugendtraum erfüllt hat, als sie von damals, als sie Tron geguckt haben. Ich wollte dich gerade fragen, einfach nur so geschätzt, ausgenommen der Leute, die halt tatsächlich mitgewirkt haben an Speed Kills, wie viele Leute haben sich wohl dieses Speed Kills VR angeguckt? 50. Ja. Maximal. Ja, okay. Ich wollte selbst jetzt, das ist eine optimistische Schätzung. Ich wollte jetzt ganz großzügig sein und sagen, eine dreistellige Zahl, aber lassen wir es dabei einfach. Kann sein, aber unwahrscheinlich. Ja, ganz ehrlich. Also, allein schon, also einerseits die Qualität, andererseits die Darreichungsform gepaart mit der Qualität. Puh. Nun ja. Ich glaube, im Endeffekt wird der Podcast zu Speed Kills VR mehr Zugriff haben als Speed Kills VR. Das ist eine der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich davon ausgehe, dass der Podcast, den wir zu diesem Film machen, und wir machen Podcasts zu teilweise immens erfolglosen Filmen, aber da hätten trotzdem niemals die Chance, so bekannt oder bekannter als dieses Material zu werden, über das wir uns unterhalten. In dem Fall. Mhm. Ja, besteht eine gewisse Chance. Ich weiß, was du meinst. Und ich bin tatsächlich irgendwie niemand, der allzu viele Stücke auf seine gloriose Bekanntheit hält oder so. Aber wir reden von Speakers. Wir haben nicht mal 200 Follower auf Twitter. The VR Cinematic Experience. Das kann sich ja ändern. Speakers VR hat nicht mal einen Twitter-Account. Ja, ist auch besser so, glaube ich, weil ich möchte nicht wissen, was in deren DMs passiert. Also ich habe es nicht recherchiert, aber es steht anzunehmen, dass dazu. Doch, also wie gesagt, auf der Suche nach Speed Kills VR Material habe ich keine Social Media Accounts gefunden. Ist ja auch egal, wen interessiert das? Was die Leute interessiert ist, wie ist denn Speed Kills VR the Cinematic Experience? Nee, wie ist Speed Kills the Cinematic Experience? Nicht Speed Kills VR. Speed Kills ohne VR. The Feature Movie. Film Experience. Ja. Eins möchte ich sagen, es war halt bei mir wirklich so, als du mir halt mitgeteilt hast, dass es halt noch diesen ganzen Kinofilm gibt, war ich erschüttert, erwartungsgemäß erschüttert darüber, dass. Du hast tatsächlich legitim angepisst. Ich war, ja, absolut. Ich war wirklich, also am Boden zerstört ist jetzt ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Erschüttert trifft es eigentlich ganz gut am besten. Aber ich war auch enttäuscht. Und ich werde halt, also ich habe halt immer diese Angewohnheit, fazitmäßige Sachen gleich zu Anfang zu sagen, aber es war mein erster Gedanke. Ich war tatsächlich enttäuscht, herauszufinden, dass es halt noch einen Zusammenhang gibt. Also praktisch noch einen Film, der die ganze Geschichte erzählt. Weil das, was ich halt mit am Ende am unterhaltendsamsten fand an der VR-Experience, war tatsächlich, dass es halt so eine wild zusammengeklaubte Ansammlung aus Bullshit war, die ich nicht verstehen konnte und auch keine Hoffnung mehr hatte, das zu verstehen. Also von der man dann halt in Erfahrung bringen konnte, dass es sich halt so lose orientiert an dem Leben von diesem Bootfuzzi, aber darüber hinaus halt einfach völlig inkohärent und zusammengewürfelt. Und gerade das fand ich am Ende ganz witzig. Und dann stellt sich heraus, nein. Absoluter Brüller. Es gibt tatsächlich noch so eine Geschichte dazu, die das alles irgendwie so aufdröselt. Und es gibt überhaupt eine Geschichte. Ja, es gibt also erstens mal eine Geschichte. Zweitens, man kann sie sich auch noch reinziehen. Aber ich weiß nicht, ich fand halt am Ende gerade das Enigmatische ein bisschen gut. Und deswegen war es fast das ein bisschen Enigmatische. Ja, das Mysterium. Die ungelösten Mysterien von Speakles VR. Warum Maya Lansky? Man weiß es nicht. Warum Wenn man eins sagen kann, man weiß es nicht. Der Film beantwortet alle offenen Fragen, die Speakers the VR Cinematic Experience lässt, bis ins Hinterletzte. Leider will ich gar nicht sagen. Ich fand's, also um es schon vorwegzunehmen, gegenüber Speakers VR verhält sich Speakers the Film wie fucking Citizen Kane gegenüber, keine Ahnung, Minions oder so. Es ist ein himmelweiter Qualitätsunterschied. Im Grunde genommen hast du recht. Also dadurch, dass das Spreecast VR The Cinematic Experience die Latte so niedrig gesetzt hat, war ich erstaunlich dem Film gegenüber wohlgesonnen. Interessant. Ich fand es auf eine sehr merkwürdige Art und Weise befriedigend, wie das Gucken von dem Film die Logiklücken, die VR-Experience für mich gelassen hat, geschlossen hat. Auch wenn, nüchtern betrachtet, die Art und Weise, wie der Film diese Logiklücken schließt, so dermaßen klappendoof ist und wirklich vor Babbis, dass es eigentlich ein Negativkriterium wäre. Hätte ich vorher nicht Spreecast The VR Cinematic Experience geguckt und weitere ungefähr 90 bis 100 Minuten Folter erwartet. Das ist nicht der Fall, aber das macht den Film, und ich muss mir halt wirklich Mühe geben, gegenüber diesem Film kritisch zu sein, aber ich war in mehrerlei Hinsicht weggeblasen, auch von den Production Values. Der Film sah viel besser aus. Kein Wunder, weil er farbkorrigiert war. Er sah besser aus, das stimmt. Im Gegensatz zu der VR Cinematic Experience war er farbkorrigiert. und im Gegensatz zur, wie sich nämlich herausstellte, das Interessante ist, und ich hatte schon so eine Vermutung, das hatte ich ja auch in dem letzten Podcast geäußert, dass viele, wenn nicht alle Szenen aus der VR Cinematic Experience Stellproben waren oder sowas in der Art. Also Kameraproben, kurz nochmal den Text durchgehen oder irgendwelche Outtakes. Genau das hätte ich am Ende, also genau das habe ich am Ende auch gedacht. Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Eindeutig keine Szenen aus dem Film, die einfach so eins in eins genommen wurden, aber es waren halt teilweise Szenen aus dem Film. Also es waren dieselben Szenen, nur eindeutig anders gespielt oder mit verkürztem Dialogtext, aber nicht so gekürzt, wie man halt einen Film im Schnitt kürzt, also dass sie das Material aus dem Film genommen haben, sondern indem sie halt B-Roll oder sonstiges angefallenes Material, das im Film nicht verwendet wurde, genommen haben und daraus halt diesen Scheiß zusammengeschnitten haben. Mehr oder weniger. Also man könnte sogar, also wenn man jetzt wirklich fies, es ging mir kurz durch den Kopf, wirklich fies sein will, ist es im Grunde genommen so, wie wenn man auf einer DVD diese Blooper-Extras hat. Also diese, nicht Bloopers, sondern diese geschnittenen Szenen, genau, entfallene Szenen oder sowas, Outtakes. Aber dann halt eben mit dieser Kugelkamera gefilmt. Und ich frage mich, ob dir das auch aufgefallen ist oder ob ich mir das eingebildet habe. Teilweise nicht mal das. Die haben ja immer noch diese 2D-Sachen drin gelassen. Ja, okay. Das auch noch, ja. Aber die Szenen aus der VR-Experience, hatten die oft weniger Statisten? Weil ich hatte öfter mal das Gefühl, dass die Szenen in dem Film, also im Spielfilm, bevölkerter waren als dann, also so. Travolta sitzt halt in der Bar mit Gästen und in der VR-Experience dann in so einer Bar mit 1 Gast oder irgendwie keinen Gästen oder so, was halt auch darauf hindeuten kann. Ja, diese Feierszenen, also ich habe versucht darauf zu achten, diese Feierszenen zum Beispiel sind mehr oder weniger 1:1 von der Besetzung her. Also das habe ich jetzt nicht so festgestellt. Einfach dadurch, dass sehr viele Szenen fehlen und die Szenen, die fehlen, oft halt relativ, also mit einem relativ großen Cast und vielen Statisten gefilmt sind, erweckt das natürlicherweise den Eindruck, als wäre die VR Cinematic Experience weniger bevölkert. Aber also wie gesagt, gegenüber diesem komischen, es hat halt wirklich was von einer Webserie oder so. Und das Format der Webserie ist halt schon sehr oll. Also das Webserien waren der heiße Shit, als ich 2005 im ersten Semester an der Filmuni war. Da wurde das erste Mal halt so in Webisodes und diesen erzählerischen Ultra-Kurzformaten von 2 bis 5 Minuten Länge geredet und so. Es ist, also heutzutage sowas halt als Komplementärprodukt anzubieten, da muss man sich halt schon sehr seiner Sache bewusst, also seiner Sache sicher sein, dass die IP, zu der man das anbietet, auch so on fire ist, dass die Leute einem das aus der Hand fressen. Also bei Lost zum Beispiel hat es ja Sinn ergeben, mindestens irgendwie 2 oder 3 extra externe Webserien oder so zu machen. Die wurden halt auch geguckt, weil sie in diesen Mythos eingebunden waren. Aber ich weiß halt nicht, ob diese Mega-Narrationen heutzutage noch gefragt sind außerhalb vom Marvel Cinematic Universe. Es ist halt so ähnlich wie mit diesen Free-to-Play-MMO-RPGs oder Team-Based Looter-Shootern, dass es halt irgendwann mal so viele von diesen eigentlich immens aufwendigen und für den Nutzer immens zeitfressenden Sachen gleichzeitig am Markt existieren, dass eine einzelne Person gar nicht alles davon konsumieren kann, ohne halt ihren Job aufzugeben. Und selbst dann, wenn sie den ganzen Tag lang nichts anderes machen würde als Computerspielen, hätte sie halt immer noch das Problem, einfach nicht die Zeit dafür zu haben, alles davon zu spielen. Deswegen ergeben diese Narrationen, die im Grunde zu so einem Hobby werden, das man halt nebenher betreiben muss, im Hier und Jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. Und 2018 noch mit sowas anzukommen, zu einem Intellectual Property, das jetzt, sage ich mal, nicht das Allerhippeste am Markt ist, ist schon faszinierend. Ich meine, die haben natürlich versucht, diese relative Dürre an Content auf der VR-Plattform für sich auszunutzen. So nach dem Motto, die haben ohnehin nichts zu gucken, also werden sie, um dieses teure Gerät irgendwie überhaupt nutzen zu können, jeden Scheiß gucken, den wir denen da hinstellen. Was, glaube ich, ein bisschen stimmt. Im Falle von mir trifft es zu, ja. Ich war doof genug. Ich meine, es war auch morbide Neugier. Aber man muss dabei berücksichtigen, ich habe tatsächlich für Speakles VR selbst reduziert noch irgendwie so 12, 13 Euro ausgegeben. Wir haben das Produkt supported. Ja. Ja, und ich, na, glaube, ich hab das. Das war mein Geld. Du hast recht. Nee, aber es ist auch vollkommen richtig, dass... Nicht, dass ich darauf stolz bin. Im Gegenteil. Du stehst dazu, ja. Ich bin halt einfach nur idiotischerweise ehrlich. Und ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, du bist nicht der Einzige, weil das stimmt halt. Also wenn man halt schon so eine Brille hat, will man halt irgendwie natürlich ausprobieren, was die alles kann. Und dann gibt es halt irgendwie... Also eine Handvoll Produkte halt dafür. Und viele davon sind, ja, halt. Ich habe den Film ja nicht gekauft, weil ich sonst nichts anderes mit dem Ding anzufangen wusste. Ich habe Speakles VR The Cinematic Experience gekauft, weil ich Bock hatte auf dumme Scheiße mit John Travolta. Das ist halt auch ein guter Grund, ja. Es war dumm. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber es soll ja eigentlich auch gar nicht um die VR-Experience gehen, sondern um den Film. Und ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich halt deine Bemerkung dazu tatsächlich interessant finde, weil bei mir tatsächlich der gegenteilige Effekt eintrat. Also du hast halt recht, wenn man es schaut, hat man tatsächlich oft diese Aha-Momente. Also unglaublich viele Sachen aus der VR-Serie haben halt wirklich erst Sinn ergeben, also wirklich komplett erst Sinn ergeben, nachdem ich den Film gesehen hatte. Aber für mich war das halt irgendwie enttäuschend, weil am Ende war es dann halt doch nur, du hast halt recht, er sieht halt von den Production Values und so besser aus und ist kompetenter, aber... Er sieht teilweise sogar richtig hübsch aus, also den Locations, ja, okay, angemessen, ja. Hübsch. Natürlich, weil... Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sehe, oh, was für ein wundervoller, wunderschöner, ein herrlicher Film. Ja, aber ich meine, er hat schöne Locations und er hat halt, wie gesagt, er hat diese Bootsaufnahmen und wie gesagt, also wir hatten das ja schon gesagt, er wurde in Puerto Rico gedreht, das ist halt ein sehr sonniger Film mit zum Teil halt auch echten Archivaufnahmen und so, aber am Ende so von der Geschichte her und der Art, wie der Film aufgemacht her, hat er mich halt doch eher an so ein Lifetime-Movie erinnert, oder? Ja, ja, es ist, ne? ein komplett unspektakulärer Malen-nach-Zahlen-Film. Total. Wie aus dem Baukasten. Aber man kann halt trotzdem sagen, er funktioniert. Also für das, was er sein will, und er versucht halt echt nichts Dolles zu sein, es ist halt okay. Es ist wirklich nichts, was ich freiwillig gucken würde, wenn es nicht irgendeinen merkwürdigen Aspekt hätte, der irgendwie mein Interesse auf sich lenkt. Aber, also wie zum Beispiel hat Travolta, aber Travolta ist zum Beispiel auch nicht so unterhaltsam, wie er es in anderen, in Anführungszeichen, schlechten Filmen von ihm ist. Er gibt halt keine deranged, crazy Performance oder so, ja, sondern spielt halt einen älteren Immobilienmogul, der ins Speedboat-Geschäft einsteigt und dessen Anti-Helden-Figurenbogen man dann halt relativ, ja, Paint-by-Numbers nachvollzieht, routiniert und ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Außer, also sein Toupet sah deutlich hochwertiger aus in einem Feature-Film. Im das Gegensatz ist faszinierend, zur ja. Cinematic Experience, wo es eindeutig so aussah wie so eine komische Matsche, die man aus einer Spraydose dann halt auf sein Kopfknie drauf gesprayt hat. Und im Feature-Film war es halt ein richtiger Fifi. Eine vernünftige, anständige, handgemachte Perücke aus dem Toupet-Geschäft. Wie es sich gehört, ja. Ich würde sogar fast sagen, ich finde ihn in dieser Rolle, also Lisa, das hattest du ja auch schon gesagt, dass er diesem Don Aronoff, auf dem der Film basiert, gar nicht mal so unähnlich sieht. Und ich glaube, seine Performance ist auch gar nicht mal so übel. Also jedes Mal, also es gibt in dem Film mehrere Szenen, in denen er interviewt wird, weil er ist ja auch ein prominenter Rennbootfahrer, wie gesagt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er sich wahrscheinlich so Interviews mit ihm angeschaut hat oder so. Also er hatte halt schon so eine studierte Art zu sprechen, die absichtlich war und so. Nicht, dass ich es jetzt irgendwie übertreiben möchte mit dem Lob, aber... Ja, also diese Interview-Szenen wurden auch genutzt, um im Gegensatz zur VR-Cinematic Experience, die voraussetzt, dass man hell sehen kann, die Feature-Film-Cineastic Experience davon ausgeht, dass man in irgendeiner Form minder bemittelt ist und jede Möglichkeit schamlos ausnutzt, direkt total straight expository Dialogue rauszufeuern, so viel es geht. Und diese Interview-Szenen sind so praktisch aus Sicht des Films, dass sie die so oft wiederholen, dass ich mich frage, wie oft haben die in den 60ern in den Fernsehnachrichten sich mit irgendwelchen Bootsbauern unterhalten? Waren Bootsbauer damals so faszinierende Personen der Zeitgeschichte, dass man ständig zu denen hingefahren ist und gefragt hat, ja, was braucht denn der neue Motor? Wann kommt denn mal wieder ein neues Boot? Erzählen Sie doch mal. Ich meine, heutzutage wird sowas mit Handys gemacht. Die gab es damals noch nicht. Vielleicht waren dann einfach andere Konsumprodukte regelmäßig im Fernsehen. Ja, ich wollte gerade sagen, es gab auch halt einfach nicht so viel Content. Vielleicht war es damals halt noch extrem faszinierend. Außerdem, er war ja auch irgendwie so ein Star, der dann diese ultraschicken, wie nennt man das bei Booten, irgendwie Rallyes? Oder Bootsrennen halt gewonnen hatte und so. Und das hat der Film halt auch alles kohärent nacherzählt. Das hat der Film überhaupt mal nacherzählt. Ja, also der Film rahmt sich selbst durch die Schlussszene, in der Travolta erschossen wird. So ein bisschen so wie Casino, nur ohne Twist. Mehr oder weniger, ja. Ja, es ist, ich bin selber halt so ein bisschen halb mein Gesicht unter meiner Hand am Vergraben, weil diese allein dieser lockere Vergleich ehrt den Film schon viel zu sehr. Aber es ist ein vergleichbares erzählerisches Stilmittel. Und es ist ein Film, in dem die Mafia eine Rolle spielt. Insofern, hey. Fast hatte dasselbe. Man geahnt, aber so richtig erklärt wurde es einem nicht. Ich habe nicht geahnt, dass der Film eine tatsächliche Rahmenhandlung und sowas hat. Ich war ehrlich gesagt auch wutentbrannt, weil ich weiß halt noch, als ich die VR-Serie geguckt hatte, habe ich während des Schauens halt immer gedacht, wenn es halt schon so eine Gangster-Story ist anscheinend, warum machen sie dann nicht diesen berühmten Klischee-Kniff, wo das Bild einfriert und jemand halt sagt so, hey, das ist so und so, der so und so. Und dann in dem Film, was machen sie? Genau das. Naja. Und das wollte ich, und plötzlich hatten die Figuren alle Namen, so der Mann mit dem Bart hatte Namen. Jede einzelne Figur wurde vorgestellt wie in so einem Anime. Das Bild hat angehalten und John Travolta hat so einen kniffigen, schmissigen Satz zu dieser Figur, die sie kurz auf den Punkt bringt und ihren Namen nennt. Danke für nichts, VR Experience. Ja, genau. Es ist so einfach. Man würde fast sagen, ein bisschen billig und plump. Natürlich, es ist super plump, aber es ist halt wirklich dann doch, naja, es ist doch ein Zacken besser als halt wirklich diese Schwimmerei halt in dieser Serie, wo man denkt so, werde ich diese Person jemals wiedersehen? Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Und genauso kam es dann auch. In den meisten Fällen lagen wir auch richtig mit unserer Vermutung, was da passiert sein muss und was da ungefähr passiert ist. Also das stimmt, ja. Die Ehescheidungen und Neuverheiratungen und Geburten von irgendwelchen Kindern, die in der VR-Experience einfach fehlten, haben wir ja tatsächlich fachmännisch interpoliert, ausgehend vom vorliegenden Material. Und zugegebenermaßen. Ja, quasi jeder Aspekt, dem es der VR-Experience mangelte, ist hier quasi ausstaffiert. Wir erfahren zum Beispiel, dass der komische Crockett-Junge aus der Szene in dem Pavillon halt den John Travolta kennt, weil John Travolta durch eine Karriere zur Prominenz gelangt ist und dieser Junge ihn bewundert. Und das ist halt auch der Cousin von Meyer Lansky, der Neffe. Und der Neffe ist selber Speedbootfahrer und steht genau, in direkter Konkurrenz zu John Travolta. Kommt gar diese Szene, wo diese blonde Frau am Strand auf ihn wartet, ist, nachdem er in einem Rennen in ein Unwetter gerät, bei dem sein Co-Pilot, der aussieht wie Stefan Effenberg, dessen Name nicht mehr erwähnt wird in der VR-Experience, halt tatsächlich auch kontextualisiert wird und von John Travolta aus diesem Sturm gerettet. Und deswegen kommt er halt zu spät zum Ende dieses Rennens. Und Kenan Lutz ärgert sich im Hotel darüber, dass es John Travolta überhaupt ans Ziel geschafft hat, weil er sonst, glaube ich, Weltmeister geworden wäre oder so. Ja, er ist halt letztendlich nur wütend wegen dieses Bootsrennens, nicht ne, wegen irgendeiner Drogen- oder Verbrechensgeschichte, wie man spekulieren konnte. Wir sehen sogar seinen Sohn, wir erfahren, was mit seinem Sohn los ist. Es gibt mehr als eine Szene mit dem Sohn. Mehr als eine Szene mit dem Sohn, es gibt Bonde, es gibt eine richtige Storyline, einen richtigen C-Plot mit dem Sohn, der nirgendwo hinführt, aber abrupt Nein. damit endet, dass der Sohn, der so ein bisschen so aussieht wie eine Mischung aus AJ und dem sehr jungen Drew McIntyre, 2007 Pre-Three-Man-Band Drew McIntyre, den er irgendwie fürs Pferderennen begeistert. Und nachdem Vater und Sohn gemeinsam auf die Pferderennstrecke gegangen sind, lernen sie auch die blonde Frau kennen. Weil sie was mit Pferden zu tun hat. Es hat alles Es ist zwar wirklich nach A kommt B, kommt C, aber es funktioniert. Ja, es ist eine Geschichte im Gegensatz zu der VR-Experience. Es ist keine tolle Geschichte, es ist keine interessante Geschichte. Weiß Gott, es gibt für mich persönlich, glaube ich, wenig langweiligere Sachen als Speedboat-Rennen. Es sieht schon geil aus, ich fand's voll okay. Findest du, es sieht geil aus? Na, vielleicht lag es auch wirklich wieder an der oft erwähnten Hitze. Aber es waren halt ausgedehnte Ozeanszenen und wahrscheinlich fand ich das in dem Moment einfach... habe ich das willkommen geheißen, kann ich mir vorstellen. Also du hast recht, Speedboot-Rennen sind jetzt nicht mega spannend, sie sehen allerdings gefährlich aus, finde ich. Sind auch gefährlich. Und es hat sowas Jet-Settiges, das war schon okay. Also, ja. Aber ich werd jetzt kein Speedboot-Fan oder so, aber es hatte sowas Mondänes. Eine Szene, die ich nett fand, hat mit nichts was zu tun, aber okay. Einer der größten Triumphe von Travolta ist halt, er gewinnt halt so ein Bootsrennen. Und er gewinnt sogar den World Cup, glaube ich. Und als Preis bekommt er so eine goldene Uhr. Ist eine goldene Rolex oder irgendwie sowas. Und das fand ich halt so geil, weil es halt wirklich so dieses Oldschool 60er, 70er Mondäne war. Also wo eine richtig unglaublich teure Uhr halt noch so ein Statussymbol war. Und so. Ja, und also am Ende sieht man halt sogar diese teure Rolex, nachdem er erschossen wurde, wie sie zersplittert am Boden liegt. Genau, so wichtig ist die Rolex, kann man mal sehen. Ja, Foreshadowing. Aber auf jeden Fall... Man erfährt zum Beispiel auch eine Sache, die also zum Beispiel auch also mir relativ mysteriös war. Man erfährt zum Beispiel, dass er deswegen Schwierigkeiten hat mit der Mafia, weil er sich halt als so ein Typ, der halt mehrere Karrieren ausprobiert und auf hohem Fuß lebt und so weiter, ständig Geldschulden hat. Und das ergibt doch halt so viel Sinn eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass der sich natürlich für sein Bootbusiness und was weiß ich halt ständig Geld leiht. Das Problem, was Travoltas Figur mit den Verbrechern hat, ist auch ein relativ komplexes. Also einerseits sind die natürlich Kunden von seinen Speedbooten, aber andererseits nutzen einige von, also zumindest diese Verbrecher-Clique oder Gauner-Clique um Kenan Lutz, dessen Hangar als quasi Schleuse für ihr Marihuana, das sie irgendwie schmuggeln. Und das ist ihnen dann halt irgendwie nicht so recht. Aber Meyer Lansky übt dann Druck auf ihn aus, indem er ihm damit droht, dass quasi dieser Kenan Lutz in direkte Konkurrenz mit seinem Hauptgeschäft tritt und er deswegen Einnahmeeinbußen zu befürchten hat. Was letzten Endes am Ende sein Todesurteil bedeutet, ist, dass er versucht, die Mafia übers Ohr zu hauen, weil er deswegen auch das Treffen mit George Bush. Das hat nämlich den Zweck, dass... Tada. Dort der Vizepräsident auf die Idee kommt, die Küstenwache massenhaft mit Booten von Travolta auszustatten und Travolta quasi Zulieferer der Bundesregierung wird und damit halt richtig die Lizenz zum Gelddrucken quasi hat. Und die Verbrecher und Meyer Lansky erpressen ihm zwar diese Firma ab, aber als sie im Besitz dieser Firma sind, hat die Bundesregierung keine Lust mehr, mit denen Geschäfte zu machen, weil es Verbrecher sind. Und insofern ist die Firma dann halt für die wertlos, und weil die dann halt von Travolta mehr oder weniger übervorteilt wurden, rächen sie sich mit Gewalt. So zumindest die Implikation. Was sich da für Zusammenhänge auftun plötzlich, ey, unglaublich, also wirklich wahr. Was ich mich frage ist, also am Ende ist es ja tatsächlich auch so, dass Travolta seine Familie wegschicken muss, weil sie, also das wird ja in diesem wirklich bizarren VR-Telefongespräch zwischen ihm und seiner Lady, der auf diesen zwei Bildschirmen... Man sieht sogar das Kind, was er mit der Pferdefrau zusammen hat. Man sieht das Kind, oh ja genau, man sieht, um was es für ein Kind es sich überhaupt handelt. Ja? So. Das ist ja auch mal was. Diese ganze Ermittlungsszene mit Sucre an diesem Konferenztisch ist viel länger. Sucre kann sogar seinen Text aufsagen, spricht Lichtenstein halbwegs problemlos aus. Das war der Take, wo er Lichtenstein richtig ausgesprochen hat. Und man versteht halt das Mise-en-Scène, man versteht die Location sofort durch wenige konventionelle Establishing-Shots. Und das, was er zu den Ermittlungen erzählt, ergibt sogar halbwegs Sinn. Sie kommen ihm halt irgendwie auf die Schliche, indem sie die Eigentümer von verschiedenen Glücksspiel-Institutionen wie halt Pferderennbahnen, in die Travolta, so wie wir erfahren, auch geschäftlich seine Finger drin hat, und Bootsrennen-Wettunternehmen, was eine Sache ist, die es tatsächlich gibt. Also ein relativ, bis heute noch relativ, zumindest in den 60er, 70er, ein relativ großes Ding in Florida, war das Wetten auf Speedboote. Das ist tatsächlich genau wie diese Szenen von baskischen Pilota in Miami am Anfang von diesen Bud Spencer Miami-Cop-Filmen heutzutage total strange wirken. Das war damals halt ein großes, also gerade auch für die Mafia, ein ziemlich boomendes Geschäft, Wetten auf Pilota. Heutzutage wissen die meisten wahrscheinlich nicht mehr, was Pilota überhaupt ist. Was ist Pilota? So eine Art Squash auf Speed. Ah, okay, alles klar. Kompetitives Squash, ja, okay, das mit so Highspeed-Schlägern gespielt wird. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ja, also... Und Speedboote waren halt ein Teil von dieser Wettbranche. Das geht aus dem Film nicht hervor, das war irgendwie trotzdem in meinem Kopf drin. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch die reale Geschichte von diesem, also wenn man halt solche Mafia- und True-Crime-Geschichten mag, ist die reale Geschichte von diesem Don Aronoff, glaube ich, nicht uninteressant oder so. Also es ist halt eine sehr, sehr, sehr klassische Geschichte von so einem Typen, der einfach auch diesen Lebensstil irgendwie nicht aufgeben konnte und da dann am Ende drin hing einfach. Und der Eigentümer der Bank, die Aronoff finanziert, ist halt der Kumpel von George Bush, der mit auf diesen Bootsausflug geht. Oh mein Gott. Das sind alles Sachen, die man durch den Film tatsächlich erfährt. Immerhin, für einen Film, der 0% auf Rotten Tomatoes hat, funktioniert er halt. Also so wie eine Uhr für 99 Cent aus dem Kaugummiautomaten funktioniert. Es ist halt eine True-Crime-Story, die ja einfach auch durch die realen Begebenheiten einfach... so ein bisschen vorstrukturiert ist. Ja, aber ja, und eine Fallhöhe hat, weil es endet dann ja auch tödlich für den Helden oder den Protagonisten. Und wenn man sich halt für diese Art Geschichte interessiert, es ist halt auf jeden Fall... kann man es sich anschauen. So, es ist sicherlich nicht das beste Beispiel dafür, aber es ist halt eine solide True-Crime-Verfilmung. Ja, und wie gesagt, dieser Backdrop in den Speedbooten ist ein bisschen cool. Mir fällt es halt auch schwer, Sachen mir darin rauszupicken, die tatsächlich so dilettantisch oder so mies wären, dass man darüber irgendwie halbwegs noch sorgenfrei lachen könnte oder so. Es ist halt ein Film, der existiert. Würde diese komplett banane VR-Geschichte nicht existieren, hätte ich wahrscheinlich mich nie damit beschäftigt. Oder vielleicht doch. Also wie gesagt, dieser 0% Rotten Tomatoes Score. Nathan Rabin hatte auch einen Text drüber geschrieben. Oh mein Gott. Das hat mich sehr frustriert, aber jetzt nach 2 Jahren kann ich ihn endlich lesen. Normalerweise versuche ich halt wirklich kein einziges Stück Medium oder Analyse oder sonst irgendeinen Metatext über irgendwas zu konsumieren von Sachen, die wir uns angucken, damit ich nicht vorverdorben werde durch irgendwelche Meinungen und Perspektiven. Aber der Film ist halt so einfach da Und es ist halt so die typische Art von Stangenware, die mittlerweile wahrscheinlich häufiger produziert wird, als sie es noch vor 10 Jahren produziert wurde. Einerseits, weil natürlich Leute wie Travolta sehr viel verfügbarer sind aufgrund ihrer wahrscheinlich finanziellen Probleme. Ja, also bei Cage ist es ja definitiv so. Ja, und ja. Travolta fliegt aus Hobby Passagierflugzeuge. Das ist auch erstmal ein Hobby, das man haben muss, ja. Ja, und wenn er das halt immer noch weitermachen will, muss er dafür halt unglaublich viel Geld verdienen, weil es sackenteuer ist. Wahrscheinlich ist er da halt wahrscheinlich auch ein bisschen bereiter dazu, solche Jobs anzunehmen. Und Netflix und Konsorten müssen ihre Videotheken vollkriegen mit so Lizenzware. Also es ist ein Gewinngeschäft für alle Seiten. Und wenn die Zuschauer, die ja gerade heutzutage extrem viel Zeit wegzupissen haben, daheim, sicherlich, es ist eine Sache, mit der man 100 Minuten seines Lebens verstreichen lassen kann. Ich würde es nicht direkt empfehlen, aber es ist nicht schlimm. Das ist halt mein Fazit. Ja. Das Faszinierendste an dem Film ist die Geschichte hinter dem Asti Spumante, der uns bereits aufgefallen war bei der Sichtung der verhackstückelten VR-Experience. Der Asti. Das ist nämlich tatsächlich Product Placement für ein Produkt, das es gibt. Ich weiß nicht, ob ich den Namen davon jetzt korrekt ausspreche, weil der sehr komisch geschrieben wird. Sador Selezione Grand Vintage Franciacorta DOCG Noble Rosé. Wow. Sador. C-A-Accent-Dor. Und ist es teuer? Ich habe keine Preise dazu gefunden. Also aber, wahrscheinlich teuer. Liebhaber von guten Schaumweinen kommen bei Sador immer auf ihre Kosten. Okay, unter der klar. Bezeichnung Sador Collection sind die Schaumweine Grand Vintage Noble Cuvée Millesimato 2001 Passdose und der Franciacorta Bianc de Blanc besonders erwähnenswert. Jede Sorte vermittelt einen einzigartigen Genuss. Der großartige Reserve Franciacorta Monte Napoleone reift fast 5 Jahre lang und ist der Inbegriff für einen italienischen Luxusschaumwein. Eine goldgelbe Farbe, Beeren- und Trockenfrüchtearomen, eine feine Kohlensäure, oh, schön rülpsen, und ein immens langer Abgang. Oh Gott, ein immens langer Abgang. Alarmiert. Zeichnen dieses Top-Produkt von Sador aus. Da habe ich, Travolta an seiner Pulle ganz schön in Unrecht getan. Ich entschuldige mich. Sieht halt echt krass nach Puffbrause aus. Ne? Ja. Ach so, also auch noch, vielleicht einfach nur so kleine Sachen, die ich dann aus dem Film erfahren habe, die ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel dieses, also die Pferdefrau, dieses Model, Emily, der Name war Emily, mit der er dann anbandelt, war tatsächlich vorher die Partnerin oder was auch immer von einem tatsächlichen König. Also, weil dieser Ben Aronoff war ja tatsächlich so ein Jet-Set-Typ und hing mit allen möglichen Leuten rum. Und andere Leute, die halt Rennboote fuhren, waren dann auch sehr vermögend. Und der Mann, dem er diese Dame ausgespannt hat, mit dieser Pulle Schaumwein letztendlich, war tatsächlich der König von irgendwas. Das fand ich ein bisschen beeindruckend. Aber wie gesagt, so was dessen Lifestyle ist und wie das alles zusammenhängt, weiß ich jetzt halt definitiv besser als vorher. Aber eins muss ich dazu tatsächlich sagen. Ich glaube wirklich, es ist die Reihenfolge, in die wir es geguckt haben, ist ganz gut. Weil ich glaube, wenn man erst den Film schaut und dann diese VR-Serie, das wäre furchtbar. Wir hätten das nach 2 Folgen abgebrochen und gesagt, was für ein Haufen Scheiße. Weil, genau, du siehst halt die Szene, die du schon mal gesehen hast, aber in schlechter und ohne Zusammenhang. Also es ist halt wirklich da hätte man dann als irgendwie Schmankerl für VR-Leute oder so einfach nur irgendwie so eine Bootsfahrt machen können und die dann halt irgendwie so ein bisschen VR-mäßig aufbereiten oder so. Aber so, wie es jetzt war es halt tatsächlich, hat es mich an Outtakes erinnert. Es war ein Outtake. Es war ein definitiv Outtake. Oder so. Also so ja, es, so und viele, es ist ja. Definitiv ein Abfallprodukt, so wie viele von diesen Webserien im Grunde Abfallprodukte waren, wo deswegen, das war auch ein Teil des Autorenstreiks 2007, dass aufgrund solcher Webinhalte, die quasi entweder auf Einzelhonorarbasis oder nebenher unter den laufenden Verträgen mit inbegriffen erledigt werden mussten, tatsächlich auch vernünftige Royalties kriegen sollten und so weiter. Das war ein so, Teil dieses 2007er Streiks, wo zum ersten Mal Fakten geschaffen wurden für ein Medienzeitalter, in dem Streaming an erster Stelle steht in der Verwertungskette. Das so als ganz tangentielle Geschichte nebenher. Und es hat sich seitdem noch mal so viel verändert durch... Weiß ich nicht. Ich glaube, seit dem Autorenstreik hat sich zumindest nichts verbessert, was die... also Schauspieler haben ja auch erwogen zu streiken, weil es bei denen ja auch keine gewerkschaftlich ausgehandelten Regulative für die Verwertung ihres Ebenbilds in allen möglichen Sachen, gerade online, existieren. Also auch solche Sachen wie zum Beispiel, kann man die Assets von irgendwelchen Prominenten auf ewig weiter benutzen? Was hat zum Beispiel Norman Reedus für ein Urheberrecht an seiner Likeness aus... Death Stranding, das letztens auf Steam rausgekommen ist und wo man sein 3D-Modell einfach per Copy und Paste in irgendein 3D-Animationsprogramm einfügen kann und ihn so, keine Ahnung, von Sonic in den Po knallen lassen kann. Wenn man das denn möchte, ja. Und du hast, ich glaube, solche Ereignisse, nämlich präzis genau solche, aber nee, auch generell, das wird sich häufen und ich glaube, es sind alles so Fragen, die noch nicht beantwortet sind, tatsächlich so richtig. Also ja. Ich habe übrigens auch kurz das gedacht, was du schon mal angerissen hattest, es ist ja tatsächlich kurios, zu so einem Film wie Speed Kills diese VR-Experience zu machen, weil ich mir vorstellen kann, wenn es halt tatsächlich sowas wäre, wie halt DC oder Marvel irgendwie Comic-Heldenfilm oder so, wo Leute halt auch wirklich versuchen, alles zu gucken und alles auch zwei- und dreimal zu gucken und den Schnitt und so. Und dann sagt man Leuten halt, hey, hier habt ihr noch extra Black Panther und ihr habt hier noch extra Justice League oder so. Dass es halt dafür eher eine Plattform wäre. Das muss irgendwas mit Steuerbeschiss zu tun haben. So wie das meiste beim Filmgewerbe. Wenn man sich irgendeinen Move nicht erklären kann, wenn man sich fragt, warum existiert dieser Film? Steckt bestimmt irgendein Privatier dahinter oder irgendein Geschäftsmann, der unbedingt Verluste in seiner Bilanz ausweisen musste, um null Steuern zu bezahlen und dann halt schnell nochmal für ein Heidengeld irgendeinen sinnlosen Film produziert hat. Es ist eine ganz solide Vermutung, weil wenn du in kürzester Zeit viel Geld ausgeben musst, ist Filme machen immer noch einer der effektivsten Wege, möglichst viel Geld in kürzester Zeit zu vernichten. Ja. Und es gibt Szenarien, es gibt eine Menge Szenarien, in denen es für einen von Vorteil sein kann, wenn man sehr hohe Ausgaben ausweisen kann. Deswegen, also... Vielleicht hätte Don Aronoff Filme machen sollen oder so. Bevor ihm das alles passiert ist. Es ist nicht so, als wenn dieses ganze Geschäft sonderlich arm wäre an windigen Heinis. Nope. Ja. Achso, eine Sache, die hatte ich eben schon angerissen, die habe ich mich tatsächlich gefragt, einfach aus Neugierde. Am Ende von dem Film gibt es ja eine Szene, so eine auch etwas lahmarschige Verfolgungsjagd, wo Aronoff, also Travolta, versucht, seine Frau und sein Kind irgendwie in Sicherheit zu schicken und die sind am Autofahren und werden verfolgt von so zwei Mafiaschergen und die wiederum werden verfolgt von Travolta. Ja. Und am Ende rammt er die von der Straße. Also natürlich nicht seine Familie, sondern halt die Verfolger. Und meine Frage ist, sind die tot oder nicht? Ist Ben Aronoff, ist er ein Mörderer oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie sterben, aber okay. Sucre kommt sogar am nächsten Tag bei seiner Wohnung vorbei, weil er sagt dann ja, es gab da gestern wohl so einen Autounfall, in den ein Auto verwickelt wurde, das ihnen gehört. Und da hat Sucre aber nicht gesagt, dass sie gestorben sind bei dem Unfall. Hat er nicht, das stimmt. Aber aus irgendeinem Grund war ich halt irgendwie neugierig. Also merkt er am Ende noch so zwei Typen oder nicht? Nee, aber selbst wenn, wäre es ja Notwehr. Also das wäre ja selbst im dramatischen Sinne legitimiert. Es war eine recht haarige Situation, ja. Ja. Aber auch nach Ansicht des Films, die Apotheose von dem Hauptcharakter macht, also die man aus in der VR-Serie gesehen hat, macht immer noch keinen Sinn so richtig. Ja, aber in dem Fall ist es halt keine Apotheose, sondern dieses klassische Your life flashing before your eyes in the last seconds before you die. Stimmt, es ist halt wirklich besser. Die Kamera zoomt in seine Pupille rein und wir sehen dann so eine ganz kurze, typische Nahtod-Momente vor dem Ableben-Montage, bis es dann halt ganz weiß wird und er dann halt ins Licht tritt. Aber nicht im Sinne von, dass er in den Himmel hinaufsteigt zu Engelschören. Das ist in dem Film nicht so. Aber es kam wirklich so rüber in der VR-Experience. Ja, in der VR, in dem Film, ja, keine Frage. In dem Film, du hast recht, das ist ganz normales, das Framing ist viel besser. Es ist halt nur ein bisschen albern, dass dann halt auch noch so ein Off-Text von Travolta da hinterher geschickt wird. Well, that was me. I lived hard, I lived fast, and I died like I wanted. Oder irgendwie so ein Scheiß. Und aber das im Gegensatz zu dem komplett entgrenzten Wahnsinn, der in der VR-Experience passiert, ist das halt total handzahm. Was allerdings in der Cinematic-Version, in der Feature-Film Presentation viel mehr vorhanden ist, sind Bumszenen. Oh ja, tatsächlich, da Film, versteckten sich die Sexszenen. Wirklich, ist Travolta am Dauerkopulieren. Er legt sie alle flach. Er poppt sie alle weg. Felix, Boote sind sexy. Was eine Sache ist, die in dem Film wiederholt gesagt wird von unterschiedlichen Leuten. Ich finde nicht, dass sie sexy sind. Aber der Film möchte, Boote, dass wir nicht vergessen, dass Boote sexy sind. Ich assoziiere die halt eher so mit Krabbenfischen und solchen Sachen. Sagst du, Speed Kills lügt? Nein. Ja, ist auch in der Feature-Length-Filmversion wird niemand durch Geschwindigkeit getötet. Sogar Maya Lansky merkt an, dass Boote sexy sind. Also das ist eine Message, die in dem Film sehr, sehr wichtig ist. Und im Grunde ist sie es auch, weil man ja sonst überhaupt nicht versteht, warum halt Travoltas Charakter so dermaßen verführt wird zu diesem Lifestyle und so weiter. Das wird auch in dem Film dargestellt. Es wird tatsächlich, was der inciting incident ist, wo er sich anfängt, für diese Speedboote zu interessieren, wird da auch illustriert. Also eigentlich ist alles an Fakten da. Es ist ein funktionierendes Drehbuch für einen 90-minütigen Film. Ja, also wie gesagt, ich war auch also einigermaßen professionell umgesetzt, ohne dass man jetzt sagen könnte, das ist aber doof. Also abgesehen davon, dass der Film halt öde ist. Aber das sind viele Filme. Wie gesagt, ich war hin und her gerissen halt zwischen Enttäuschung, dass diese völlig enigmatischen Szenen mir erklärt wurden und halt Zorn darüber, dass es mir halt nicht früher erklärt wurde. Also es war halt tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Am Ende. Echt? Ja. Also tatsächlich irgendwie, weil Eminem fand ich es so witzig, dass, wie gesagt, in dieser VR-Serie diese Frauen im Steg steht und auf irgendwas wartet und ich erfahre nie, warum. Und wenn man dann erfährt, wie das alles zusammenhängt, ist es halt irgendwie ein bisschen ernüchtert, aber halt auch irgendwie ein bisschen wutinduzierend, dass man mir das nicht irgendwie besser erklären konnte alles und so. Vielleicht noch als kleine Anmerkung, du hast ja recht, der Film ist halt, also der Spielfilm ist halt in keinster Weise irgendwie jetzt peinlich für alle Beteiligten oder so, aber ich musste halt schon sehr lachen über diese vielen, es gab sehr viele Einstellungen von Travolta, so von der Brust aufwärts, wie er entweder auf einem Boot oder am Steg steht und einfach strahlt wie so ein Honigkuchenpferd, weil er so viel Spaß am Leben hat und so eine Lebenslust und aussieht wie ein Golden Retriever. Sieht aus wie ein Golden Retriever auf DMT. Ja. Oder halt irgendwie Rigor Mortis. Eins von beiden, ja. Ja, und in einer Szene sieht man auch seinen Rückenhaar im Sonnenlicht glänzen. Stimmt, ja. Für die Liebhaber von diesem speziellen Fetisch. Ja, und wie du gesagt hast, so, er zeigt auch in den Sexszenen ein bisschen was. Also nicht allzu viel, aber was soll das jetzt bedeuten? Für die, die es anspricht, so. Was zeigt er denn? Man sieht ja nicht mal seinen Schwanz. Ja, halt seine Brust. Toll. Geil. Ja, nun ja. Ja, nun ja. Ja, aber letztendlich ist es tatsächlich irgendwie, so ein bisschen bringt der Film diese Begeisterung oder halt diese Lebenslust von dem Typen schon rüber, muss man sagen, was halt irgendwie auf jeden Fall eine Verbesserung ist, weil man halt, wie wir gesagt haben, bei VR halt überhaupt nichts für den Charakter empfindet oder so. Und das habe ich am Ende von dem Film auch noch nicht. Nee. Aber ich habe zumindest verstanden, warum der Typ so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. So. Ja. Ja, es gibt Kausalität. Das ist schon mal, etwas. Ja. Wie gesagt, ohne ist es halt doch alles sehr, nicht nur wegen der Virtual Reality, ziemlich desorientierend. Ja, es fehlt halt einfach alles Relevante an Plot, was man bräuchte, um irgendwas zu verstehen. Wirklich faszinierend. Also auch wirklich, das spricht halt auch wieder für diese ganze Steuerthese. Die Szenen, die halt im VR aufkamen, wirkten auch sehr random letzten Endes. Also halt nicht, es irgendwie, oh, das sind die drei besten Szenen aus Speedkills oder so. Sondern okay, die Szene, die Szene, die Szene. Außer vielleicht die Szene mit Präsident Bush. Weil wenn, wenn Vizepräsident Bush schon vorbeikommt, muss man die Szene wahrscheinlich dann auch mit in seine VR-Experience aufnehmen. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch mein Fazit. Es ist halt letztendlich, also ein bisschen trantütig ist der Film schon, aber ich würde ihn halt auf so einem Lifetime-Movie-Level einordnen. Ihm fehlt halt wirklich, also der Vorteil an der VR-Experience ist halt, dass es einfach so bizarr ist und unerklärlich. Das ist kein wenn Vorteil, also aus steht. Meiner Sicht kein Vorteil. Das stimmt, vor allem, wenn man halt, wie gesagt, ein gewisses Maß an körperlichem Unwohlsein in Kauf nimmt, um etwas Bizarres zu sehen, ist es eine ziemlich große Hausnummer, ja. Aber ich glaube, selbst Fans von True Crime finden wahrscheinlich bessere Sachen, die sich anschauen könnten. Es gibt auch, ich habe auch nachgeguckt, es gibt auch mehrere Dokus über diesen Don Aronoff und so. Und vielleicht sind die Dokus tatsächlich interessanter als die Verfilmung. Ich habe wirklich an dem Punkt absolut keinen Bock mehr jetzt, irgendwas über jetzt. Den Heini. Ich habe vorher 0 Fix gegeben. Ich gebe jetzt -1 Fix. Ich weiß mehr über einen Typen, über den ich nie irgendwas wissen wollte, als ich je gedacht hätte. Und was stelle ich mit diesem Wissen an? Das hier. Nichts. Ah. Ja, Hattest du zufällig, als du den nachgeschlagen, hattest du gesehen, was dessen Tochter macht, also die Tochter von Don Aronoff? Nee. Ich erzähle jetzt eine Sache, die also eigentlich nicht so interessant ist, aber ich bin halt dran hängen geblieben. Der falsche Undertaker. Ja, das ist total irre. Also die Tochter, die einzige Tochter von Don Aronoff gehört halt immer noch in New York zur High Society. Ist die ehemalige Frau von so einem Immobilienmilliardär oder Millionär namens Kimmel. Und ihr Sohn wiederum ist verheiratet mit der Schauspielerin Lily Sobieski, die möglicherweise irgendwie noch jemand kennt. Ich fand es einfach nur interessant, dass die halt schon irgendwie noch zu der New Yorker Upper Class offenbar gehören. Ja, der hat sicherlich Geld wie Heu verdient mit seinem Bootscheiß und mit diesem Immobilienkram, mit dem er sich diesen Bootscheiß wiederum überhaupt erst leisten konnte. Und dieses Geld, wenn man das halt in Aktien steckt, vermehrt es sich halt einfach nur. Also wenn du halbwegs normal im Kopf bist und nicht wie Nicolas Cage halt europäische Schlösser sammelst und Dinosaurier-Skelette. Ich wollte gerade sagen, Dinosaurier, ne? Ja. Dann kannst du es gar nicht so schnell ausgeben, wie überhaupt Zinserträge wieder reinkommen. Und das könnte halt auch einer dieser Fälle sein, von Leuten, die ihren gesellschaftlichen Aufstieg in die oberen 2% über Generationen hinweg in Stein gemeißelt haben. Ja, es ist halt, ich finde es halt ganz interessant, weil es sind halt wirklich eben ja diese wendungsreichen Biografien und so. Ja, aber also gerade bei so Millionärs-, Milliardärsbiografien finde ich es halt oft, also gerade wenn man sich irgendwie mit dem Getty-Clan selbst oberflächlich beschäftigt. Oh mein Gott, ja, sicher. Ist einfach das, was man da an Elend und Tristesse alles zutage fördert und an Leid auch. Natürlich, ja. Jetzt nicht unbedingt irgendwas, was einen für den Milliardärs-Lifestyle groß zusätzlich erwärmen würde. Außer der Tatsache, dass es natürlich sehr nett ist, über Geld niemals nachdenken zu müssen. Wer möchte das nicht? Also als Fazit, keine Ahnung. Guckt Speedkills, guckt ihr nicht. Es macht im Gesamtkontext des Universums macht es natürlich keinen Unterschied. Es ist, wir sind alle Sternstaub. irgendwann wird es uns alle nicht mehr geben und wahrscheinlich auch nicht mehr Speedkills und vor allen Dingen nicht Speedkills, die VR-Experience. Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, das Profundeste, was ich dazu sagen kann. Ja, also ich meine, wir haben jetzt ausführlich darüber geredet und wenn halt jemand beim Zuhören dachte, wow, okay, das klingt fantastisch und ich muss es selber erleben, auf jeden Fall. Also wenn Bitte ihr geht zum Arzt. ja, oder weißt du was? Ja, oh, oder das. Ja, Das ist ein letztendlich glaube ich, ist es doch Hilfeschrei eurer vernünftiger. Psyche. Ich sage, wow, das klingt aber geil. Naja, aber eine weitere Exercise in Futility. Seit langer Zeit wieder mal zwei Leute, die sich wirklich fast 6 Tage lang ziemlich konzentriert mit eigentlich Scheiße auseinandergesetzt haben. We did it. Das ist das Sophie-Fehlversprechen. Ich Ja. hoffe, wir haben es diesmal auch wieder eingehalten. Mein Name ist auf Twitter @FelixSuplex. Ich bin @Alexandraplatz. Und ihr findet die Sonderstufe Film und Fernsehen und alle kommenden Folgen überall da, wo es Podcasts gibt, unter anderem iTunes und auf unserer Homepage www.sofife.de. Wir hoffen, dass ihr uns das nächste Mal wieder hört. Auf Wiederhören. Wiederhören. Bye Ich habe das bye. Gefühl, mein Gehirn läuft aus meinem Ohr raus. Ich werde von Sekunde zu Sekunde dümmer. Macht's gut. Tschüss. Und schau, bevor es zu spät ist. Bye.